Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Guten Abend zusammen. Zumindest bei mir ist es jetzt gerade Abend, Sonntagabend. Ja, neue Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht's um Motoren. Wir haben ja bisher, abgesehen von der Episode über selbstfahrende Autos, das Thema Autos eigentlich relativ stark vernachlässigt. Es liegt daran, dass ich kein ausgeprägter Automobilfan bin, also eher Flugzeuge, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Aber es gibt natürlich schon ein paar spannende Themen. Eins, das mir schon sehr lange durch den Kopf geht, ist ein bisschen mehr zu verstehen, wie Motoren funktionieren. Und man hört ja immer wieder irgendwie hier TDI und Pumpedüse und Common Rail und so weiter. Und deshalb wollte ich schon lange mal eine Episode machen über dieses Thema. Ich habe dann über einen meiner Fliegerkameraden einen Tipp bekommen. Der Manfred Fuchs hatte die Idee, dass ich mal den Donatus Wichelhaus anspreche. Der wohnt in der Gegend und ist eben Chef der Motorenentwicklung bei Volkswagen Motorsport. Das heißt, der Mann kennt sich aus. Ich habe ihn dann angerufen und er hat freundlicherweise zugesagt. Und deshalb jetzt diese Episode zum Thema Motoren. Fast 3 Stunden lang. Wir sind einen Abend bei ihm am Wohnzimmertisch gehockt und er hat wirklich mehr erzählt, als ich mir erträumt hatte. Ich finde es eine klasse Episode, aber ihr dürft es natürlich wie immer selber entscheiden und beurteilen. Anyway, gut, wie üblich die Vorstellung unseres Gasts. Ja gut, mein Name ist Donatus Wichelhaus. Ich bin Physiker, studiere an der TU München und Uni Karlsruhe, um aber von Anfang an in der Motorenentwicklung zu arbeiten. Ich wollte immer in Motorsport, habe deswegen meine Diplomarbeit bei Porsche geschrieben in Weisach. Dort auch angefangen zu arbeiten, dann über Opel Motorsport, jetzt seit 2005 Leiter der Rennmotorenentwicklung bei Volkswagen Motorsport. Mhm. Cool. Und wir wollen uns heute über Motoren unterhalten und dabei auch auf Rennmotoren eingehen, aber erstmal bei den Grundlagen anfangen. Gut. Verbrennungsmotor. Prinzip, glaube ich, das ist jedem noch klar. Benzin einspritzen, Luft dazu anzünden, gibt eine Explosion und das mechanisch dann irgendwie so eine Drehbewegung umwandeln. Eine oszillierende Bewegung in eine rotierende Bewegung umwandeln. Genau. Ja. Genau. Also das ist das Prinzip. Ja. Ich denke, bevor wir uns über die einzelnen Bestandteile von so einem Motor unterhalten, vielleicht nochmal so ein paar Kennzahlen. Was ist das physikalische Prinzip? Ich erinnere mich an Carnot, glaube ich, der da irgendwie mitspielt, oder? Carnot'sche Kreisprozess. Also es gibt natürlich den idealen Kreisprozess, um eine Wärmekraftmaschine zu beschreiben. Letztendlich die Thermodynamik als physikalisches Fachgebiet ist ja entstanden aus der Beschreibung von Wärmekraftmaschinen, als man eben erkannt hat, dass man Wärme dazu nutzen kann, auch mechanische Arbeit zu verrichten. Und der Herr Carnot hat da einige grundlegende theoretische Arbeiten dazu veröffentlicht, bereits schon, glaube ich, im 18. Jahrhundert. Mhm. Also schon sehr früh, bevor überhaupt der erste Motor lief. Und der Carnot'sche Kreisprozess beschreibt eigentlich den idealen Kreisprozess einer sogenannten isentropen Kompression, wo also das Gas verdichtet wird, dann eine entsprechende isotherme Wärmezufuhr erfolgt, um dann entsprechend danach eine isentrope Expansion und isotherme Wärmeabgabe. Das ist der Kreisprozess mit dem höchsten theoretischen Wirkungsgrad, der erreichbar ist. Er hängt letztendlich nur von der Temperaturdifferenz der 2 Wärmereservoirs ab. Allerdings eignet sich dieser Kreisprozess nicht für eine mechanische Wärmekraftmaschine mit hoher Leistung, weil einfach die mögliche Arbeit, die verrichtet werden kann, im PV-Diagramm zu gering ist, die Fläche. PV-Diagramm ist Druck versus Volumen, weil eben über die Volumenarbeit dann letztendlich die mechanische Arbeit verrichtet werden kann. Das ist das Prinzip einer Wärmekraftmaschine. Die Wärmeenergie wird benutzt, um Volumenarbeit zu verrichten und daher einen mechanischen Antrieb dann darzustellen. Für die eigentlichen Verbrennungsmotoren, so wie wir sie kennen, Otto- und Dieselmotoren, gibt es andere Vergleichsprozesse. Der ideale Kreisprozess für den Otto-Motor ist der sogenannte Gleichraumprozess. Hier haben wir wieder eine isentrope Kompression, das bleibt immer gleich. Isentrop heißt gleiche Temperatur. Die Entropie ändert sich nicht. Ja, also es gibt keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung, so kann man sich das vorstellen. Ja. Und der Wärmeaustausch findet also dann im Gleichraum statt. Das heißt, es ist isochore Zustandsänderung, das Volumen bleibt gleich. Und dann letztendlich wieder eine isentrope Expansion und dann eine isochore Wärmeabgabe. Das ist der ideale Kreisprozess für den Ottomotor. Wichtig dabei, was man so missen muss, als Arbeitsmedium wurde einfach nur das ideale Gas angenommen, also Luft als ideales Gas. Mhm. Das heißt, man beschreibt beim idealen Kreisprozess also nicht die eigentliche chemische Wärmefreisetzung oder die Verbrennung als solche. Man berücksichtigt auch keinerlei Reibungsverluste, also es ist tatsächlich ein idealer Prozess, so wie er dann in der Technik im Prinzip nicht darstellbar ist, sondern dann ist es der reale Arbeitsprozess, wie dann die technische Anwendung aussieht, das heißt mit Reibungsverlusten, mit der Beschreibung der Verbrennung und. Und wo liegt der theoretisch mögliche Wirkungsgrad? Nicht jetzt von Carnot, sondern von dem... Beim Gleichraumprozess ist er eigentlich nur vom Verdichtungsverhältnis abhängig, natürlich auch von der von dem isentropen Exponenten, also dem Verhältnis zwischen Cp durch Cv, den spezifischen Wärmekapazitäten. Und das ist das Besondere, also der Gleichraumprozess hängt, was seinen Wirkungsgrad angeht, nur vom Verdichtungsverhältnis ab. Das heißt, je höher die Verdichtung, desto höher auch der Wirkungsgrad dieses Gleichraumprozesses. Mhm. Damit unterscheidet er sich ein bisschen vom Gleichdruckprozess, der den Diesel beschreibt. Ah, der ist der Unterschied. Ja, der Gleichdruckprozess, der ist im Prinzip auch zunächst mal auch vom Verdichtungsverhältnis abhängig, aber auch von der zugeführten Wärmemenge. Mhm. Das ist dieses Gleichdruckverhältnis, also wie viel Wärme gebe ich in dem Moment zu, wenn ich eben auf der Isobare mich bewege, als Zustandsänderung. Mhm. Und das ist leider Wirkungsgrad verschlechternd. Das heißt, der Gleichraumprozess, also der ottomotorische ideale Kreisprozess, kann theoretisch einen höheren Wirkungsgrad erreichen als der Gleichdruckprozess. Aber wie gesagt, das ist alles nur graue Theorie. Die Praxis sieht ein bisschen anders aus, weil wir halt in der Realität beim Ottomotor die Begrenzung durch das Klopfen haben, die klopfende Verbrennung. Heißt? Selbstentflammung des Gemisches, was normalerweise so entweder vor Entzündung oder aber auch schon nach Zündung, dass im Unverbrannten eben noch eine unkontrollierte Selbstentflammung stattfindet, die dann zu starken mechanischen und thermischen Belastungen des Motors, also sprich des Kolbens normalerweise führt und dann auch zum Motorschaden innerhalb kürzester Zeit. Weil das quasi nicht zum Timing passt, weil das quasi gegen den Rhythmus. Das kann schon zum Timing passen. Das Problem ist nur, dass man einen sehr, sehr hohen lokalen Wärmeeintrag hat. Okay. Und der, man sieht es eigentlich, Klopfspuren am Kolben, Aluminiumkolben sind ja heutzutage üblich, sieht man sofort, wenn dann eben so Materialausbrüche sind, dass also wenn so kleine Löcher auf der Vertiefungen auf der Oberfläche sind. Das sind dann typische Klopfspuren, die eben da daherkommen, weil ein sehr, sehr hoher lokaler Wärmeeintrag letztendlich zum Schmelzen des Aluminiums führt und dann zum entsprechenden Schädigung des Bauteils. Das nächste Bauteil, was beim Klopfen, Verbrennung eigentlich immer in Mitleidenschaft gezogen wird, ist der Kolbenring als solcher durch die hohe Druckbelastung und der kann brechen. Ja. Ich glaube, Sie hatten die theoretisch mögliche Wirkungsgradzahl noch nicht genannt, nur der Vollständigkeit halber. Also der Carnot'sche Wirkungsgrad, der liegt irgendwo deutlich über 50%. In der Realität, sagen wir es mal so, der theoretische Kreisprozess ist immer das eine, gibt eigentlich beim Großdieselmotor in der Praxis für den Gleichraumprozess diese Motoren erreichen Wirkungsgrade von ca. 54%. Großdiesel gleich Schiffsdiesel oder Actros? Großdiesel gleich Schiffsdiesel. Okay. Stationär laufender Großdiesel, langsam laufender Diesel, wie halt in Containerschiffen und so weiter zum Einsatz kommt. Ja. Das ist dann auch der Hintergrund, warum diese Schiffe so kostengünstig zu betreiben sind. Haben wir übrigens gerade die aktuelle Episode zum Thema Container-Shipping veröffentlicht. Da haben wir auch über das Thema geredet. Und wahrscheinlich auch über die Abgasgesetzgebung auf dem Weltmeer und demnächst das Container. Dass die mit zwei verschiedenen Spritarten fahren, damit müssen, sie, wenn sie in die Städte reinfahren, umschalten können. Ja, genau. Krass. Genau. Ja, okay, das heißt, wir sind roundabout bei 50% bei Dieselmotoren, Großdieselmotoren. Und wo sind wir heutzutage beim, weiß ich nicht, VW, TDI, ganz grob? Hausnummer. Gut, die erreichen so zwischen 38 und 40. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das sind ja instationär betriebene Motoren. Das heißt, sie müssen also ein wechselndes Last- und vor allem Drehzahlkollektiv abdecken. Mhm. Und damit ist es nicht möglich, diesen Motor also Bestpunkt optimal auszulegen. Man muss also eine entsprechende Drehzahlspanne optimalerweise auslegen, damit das Auto fahrfähig ist. Ja. Und das verschlechtert natürlich den Wirkungsgrad. Wenn ich einen Bestpunkt nehme, wie beim Schiffsdiesel, der also konstant mit einer stationären Drehzahl und auch meistens Last fährt, das ist alles viel, viel einfacher. Dann kann ich das gesamte, dass eine gesamte Antriebseinheit eben optimalerweise auf diesen Bestpunkt auslegen kann, einen solchen hohen Wirkungsgrad erreichen. Mhm. Und der Rest wird Wärme eigentlich. Der Rest ist Wärme, wird also in Form von Wärme freigegeben, sei es über die Auspuffgase, wo natürlich auch immer Abgasenthalpie noch drinsteckt, was man dann bei der Aufladung nutzt. Auf der anderen Seite natürlich ins Kühlwasser, also der Wandwärmeübergang, ganz wichtige Größe, Wirkungsgrad verschlechternd, dass eben die Wärme während der Verbrennung dann auch über die Wand in die Kühlmedien, es gibt ja auch ölgekühlte Motoren, in die Kühlmedien übertragen wird. Mhm. Eigentlich schon frustrierend, oder? Also, dass man da zumindest schon, also theoretisch schon mal nicht über die 50% rauskommt und in der Praxis irgendwo bei 40%. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Natürlich, wenn man es mit Elektromotoren vergleicht, die Wirkungsgrade von 98% erreichen können, sieht das natürlich ganz, ganz schlecht aus. Wobei man den Wirkungsgrad der Stromgewinnung irgendwie ja eigentlich fairer hat. Genau, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil das Problem ist natürlich, dass der elektrische Strom oftmals auch über Wärmekraftmaschinen erzeugt wird. Ja. Und dann habe ich letztendlich den Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine plus Leitungsverluste. Ja, ja. Also ich glaube, der durchschnittliche Wirkungsgrad, wenn ich die Steckdose mit meinen Fingern lange, dann ist es 18% der eingesetzten Primärenergie. Mhm. Da sieht man mal, wie viel Verluste auf dem Weg zwischen der Stromerzeugung, also der Primärenergie für die Stromerzeugung und dann dem Verbraucher dann letztendlich auftritt. Also von daher sind Verbrennungsmotoren schon gar nicht so schlecht. Ja. Und logischerweise, wenn ich sie instationär betreibe, insbesondere im Leerlauf, hat natürlich ein Verbrennungsmotor 0% Wirkungsgrad, da hält er sich gerade selbst am Laufen. Ja. Aber natürlich, wenn ich auch entsprechend Bestpunkt optimal instationär fahre, was ich beim PKW durchaus machen kann, wo ja auch heute die Schaltanzeigen auffordern, im Fahrzeug entsprechend Bestpunkt optimal zu fahren, dann kann ich durchaus auch vernünftige Wirkungsgrade und erreichen und niedrige Spritverbräuche. Genau, gerade wollte ich sagen. Wirkungsgrad ist in diesem Zusammenhang ja direkt eigentlich proportional zum Spritverbrauch. Also je besser der Wirkungsgrad, desto weniger Sprit brauche ich für eine bestimmte Geschwindigkeit, die ich jetzt zum Beispiel fahren möchte. Da kommt schönes, mit dem schönes Beispiel, also ich meine, wir hüpfen jetzt so ein bisschen hin und her. Ja, aber ich komme schon wieder zurück. Ein schönes Beispiel ist der Vergleich Ottomotor gegen Dieselmotor bei Teilers, also eine typische Stadtfahrt. Wenn ich da also zwei gleich vergleichbare Motoren, Ottomotor und Dieselmotor, fahre, dann werde ich immer feststellen, dass ich mit dem Dieselmotor eigentlich viel sparsamer in der Stadt unterwegs bin. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Ottomotor eben quantitativ Lastregelung besitzt. Das heißt, die ihm zugeführte Kraftstoffluftmenge muss geregelt werden über eine Drosselklappe in der Quantität, wohingegen der Dieselmotor direkt qualitativ Last geregelt wird über die eingespritzte Kraftstoffmenge. Und damit keine Drosselverluste hat. Und logischerweise bei Teillast sind die Drosselverluste extrem. Bei Volllast treten sie überhaupt nicht auf. Also bei Volllast gibt es keinen Unterschied zwischen Diesel und Otto. Aber bei Teillast großen Unterschied im Wirkungsgrad durch die Drosselverluste des Ottomotors aufgrund seiner quantitativen Lastregelung. Und das merke ich dann sofort an der Tankstelle, dass ich eben bei Stadtfahrten mit einem Ottomotor immer höhere Verbräuche habe. Mhm. Also bei vergleichbaren Motoren in der gleichen Leistungs- und Hubraumklasse. Als beim Diesel. Das heißt, diese klassische Frage, kaufe ich mir einen Diesel oder einen Benziner, hängt nicht nur, wie landläufig vermutet, von der Kilometerzahl pro Jahr ab, wo man dann die Steuersprit-Geschichte irgendwie, Anschaffung irgendwie gegenrechnet, sondern es hängt eigentlich auch noch vom Lastprofil, vom Fahrprofil ab. Genau. Mhm. Okay. Je Stadt, desto Diesel. Je mehr Stadt, desto mehr Diesel, genau. Mhm. Einfach aufgrund der Drosselverluste des Ottomotors. Ja. Okay, da kommen wir nachher nochmal im Detail drauf zurück. Ich wollte vorher nochmal ein bisschen mehr Grundlagen legen, dass wir ein paar Begriffe noch klären. Ja. Mal kurz über die Baugruppen von dem Motor reden. Also ich glaube, wenn man die Motorhaube aufmacht und die diversen Plastikabdeckungen heutzutage alle wegnimmt, dann sieht man irgendwie einen großen Block, also das Fundament, in dem alles andere drin stattfindet. Ne? Richtig. Das ist relativ langweilig, oder gibt es da viel dazu zu sagen, außer dass möglichst leicht und so weiter. Ja gut, das zentrale Bauteil natürlich in einem Motor ist natürlich, man spricht immer von den Hauptabmessungen, also das sind die zentralen Abmessungen, die einen Motor eigentlich fast schon vollständig beschreiben. Das ist einmal das Hubbohrungsverhältnis, also der Kurbeltrieb ist natürlich das zentrale Bauteil eines Motors, der setzt ja die oszillierende Bewegung in der rotierende Bewegung. Ich glaube, die Kurbelwelle drin steckt. Genau, das ist der Motorblock. Aber wie gesagt, das Hubbohrungsverhältnis ist ganz elementar für jeden Motor, beschreibt auch seinen Hubraum. Und danach kommt eigentlich der Zylinderkopf, in dem letztendlich beim Ottomotor die Verbrennung stattfindet. Der Brennraum beim Ottomotor ist im Zylinderkopf. Da sind die Gaswechselorgane, also sprich Ventile, die das Frischgas zuführen und das Abgas entfernen, mit der entsprechenden Ventilsteuerung untergebracht. Und das ist also das Bauteil, was auf dem Motorblock sitzt. Ja. Und das Ganze wird nach unten abgedichtet mit einer Ölwanne oder bei Rennmotoren dann eben mit einem Trockensumpf, wo das Öl direkt abgesaugt wird. Beim Serienmotor ist es meistens ein Nasssumpf, wo also auch der Ölsammelraum integriert ist in diese Abschluss nach unten von dem Motorblock. Mhm, okay. Das sind so die drei zentralen Bauteile, den Rumpfmotor Zylinder beschreiben, genau, eine Ölwanne oder Bedplate, wie man es auf Neudeutsch sagt, die also das Kohlegehäuseunterteil bildet. Ja. Und der Zylinder ist logischerweise das Ding, was durch die Explosion oder Verbrennung hin und her bewegt wird. Genau. Der wird dann an die Kolben. Der Kolben, der im Zylinder läuft. Der Zylinder steht natürlich logischerweise. Ah, der Zylinder ist das Gefäß, in dem der Kolben läuft. Ah ja, genau. Okay, das wird aber oft nicht so richtig genau unterschieden. Oder? Weil vier Zylinder, oh, egal. Ja, der Zylinder ist Teil des Motorblockes. Ja. Die Kurbelwelle läuft im Motorblock. Okay. Der Kolben oszilliert in seinem oberen und unteren Totpunkt im Zylinder. Ja. Und es gibt den Hub, also der Abstand zwischen oberem und unterem Totpunkt ist der Hub. Ja. Und der Durchmesser des Zylinders ist die Bohrung. Ja. Und daraus ergibt sich dann der Einzelhubraum pro Zylinder, mal der Zylinderzahl gibt den Gesamthubraum. Ja. Und das Verhältnis zwischen dem Volumen unterer Totpunkt, Gesamt inklusive Brennraum, der beim Ottomotor im Zylinderkopf integriert ist, beim Diesel ist es in dem Kolben selber, eigentlich eines der wesentlichsten baulichen Unterschiede zwischen Diesel und Otto. Ja. Der Unterschied zwischen dem Gesamtvolumen, also Hubvolumen plus Kompressionsvolumen, ergibt dann auch die Verdichtung des Ottomotors und des Dieselmotors. Und die Verdichtung ist ein zentrales Thema bezüglich des Wirkungsgrades. Man versucht natürlich so hoch wie möglich zu verdichten, kann beim Ottomotor aber nicht so hoch wie möglich verdichten, weil eben der Ottomotor klopft, durch die klopfende Verbrennung limitiert ist. Okay, also wenn man zu stark verdichten würde, würde es von selbst entzünden. Genau, dann klopfen. Kennt das jeder von der Fahrradpumpe, wenn ich komprimiere, wärmt sich das Gas und wenn das Gas sich zu sehr erwärmt beim Ottomotor, kommt es zu Vorentflammung und wenn die Temperatur im Unverbrannten zu hoch ist und die Druckwelle des verbrannten Gemisches im Unverbrannten bereits schon eine Vorkomprimierung noch zusätzlich erzeugt, dann kann es eben zum klopfenden Verbrennung, zur Selbstzündung kommen und das mit dem entsprechenden fatalen Ergebnis, was wir schon hatten. Und beim Diesel ist das kein Problem, weil sowieso selbst gezündet wird. Der Diesel ist die Selbstzündung zum Prinzip erhoben. Genau. Ja, okay. Der Diesel ist sehr zündwillig, also der Dieselkraftstoff ist sozusagen eine Cetanzahl, die also die Zündwilligkeit des Kraftstoffes beschreibt. Und der Dieselkraftstoff wird direkt kurz vor dem oberen Totpunkt eingespritzt. Und entflammt dann auch sofort, das ist eine sogenannte Diffusionsverbrennung, das heißt, der eingespritzte Kraftstoff verdampft und an der Tröpfchenoberfläche, wo ich lokal eben stöchiometrisches Kraftstoff-Luftverhältnis habe, kommt es dann zur Selbstzündung aufgrund der Zündfähigkeit des Kraftstoffes und der Kraftstoff verbrennt dann entsprechend über die Verdampfung des Kraftstoffes. Beim Ottomotor habe ich eben ein stöchiometrisches Kraftstoff-Luft-Gemisch, was ich eben dem Brennraum zuführe, eben über die Drosselklappe oder beim Direkteinspritzer entsprechend so Gemisch aufbereitet, dass ich tatsächlich auch stöchiometrisches Kraftstoff-Luft-Gemisch habe im Brennraum. Man unterscheidet zwar da bei der ottomotorischen Direkteinspritzung noch die Schichtlagen, das wollen wir jetzt mal erstmal außen vor lassen. Also in der Regel sind alle, bis zum heutigen Tag, alle direkt eingespritzten Ottomotoren laufen homogen. Das heißt, ich brauche im Zylinder eine Kraftstoffaufbereitung durch zusätzliche Ladungsbewegung, Tumble, dass eben der Kraftstoff vollständig vermischt mit der Luft, dass ich überall im Brennraum letztendlich stöchiometrisches Kraftstoff-Luft-Verhältnis habe. Und dann wird durch die Fremdzündung dann entsprechend das Kraftstoff-Luft-Gemisch entzündet. Zündkerze. Genau. Und beim Ottokraftstoff habe ich halt für die Klopffestigkeit des Kraftstoffs, also für seine Neigung eben nicht zur klopfenden Verbrennung zu neigen. Die sogenannte Oktanzahl kennt jeder von der Tankstelle, super, super plus. Ja. Ultimate oder V-Power mit 102 Oktan. Je höher die Oktanzahl, wobei es zwei Oktanzahlen als Kennzahl gibt, die Research-Oktanzahl, die an der Tankstelle in der Regel ausgewiesen wird, die ROZ. Es gibt auch noch die Motor-Oktanzahl, die liegt normalerweise deutlich niedriger. Okay. Ist aber vielleicht manchmal die wichtigere, vor allem bei aufgeladenen Motoren. Auf alle Fälle, diese Oktanzahl beschreibt eben, wie klopfresistent der Kraftstoff ist. Je höher, desto besser. Das heißt, ich kann ihn stärker verdichten. Genau, ich kann damit höher im verdichten, Endeffekt bessere Motorleistung. Höheren Wirkungsgrad. Ja. Und nun ist es so, je höher ich natürlich verdichte, desto höher wird die mechanische Belastung aller Lagerteile, die ich natürlich in dem Motor habe. Das heißt, die Reibung erhöht sich. Und deswegen ist eigentlich bei der Verdichtung so als Kennzahl in der Großserie so 14:1 für Saugmotoren. Je höher ich dann verdichte, desto mehr Reibleistungsverlust habe ich. Also das ist eigentlich so das Optimum, was ich in der Großserie habe. Bei Rennmotoren ist es etwas höher. 16:1 bei Saugmotoren. Ja, ich habe natürlich auch einen reibungsoptimaleren Aufbau. Mhm. Also ich achte auf die Lagerreibung, entsprechend konstruierte Bauteile habe ich. Und komme damit in der Reibleistung etwas niedriger als ein Serienmotor und deswegen von der Verdichtungsverhältnis etwas höher. Aber das ist so der optimale Bereich, in dem letztendlich ein Ottomotor verdichtet wird. Und wenn ich dann mit Aufladung entsprechend den Motor betreibe, reduziert sich die geometrische Verdichtung entsprechend zu dem verwendeten Ladedruck. Aufladung müssen wir nachher nochmal reden, da müssen wir drauf kommen. Ganz kurz noch Zylinderkopfdichtung, das ist das Ding, was immer kaputt geht, also immer natürlich. Also früher was ging man das kaputt. Was man so hört, genau. Früher ging das kaputt, da waren das ganz normale Sintermetalldichtungen, die haben tatsächlich nicht allzu viel standgehalten. Was dichten die genau ab? Die dichten den Zylinder gegenüber dem Kolben ab? Ah, die dichten eigentlich relativ viel ab. Die dichten das Kurbelgehäuse gegenüber dem Zylinderkopf ab. Mhm. Damit den Brennraum gegenüber den Übergabestellen von Wasser und Öl für den Zylinderkopf, also Ölrücklauf, Zylinderkopf, Druckölversorgung, Zylinderkopf, dann Kühlwasserversorgung, Zylinderkopf, all das muss ja irgendwie übergeben werden und an der Trennstelle zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuse sitzt dann eben die Zylinderkopfdichtung, die einmal die Brenngase abdichtet, damit sie im Brennraum bleiben. Und zum anderen natürlich die Übergabestellen untereinander abdichtet. Ja. Früher ist die häufig kaputt gegangen, das stimmt. Allerdings mit der Entwicklung moderner Dieselkonzepte hat man Metalllagendichtungen entwickelt. Bis zur 5-Lagendichtung ist heutzutage im Einsatz. Und diese Zylinderkopfdichtungen, die aus Blechlagen bestehen, die entsprechend verprägt und geprägt sind, damit sie abdichten können, die sind also äußerst widerstandsfähig. Das sind also heutige Zylinderdrücke, die man beim Dieselmotor hat, von über 200 Bar beherrschen. Das war natürlich früher unvorstellbar. Ja. Da musste man also zu vielen Tricks greifen, damit die Zylinderkopfdichtung insbesondere bei hoher Belastung und hohen Verbrennungsdrücken dem Ganzen standhält. Ja. Aber ist eigentlich heute kein Thema mehr in der Großserie. Okay. Ventile, klar, die spritzen den Kraftstoff zum richtigen Zeitpunkt ein, müssen auch entsprechend gesteuert werden. Richtig. Das macht die Nockenwelle? Oder zumindest das war früher so. Wo das noch heute mechanisch ist es, war. Heute ist alles elektronisch. Genau, das sind elektronisch gesteuerte Magnetventile. Es gibt auch Piezo-Ventile. Piezo ist ein bisschen in Verruf geraten, weil der Piezo eben mechanisch und thermisch nicht so belastbar ist und es zum sogenannten Sudden Death kommen kann, also zum sofortigen Ausfall des Piezo-Paketes und damit zum Ausfall des Injektors. Deswegen geht man eigentlich immer mehr und mehr auf Magnetinjektoren zurück, sowohl im Diesel- als auch im ottomotorischen Direkteinspritzungsbereich. Der Magnetinjektor ist langsamer als der Piezo, keine Frage. Und das ist dann halt immer die Entwicklungsschere, die man lösen muss. Wenn ein Injektor langsamer ist, ist die Abgasgüte in der Regel auch etwas schlechter. Ich habe also beim Piezo mehr Möglichkeiten, positiv auf Partikelemissionen und Abgasemissionen einzuwirken. Du kannst quasi genauer timen. Ja, ich kann mehrfach Einspritzung machen zum Beispiel. Ah ja, okay. Das kann ich mit einem Magnetinjektor in der Regel oftmals nicht, weil er einfach zu langsam schließt. Also da bin ich einfach zeitlich begrenzt durch die Öffnungs- und Schließzeiten. Nichtsdestotrotz aufgrund des einfacheren Aufbaus, also gerade bei der ottomotorischen Direkteinspritzung, findet man eigentlich mehr Hersteller, die auf den Magnetinjektor setzen, als auf den Piezo. Beim Diesel ist es ein bisschen anders, obwohl da der Magnetinjektor auch wieder eine Renaissance gerade erlebt. Vielleicht ganz kurz Hinweis auf die Konkurrenz aus Karlsruhe, Modellansatz-Podcast. Die hatten vor einer Weile, ich weiß nicht genau, welche Episode, eine Episode über die vermutlich, ich habe es gar nicht gehört, muss ich zugeben, über die Berechnung, Simulation, Optimierung von Injektoren. Ja. Das nur kurz als Hinweis für die Hörer. Kurbelwelle, klar, das ist das Ding, wo die Kolben angreifen und dann quasi die Oszillationsbewegung in die Rotationsbewegung umführen. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und da am Ende wird quasi die Drehbewegung, die das Auto antreibt, abgenommen oder was auch immer angetrieben wird. An der Schwungradseite des Motors sitzt dann die Kupplung. Ja. Oder der Wandler zum Automatikgetriebe, der dann die Kraft entsprechend über das Getriebe ableitet in den Antriebsstrang und dann zum Rad. Ja. Die Einspritzung, also der Zylinder geht ja rauf und runter, der Kolben geht rauf und runter Und der Kolben, da wird aber nur auf einer Seite eingespritzt, oder? Man könnte sich ja vorstellen, dass der Kolben an sich dünner ist als die Bohrung. Und dann könnte man ja auch unten einspritzen, sodass der quasi in beide Richtungen durch die Verbrennung beschleunigt wird. Das passiert nicht, oder? Ja, weil man dann nicht abdichten könnte, ne? Also das Problem ist ja, dass man den abdichtet. Der Kolben stimmt, muss ja abgedichtet sein, ja, okay, zum Zylinder. Ja, ja, ja, ja, ja. Es gibt natürlich Freiflugkolben. Also es gibt solche Motoren, die man entwickelt hat, wo auf beiden Seiten ein Brennraum sich befindet. Die sind aber sehr, sehr komplex und haben sich bisher, also aufgrund ihres mechanischen Wirkungsgrades, der sehr, sehr schlecht ist, nicht durchgesetzt. Okay. Also wir haben ganz normale Hubkolbenmotoren, so nennt man die ja. Mhm. Die also der Brennraum entsprechend über Kolbenringe abgedichtet zur ja Brennraumwand, dann also auch den Druckanstieg ermöglicht, der dann durch die chemische Wärmefreisetzung dann eben die mechanische Arbeit ermöglicht, ja, die dadurch frei wird. Ja. Öl braucht der Motor zur Schmierung üblicherweise. Ja. Das ist klar, da gibt es eine Ölpumpe, die das an die Stellen hinpumpt, wo es die Schmierung benötigt. Also natürlich alle Lager sind in der Regel Drucköl geschmiert. Das heißt, ich habe eine Gleitlagerung, ein Weichmetall als Gegenpartner für meine Kurbelwellenlagerung zum Beispiel oder auch Pleuellager. Und diese Lager muss ich natürlich schmieren. Das Öl kühlt natürlich auch lokal, das ja kommt auch noch dazu. Das heißt, ich muss das Drucköl entsprechend diesen Lagerstellen zuführen. Das mache ich entsprechend über Versorgungsleitungen zu den Hauptlagern der Kurbelwelle. Von den Hauptlagern geht es dann ins Pleuellager innerhalb der Kurbelwelle durch eine Bohrung. Und dort wird dann das Pleuellager versorgt. Das obere Pleuelauge in der Regel macht man über eine Spritzölkühlung, dass es einfach über die Spritzölkühlung des Kolbens mitgeschmiert wird. Mhm. Oder aber bei natürlich hochbelasteten Motoren, insbesondere im Schiffsdieselbereich, muss man es getrennt schmieren. Das heißt, da muss man also auch eine entsprechende Ölversorgung im Pleuel vorsehen, die dann das obere Pleuelauge schmiert. Pleuel ist der Anschlusspunkt von Kurbelwelle und zum Kolben, Kolben, genau. Das Verbindungselement ja zwischen Kurbelwelle und Kolben ist das ja Pleuel, ein hochbelastetes Bauteil, ja, ja, ja, ja, das also vielfältige Anforderungen erfüllen muss. Dann brauche ich natürlich auch in meinem Ventiltrieb, also um die Gaswechselorgane zu betätigen, die Nockenwellen, die brauchen natürlich auch über ihre Lagerstellen entsprechende Ölschmierung, sonst fressen sie genauso wie die Kurbelwelle. Ja. Und wo ich kein Öl haben will, ist der Brennraum. Mhm. Deswegen habe ich neben den Kompressionsringen am Kolben, die also die Brennraumgase abdichten gegenüber dem Kurbelraum, dass also der Druckanstieg auch tatsächlich im Brennraum stattfindet, habe ich noch einen sogenannten Ölabstreifring als wesentliches Element des Ringpaketes eines Kolbens. Das soll eben den Ölfilm auf der Zylinderwand, den natürlich auch der Kolben braucht, damit er auf und ab gleiten kann, aber immer bei der Abwärtsbewegung dann entsprechend abschaben, damit eben kein Öl in den Brennraum gelangen kann. Warum? Das verkorkt. Da ja kommt es dann meistens zu Ringsteckern, das heißt, die Kompressionsringe verkorken durch die unverbrannten Ölreste. Aber Öl ist auch schlecht beim Ottomotor, weil es sehr, sehr klopffreudig ist. Das heißt, Öl im Brennraum fördert das Klopfen, und zwar ganz massiv. Mhm. Und natürlich heutzutage auch die Abgasgesetzgebung. Ja. Erlaubt nicht mehr, dass man heute irgendwelche Undichtigkeiten hat, das Öl im Brennraum verbrennt. Da würden sofort die Partikelemissionen hochgehen. Ja. Man kennt das noch von früher, wenn ein Auto Öl verbrannt hat, das ist immer fürchtlich gestunken. Ja. Und Gott sei Dank gibt es das heutzutage eigentlich in der Form nicht mehr. Ja. Und das Öl wird ja, also geht ja nicht verloren, das wird nicht verbraucht. Also nein, Motor mit Verlustölkühlung gibt es auch, aber das ist eine andere. Das ist eine Druckölversorgung und das Öl wird dann entsprechend über Ölrücklaufleitung vom genau Zylinderkopf wieder ins Kurbelgehäuse geführt. Ja. Und dann unterscheidet man beim Ölsystem zwei Bauformen. Zum einen der Nasssumpf. Das heißt, ja, das untere Kurbelgehäuse ist so ausgeführt, dass dort auch das Öl aufgefangen und gesammelt wird, also Ölsammelbehälter auch dort sich befindet. Mhm. Das hat den Nachteil, dass das Öl immer hin und her schwappt bei jeder Kurvenfahrt, bei jeder Längs- und Querbeschleunigung. Und wenn es unter Umständen schlecht ausgeführt ist, verursacht dieses schwappende Öl also hohe mechanische Reibungsverluste mit der rotierenden Kurbelwelle. Mhm. Deswegen hat man in der Ölwanne sogenannte Schwallbleche, um das zu vermeiden, dass das Öl wieder in den Kurbelraum zurückgelangen kann und dort also zu einer hydraulischen Verlustleistung führt, ja, mit der rotierenden Kurbelwelle. Der elegantere Weg wird aber links nur bei Hochleistungsmotoren. Also vorne bei Rennmotoren. Ne? Oder Rennmotoren verwendet, ja, ist, dass man so einen Trockensumpf hat. Das heißt, das zurücklaufende Öl, was ins Kuppelgehäuse Unterteil zurückläuft, wird abgesaugt durch Saugpumpen in einem getrennten Vorratsbehälter gesammelt und dann wieder der Drucködpumpe zugeführt. Ja. Okay, über den Anlasser brauchen wir nicht reden, das ist offensichtlich. Eine Sache hatte ich noch, und zwar Auspuff. Also eigentlich erstmal halt das Rohr, wo hinten das Abgas rauskommt. Ja. Spielt der Auspuff für die Gestaltung, also ist das Teil der Motorauslegung oder ist der Auspuff so ein Afterthought, den man halt hinbaut, damit irgendwo... Nein, der Auspuff ist ein ganz wesentliches Teil der Motorauslegung, wie überhaupt alle gasführenden Bauteile ganz wesentlich sind für die Auslegung des Motors. Warum? Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir eben instationären Motorbetrieb haben, das heißt unterschiedliche Drehzahlen und Lasten. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich sowohl im Saugsystem als auch über die Ventilsteuerorgane, also sprich Nockenwellenauslegung der Steuerzeit, als auch im Abgassystem. In jedem Rohr kann es zu stehenden Wellen kommen. Das ist wie eine Resonanz. Ja. Und das wird natürlich benutzt zum einen für einen Nachladeeffekt. Gerne möchte man eine Druckwelle, die also als stehende Welle im Saugrohr schwingt. Saugrohr hat jetzt nichts mit dem Auspuff zu tun. Nein, das ist die Frischgasseite. Okay, ja, also man hat eigentlich normalerweise eine Rohrluftansaugung. Ja, ja. Die geht zunächst durch den Luftfilter, wird dort gefiltert, dass eben keine Partikel die Zylinderlaufbahn beschädigen können. Staub zum Beispiel ist sehr, sehr kritisch. Ja. Oder Sand. Ja, ja, und dann unterscheidet man, wenn man eine Aufladung hat, geht es dann erstmal über durch den Verdichter. Heutzutage hat man eigentlich nur noch turboaufgeladene Motoren. Früher bei sogenannten Saugmotoren ging es direkt ins Saugrohr, was dann zum Einlasskanal führt am Zylinderkopf und dann in den Brennraum über das Einlassventil, was eben gesteuert wird von der Nockenwelle. Und dann verbrennt das Frischgas und wird dann über das Auslassventil dem Auspuff zugeführt. Ja. Und auch der Auspuff hat natürlich Längen und dann Zusammenführungen. Ja. Und ja. Jede einzelne Länge kann entsprechend schwingen, kann eine stehende Welle bilden. Insbesondere kann es in den Zusammenführungen zu sehr hilfreichen Interferenzen zwischen den Zylindern kommen, also Druckbergen und Drucktälern, die dann sozusagen noch zusätzlich den Auslassvorgang eines Zylinders kann unterstützt werden durch einen entsprechenden Unterdruckberg in der Zusammenführung eines anderen Zylinders, sodass also das Auspuffgas so richtig aus dem Zylinder in Anführungszeichen abgesaugt wird. Ja. Genauso auf der Saugseite, das ist fast noch wichtiger, diese Nachladeeffekte, das ist eben durch entsprechende Abstimmung der Saugrohrlänge in meinem gewünschten Betriebspunkt, den ich als den Auslegungspunkt betrachte, ist meistens der Nennleistungspunkt, also da, wo der Motor die maximale Leistung haben soll oder auch das maximale Moment. Also diese beiden Punkte sind eigentlich so wichtig für die Motorauslegung. Da möchte ich gerne, dass ich eben einen Druckberg habe, kurz bevor das Einlassventil schließt, dass also noch ein bisschen mehr Frischgas in den Zylinder kommt. Und das wird beeinflusst zum einen durch die Saugrohrlänge, zum anderen aber auch durch die Ventilsteuerzeit, das heißt die Nockenwelle, die Ventilerhebungskurve, die ich für den Motor verwenden möchte. Ja. Und das kann man heutzutage natürlich wunderbar über elektronische Entwicklungstools abstimmen. Eindimensionale Gasdynamikrechnung nennt sich das, wo ich eben diese Komponenten, die Volumina, die Längen, die Durchmesser und die Ventilsteuerzeit entsprechend so optimiere, dass ich für meinen Auslegungsbereich, wo der Motor die optimale Konfiguration eben erzielen soll, den höchsten Wirkungsgrad haben soll, höchste Leistung, dann optimalerweise funktioniert. Der Wirkungsgrad steigt natürlich, wenn ich sozusagen in Anführungszeichen Leistung geschenkt bekomme, weil sich im Auspuff irgendwelche Wellen bilden, die dann den Druck an der richtigen Stelle unterstützen und so weiter. Genau. Dann. Also die Auspuffgestaltung ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb geht auch die Leistung zurück, wenn der Auspuff ein Loch hat, da ist nicht nur laut, sondern auch die Leistung. Ja, genau. Ich habe dann eine Störung und eine Störung der stehenden Wellen logischerweise, weil einfach andere Druckverhältnisse anliegen und das hat dann immer unter Umständen einen sehr, sehr negativen Einfluss auf das Leistungsverhalten meines Motors. Ja. Insbesondere eben, weil der Auspuff so wichtig ist, möglichst sollte das gesamte Abgas aus dem Zylinder entweichen, im Nennleistungspunkt zumindest. Wenn ich dann aber sogenanntes Restgas habe, dann erhöht sich durch das heiße Restgas im Brennraum wieder die Klopfneigung beim Ottomotor. Das möchte ich nicht unbedingt haben. Heutzutage allerdings durch die Abgasgesetzgebung gibt es mittlerweile ganz gezielte Restgasrückführungen, wo ich also ganz gezielt Abgas im Brennraum haben möchte. Warum? Wenn ich es schaffe, dass meine Gemischaufbereitung beim Ottomotor so gut ist, dass ich trotz Restgas zu keiner klopfenden Verbrennung komme, dann verlangsamt sich meine Verbrennung. Ich reduziere die Spitzentemperaturen, die auftreten. Und es gibt eben eine kritische Spitzentemperatur, wenn ich die überschreite, dann bildet sich Stickoxide. Und damit kann ich sozusagen die Verbrennung unter dieser kritischen Temperatur halten, also fast schon eine geregelte Verbrennung darstellen, um damit eben von den Rohemissionen her die Stickoxide zu limitieren. Aber links gibt es im Leben nichts umsonst. Wenn ich hohe Restgasanteile fahre, dann ist meine Verbrennung unter Umständen so langsam, dass ich eine unvollständige Verbrennung habe. Ja. Damit steigt wieder die CO-Emission oder aber mit Sicherheit mal die Kohlenwasserstoffemission. Ja, ja, ja. Wobei allerdings die Kohlenwasserstoffemissionen sind leichter in der Abgasnachbehandlung zu eliminieren. Über einen Oxidationsgrad zum Beispiel ganz einfach. Ja, ja. Als jetzt die Stickoxide, das ist immer so ein Thema. Die Stickoxide sind letztendlich der kritischste Abgasbestandteil, weil gerade beim Dieselmotor, wenn ich eben nicht stöchiometrisch fahre, es keine Möglichkeit gibt, über einen Drei-Wege-Katalysator die Stickoxide zu reduzieren. Ich muss dann also entweder Stickoxid-Speicherkatz einführen oder eben Harnstoff, der dann also erreicht, gehört, dass ich mein Stickoxid reduziere wieder zu Stickoxid und Sauerstoff. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurzer Kommentar an die Hörer. Ich hätte jetzt in den letzten 30 Minuten Erläuterungen ungefähr 10-mal warum fragen können. Wenn ich das tue, sitzen wir hier morgen früh noch. Das heißt also, wir können nicht auf alle Themen immer eingehen, auch wenn mich es hier puppert, da dann immer noch nachzufragen. Außerdem wollen wir auch noch zu den etwas, sagen wir mal, Nicht-Grundlagenthemen kommen. Das ist schon mal als vorweggeschickte Entschuldigung. Gut, nochmal weiter bei den Grundlagen. Und das, die frage ich im Übrigen nicht nur, damit wir das Thema systematisch behandeln, sondern auch, weil es mir tatsächlich teilweise nicht klar ist. Ich bin zwar auch irgendwie Physiker, aber es ist lang her. Und naja, Takt, Viertakt, Zweitakt, weiß noch, Dreivierteltakt, haha. Was steht man darunter? Gut, das Viertaktverfahren ist, denke ich, das begrifflich einfachste. Dort habe ich eben den Ansaugtakt, das heißt, das Frischgas wird angesaugt, es wird komprimiert als zweiten Takt, verbrannt, expandiert im dritten Takt und dann wieder ausgeschoben im vierten Takt. Mhm. Und beim Zweitakt, da kombiniere ich letztendlich den Gaswechsel zwischen Frischgas und Abgas innerhalb des Kompressions- und Expansionstaktes. Das heißt, während des Kompressionstaktes muss ich das Frischgemisch zuführen. Das geht dann logischerweise nur über ein Aufladekonzept, entweder Kuppelraumspülung bei den ganz einfachen Zweitaktern, die man vom Mofa oder Moped noch kennt. Dort wird im Kurbelraum das Gemisch vorkomprimiert, sodass ein höherer Druck dadurch entsteht, als im Brennraum derzeit anliegt. Mhm. Und das Frischgemisch wird in den Zylinder geblasen während des Kompressionstaktes oder schon am Ende des Expansionstaktes und Beginn des Kompressionstaktes und eine Schlitzsteuerung, entsprechend an Schlitze geöffnet in der Brennraumwand, dass das Frischgemisch einströmen kann. Und genauso funktioniert es beim Abgas. Über Schlitze wird eben relativ frühzeitig schon im Expansionstakt das Abgas wieder dem Auspuff zugeführt. Damit das Ganze funktionieren kann, muss immer ein Zweitakter spülen. Das heißt, er muss mehr Frischgas über den Zylinder blasen, auch direkt in den Auspuff, also für die eigentliche Zylinderfüllung benötigt. Das heißt, er muss ein gewisses Spülgrad haben, damit eben kein Restgas im Zylinder übrig bleibt und dadurch die Leistung limitiert ist. Das Ganze funktioniert natürlich nur bei einem sehr, sehr begrenzten Drehzahl- und Lastzustandsbereich, weil ich da eben mit diesen stehenden Wellen wieder spiele. Sowohl im Auspuff, man kennt das, beim Zweitakt war das Auspufftuning ganz, ganz wichtig, dass man eben genau diesen Druckberg und Drucktal während der Schlitzsteuerung entsprechend nutzt, um das Abgas abzusaugen und möglichst nicht zu viel Frischgas über den Auspuff wieder der Umgebung zuzuleiten, sondern im Zylinder zu halten. Das war also nicht ganz trivial. Höherwertige Zweitakter, die haben dann tatsächlich auch eine Ventilsteuerung, wo also der Gasaustausch über eine Ventilsteuerung erfolgt. Man hat ja dann mehrere Ventile eigentlich. Ne? Man hat das Ventil zum Einspritzen vom Sprit, man hat aber auch das Ventile zum Einlassen der Luft und rauslassen. Wenn es ein Direkteinspritzer ist, hat man im Brennraum den Injektor für die Direkteinspritzung beim Ottomotor, beim Diesel eben ist immer direkt eingespritzt. Ja. Da geht es nicht anders, aber beim Ottomotor kann ich auch eine Saugrohreinspritzung haben. Ne? Und früher die Moped- und Mofa-Motoren, die hatten sogar noch einen Vergaser. Also das war tatsächlich außerhalb des Brennraums die Gemischaufbereitung. Für Vergaser heißt, dass außerhalb des Zylinders das Ding von flüssig in gasförmig übergeht. Genau, Vergaser war ein mechanisches Bauteil, wo letztendlich auch über Druckdifferenzen die Verdampfung des Kraftstoffes durch die Frischgasbewegung durchgeführt wurde und dann das Kraftstoff-Luft-Gemisch entsprechend im Brennraum zugeführt. Okay, ja, geht heute nicht mehr, hat er immer noch die beste Gemischaufbereitung, den größten Homogenisierungsgrad, aber einfach weil es zu ungenau regelbar war und dadurch die Abgasemissionen also nicht erfüllbar waren. Heute brauchen wir ja für den Ottomotor ein Lambda-1-Konzept, das heißt, wir müssen immer das stöchiometrische Kraftstoff-Luft-Verhältnis einstellen, damit eine vollständige Abgasnachbehandlung der Stickoxide und der Kohlenwasserstoffe bzw. Kohlenmonoxide haben. Und das schaffe ich nur, wenn es stöchiometrisch ist, weil nur dann geht ja die Verbrennungsgleichung auf. Klar. Ja. Und das braucht natürlich eine hochpräzise Kraftstoffzumessung. Ja. Und entsprechende Sensorik, die auch dann überprüft, ob der Kraftstoff in der gewünschten Menge zugeführt wurde. Und das kriege ich natürlich beim Vergaser nicht hin, das ist klar. Aber wie gesagt, beim Zweitakter mit Ventilsteuerung, so wie es beim Schiffsdiesel auf jeden Fall der Fall ist, und aber auch bei, es gab mal Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die Firma Orbital in Australien, die also für Furore gesorgt hat, weil sie zum damaligen Zeitpunkt behauptet hat, im Zweitakter kann ich die Abgasemissionsanforderungen der Kalifornier erfüllen mit Ultra-Low Emission und Low Emission. Ford hat dann eine Kooperation mit Orbital gestartet, um diesen Motor zur Serienreife zu bringen. Es ging darum, einen ventilgesteuerten Zweitaktmotor, der also über Ein- und Auslassventile verfügt hat, allerdings über eine äußere Gemischaufbereitung, also Saugrohreinspritzung. Aber man hat dann doch feststellen müssen, dass das nicht zielführend war, das Konzept, und hat es nicht mehr weiterverfolgen können, aufgrund der Abgasemissionsbeschränkungen. Und deswegen ist der Zweitakter eigentlich ausgestorben im PKW-Bereich. Es gibt die natürlich noch als ganz wichtige Anwendung im Schiffsdieselbereich. Ach, das sind auch Zweitakter? Das sind eigentlich langsam laufende Zweitakter. Was ist der Vorteil? Ich meine, die Tatsache, dass wir es in Mofas einbauen, die nichts kosten dürfen, heißt, es muss irgendwie billiger, einfacher oder weniger Material Einsatz. Das waren ganz einfache Motoren. Beim Schiffsdiesel kommt es auf Effizienz drauf an. Und natürlich ist der, wenn ich zwei Arbeitsspiele habe, wo der Viertakter nur eins hat, ist natürlich klar, dass ich dadurch eine höhere spezifische Leistung fahren kann. Andersrum, der Zweitakter hat eins. Ja, hat zwei, genau, wie ich es gesagt habe. Wenn der Viertakter ein Arbeitsspiel, also ein Verbrennungszyklus hat, hat er Zweitakter zwei. Ach so, pro Bewegung macht er zwei. Da hatte ich eine höhere spezifische Leistung. Das heißt, bei gleicher Leistung, die ich erreichen möchte, kann ich mit kleineren Bauteilen auskommen. Ich habe dadurch einen geringeren Reibleistungsanteil insgesamt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad. Also tatsächlich sind langsam laufende Zweitakt-Dieselmotoren vom Wirkungsgrad her das, was der Maßstab ist im Schiffsdieselbereich. Aber der Nachteil kann jetzt ja nicht nur in dieser Abgas- und Umweltstandardperspektive liegen, weil ja Auto-Pkw-Motoren schon länger keine Zweitakter sind, als es diese Umweltgeschichte gibt. Ja, aber da ist wieder dieses Problem mit dem Stationärbetrieb. Beim Schiffsdiesel habe ich halt eine konstante Drehzahl. In der Regel, sobald er aus dem Hafen drauf ist, gibt er volle Kraft voraus. Klar. Und das heißt, ich habe ein wunderschön zu beherrschendes System. Ich habe eine Drehzahl mit einer Saugrohrlänge, einer Abgaslänge. Ich kann diese ganzen stehenden Wellen optimal anpassen. Das funktioniert perfekt. Ja. Dazu noch mit einer Ventilsteuerung den Spülgrad verringern, sodass ich also nicht unnötig Kraftstoff in den Auspuff blase. Dazu kommt, dass der Diesel sowieso luftansaugend ist und der Kraftstoff direkt im Brennraum zugemischt wird, eingespritzt wird. Das ist auch nochmal ein Vorteil im Vergleich zu den alten ottomotorischen Zweitaktmotoren, die wir aus dem Mofa kennen oder von Motorrädern. Ja. Und also da wird alles viel, viel einfacher beim Schiffsdiesel. Deswegen bietet sich es da auch an. Aber sobald ich in den instationären Bereich komme, im instationären Bereich, bin Spreizung bei einem PKW-Motor ist halt einfach 5000 Umdrehungen. Ja. Und logischerweise bei der Last, wenn wir durch die Stadt fahren oder Autobahnprofile sehen, da haben wir alles zwischen 0 und 100% Gaspedalstellung. Ja. Und das sehr, sehr schnell, häufig und wechselnd. Also da komme ich an die Grenzen. Da bräuchte ich variable Saugrohr- und Abgasgeometrien, die nicht horrend teuer sind, mechanisch anfällig. Aber sowas gibt's. Ja, jeder hat mal, also Saugrohrlängenverstellung hat eigentlich jeder PKW mittlerweile oder einen Phasenversteller für die Steuerzeit an der Nockenwelle, sowohl Auslass- und Einlassseitig. Also diese Variabilitäten sind heute eigentlich schon alle in der Serie. Okay. Es gibt selbst variablen Ventilhub in der Serie. Aber das sind alles sehr aufwendige Systeme, die letztendlich weniger dem Wirkungsgrad geschuldet waren, als vielmehr auch oftmals der Rohemission, also der Erfüllung der Abgasstandards. Und gerade bei Turbomotoren auch eine gewisse Fahrbarkeit dann darzustellen. Weil bei der Aufladung halte ich immer diese Trägheit des Systems. Das heißt, wenn der Fahrer plötzlich Last abfordert von seinem Motor, weil er überholen will, dann dauert das beim Turbomotor bekanntermaßen etwas länger, bis der Lastwunsch dann erfüllt wird. Und um das zu optimieren, gibt es eben die verschiedensten Konzepte an Variabilitäten vom variablen Nockenwellenversteller bis hin zum Ventilhub, um hier halt den Instationärbetrieb zu optimieren. Gibt es in der Praxis noch was anderes außer Zwei- und Viertakt? Ja, es gibt schon andere Systeme. Es gibt Fünftakt tatsächlich. Also da nutzt man dann letztendlich die immer noch im Abgas steckende Abgasenthalpie aus für einen weiteren Expansionstakt. Also man kann sich die verschiedensten Konzepte überlegen, wie man da letztendlich einen Kreisprozess darstellt als Hubkolbenmotor. durchgesetzt. Logischerweise haben sich eigentlich nur im Pkw-Bereich und Lkw-Bereich der Viertakter. Ja. Und zwar hauptsächlich aus Gründen der Abgas- und Kraftstoff, des Kraftstoffverbrauchs. Und im Schiffsdieselbereich Vier- und Zweitakter. Je größer das Schiff, desto eher Zweitakter. Ja. Sie haben gerade schon erwähnt, Hubkolben, das ist eben das, was wir vom Auto kennen. Der Kolben geht rauf und runter, Oszillationsbewegung. Ja. Vermutlich ist der Brennraum oben und nicht unten, vermute ich mal. Meistens. Gibt es beides, also Sternmotoren früher bei Flugmotoren, ja, da waren sie reihe rum. Herum. Ja, genau. Letztendlich ist es dem Motor wurscht. Das ist eigentlich mehr ein Thema der Ölversorgung. Ja, genau. So, ja, genau. Dann gibt es die Rotations- oder Kreiskolbenmotoren, ja. Auch genannt Wankelmotor, genau. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Sonst ist eigentlich ziemlich schnell erzählt, die Geschichte. Der Wankelmotor hat einen riesen Vorteil, weil er keine oszillierende Bewegung hat, hat er keine oszillierenden Kräfte und keine oszillierenden Massenmomente, ist also von der Laufruhe her ideal. Nachteil ist, der Brennraum ist sehr scheibenförmig. Ja. Das heißt, er hat sehr, sehr lange Flammenwege. Er hat eine sehr, sehr große Oberfläche, also das Oberflächenvolumenverhältnis ist sehr ungünstig. Mhm. Je größer die Oberfläche, desto eher die Möglichkeit von Schadvolumina für hohe Abgas-Rohemissionen. Und eben über diesen scheibenförmigen Brennraum mit sehr langen Flammenwegen, die Länge der Flammenwege geht wieder ins Klopfen ein. Je länger der Flammenweg, desto schlechter ist es fürs Klopfen oder desto klöpffreudiger. Mhm. Und von daher war eigentlich, man muss wirklich Mazda Respekt zollen, die haben ja sehr, sehr lange am Wankelmotor festgehalten. Aber jetzt ist einfach durch die derzeitige EU6 Abgasemissionsvorschrift für solche Motorkonzepte tatsächlich die technische Umsetzung nicht mehr möglich. Der Schleicher baut ihn auch in Segelflugzeuge ein, also in Eigenstartfähige logischerweise. Und ein Thema, was es da wohl gibt, ist die Abdichtung von den Lamellen. Da muss ich auch im Winter immer Öl reinleeren, damit das alles schön benetzt bleibt und kann dann im Frühjahr... Also NSU Ro 80 Besitzer. Was für ein Ding? NSU Ro 80 war ja der erste Pkw vom... NSU mit einem Wankelmotor, die können ja von Lied singen. Ne? Ja, das war ja damals die Schwachstelle schlechthin. Ja. Allerdings Mazda in der Großserie, ich denke, die letzten Motoren, die dort in den Markt gebracht worden sind, hatten das Abdichtungsproblem eigentlich gelöst. Mhm. Also da gab es schon einen deutlichen Fortschritt auf der Seite. Meine hat es auch schon 10 Jahre überlebt, also muss wohl irgendwie funktionieren. Genau, ist nicht so schlecht. Das heißt nur, dass nächstes Jahr kaputt geht. Gibt noch Freikolbenmotoren? Was muss ich da drunter vorstellen, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen? Tja, dass der Kolben wirklich frei fliegt. Aber Und entsprechend die relativ schwierige Mimik, dass es dann letztendlich seine oszillierende Bewegung in irgendeine rotierende Bewegung übersetzt. Tatsache, ich kenne jetzt auch kein Freikolbenmotorenprinzip, um das jetzt so genau beschreiben zu können. Gut. Es gibt allerdings von der DLR derzeit, glaube ich, ein Forschungsvorhaben, wo man das Ganze mit einem Generator koppeln möchte. Mhm. Das mag seinen Charme haben, aber ich glaube, das ist in der technischen Umsetzung auch äußerst schwierig. Spielt jedenfalls auch keine Rolle in der Praxis. Nein. Es gibt da die Trennung zwischen Gemischbildung, inneres, äußeres Gemisch. Das ist einmal die Saugrohreinspritzung, das ist die äußere Gemischbildung, hatte ich ja schon mehrmals erwähnt. Ne? Das war eigentlich der Stand der Technik für die Einspritzung, als die Einspritzung beim Ottomotor entwickelt wurde, war das... eigentlich witzigerweise zunächst beim berühmten 300er Mercedes SL, der damals auf der Panamericana eingesetzt wurde, der ist ja Carrera 300 SL, der Flügeltürer, der war ja seiner Zeit weit voraus, hatte nämlich eine Direkteinspritzung und war der erste Einspritzer, der letztendlich so in Serie gebaut wurde. Das Konzept hat sich aber erstmal nicht durchgesetzt mit der Direkteinspritzung, weil zu komplex. Warte mal, reden wir also äußere Gemischbildung ganz allgemein. Einspritzung überhaupt? Also Einspritzungssaug, vielleicht fangen wir da an. Das passt von der Reihenfolge her, glaube ich, besser, oder? Nein, also wir fangen mal mit der äußeren Gemischbildung. Okay. Wir kommen auf die äußere Gemischbildung. Die äußere Gemischbildung heißt, das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird außerhalb des Brennraums aufbereitet. Das kann über verschiedene Komponenten erfolgen. Entweder Vergaser, den haben wir schon erklärt. Okay, aber wir haben eine Einspritzdüse, wo wir den Kraftstoff direkt in die Luft einspritzen. Aber noch im außerhalb Saugrohr, immer außerhalb des Brennraums. Also dieser Begriff äußere und innere Gemischbildung bezieht sich darauf. Auf den Brennraum. Auf den Brennraum, ob das im oder außerhalb des Brennraums stattfindet. Okay. Mhm. So, und klassischerweise der Nikolaus Otto, der hatte einen Vergaser, also eine äußere Gemischaufbereitung bei seinem Ottomotor. Und dann wurde eben das Kraftstoff-Luft-Gemisch dem Brennraum zugeführt, verbrennt dort und dann, wie gesagt, über die Auslassventile wieder im Auspuff zugeführt. Das ist das eine. Dann gab es den Rudolf Diesel bei M1, der angefangen hat, darüber nachzudenken, ob das nun der richtige Weg ist. Und der hat dann einen Motor mit innerer Gemischaufbereitung und Selbstzündung gebaut. Beim Diesel, also der Sprit in den Brennraum eingespritzt. Das ist der wesentliche Unterschied, wird die Last des Motors über die eingespritzte Kraftstoffmenge geregelt. Beim Ottomotor über die zugeführte Kraftstoffluftmenge, stöchiometrisch wohlgemerkt. Ja. Das heißt, deswegen brauche ich die Drosselklappe, habe ich gleich am Anfang erzählt. Ne? Ich habe die quantitative Lastregelung im Ottomotor, das heißt, die Kraftstoffluftmenge wird dem Motor wird geregelt und dem Motor zugeführt. Und beim Dieselmotor oder bei der Schichtladung habe ich eben die qualitative Lastregelung, wo ich rein über die eingespritzte Kraftstoffmenge die Lastregel und nicht über die zugeführte Luftmenge. Das heißt, der Dieselmotor, der läuft immer mit Luftüberschuss und die Schichtladung, das ist zwar auch eine ottomotorische Verbrennung, bei der Direkteinspritzung, wo ich inhomogen das Gemisch aufbereite, da habe ich dann tatsächlich auch eine qualitative Lastregelung. Aber kommen wir zu den Begriffen zurück. Also äußere Gemischbildung heißt immer, das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird außerhalb des Brennraums aufbereitet und innere Gemischbildung heißt, ich nehme die Gemischaufbereitung innerhalb des Brennraums vor. Ja. So, jetzt gibt es zwei Prinzipien des Arbeitsverfahrens. Einmal das ottomotorische Prinzip und einmal das dieselmotorische. Und der wesentliche Unterschied beim Ottomotor ist, wie gesagt, die quantitative Lastregelung bei homogener Gemischaufbereitung. Das heißt, ich regel die Menge des Kraftstoff-Luft-Gemischs, was ich dem Brennraum zuführe, abhängig von dem Lastwunsch des Fahrers. Ja. Aber das Verhältnis zwischen Sprit und Luftmenge muss stoichiometrisch sein, weil ist die Zündbedingung. Ne? Ja, okay, der Ottomotor, Ottomotor hat ja eine Fremdzündung, das heißt, sei es für eine Zündkerze oder Laser oder was auch immer, da kann ich machen, was ich will. Muss ich aber auf alle Fälle sicherstellen, dass das Kraftstoff-Luftgemisch in einer stoichiometrischen Form vorliegt, weil nur dann die Verbrennung stattfinden kann. Sie kann nur in einem ganz schmalen Fenster von Lambda 0,9 bis Lambda 1,1 tatsächlich stattfinden. Und so muss ich mein Gemisch entsprechend einstellen, dass ich diese stöchiometrischen Bedingungen, das ist die Zündbedingung, und die ist Lambda 1, erfülle. Mhm. Und zwar an der Zündkerze, wenn ich dann also den Zündfunken überspringen lasse. So, diese stöchiometrische Zündbedingung gilt immer. Mhm. Jetzt muss man bei der inneren Gemischbildung aber unterscheiden zwischen zwei Fällen. Also die äußere Gemischbildung ist immer homogenes Kraftstoff-Luftgemisch, findet nur beim Ottomotor statt, bei der ottomotorischen Verbrennung. Die innere Gemischbildung kann sowohl beim Ottomotor als auch beim Dieselmotor eingesetzt werden. Und hier unterscheide ich eben zwei Fälle. Der eine Fall ist ebenfalls eine homogene Gemischaufbereitung bei der ottomotorischen Direkteinspritzung. In diesem Falle muss ich einspritzen schon während des Ansaugtaktes, also nicht während des Verdichtungstaktes, sondern bereits schon im Ansaugtakt, dass genügend Zeit zur Verfügung steht, dass überhaupt, dass der Kraftstoff verdampft, dass er sich verteilt, dass überall im Brennraum die stöchiometrische Zündbedingung, nämlich Lambda 1, erfüllt ist, damit überhaupt das Kraftstoff-Luft-Gemisch verbrennen kann. So, das schaffe ich nicht alleine über die Zeit. Ich brauche eine zusätzliche Ladungsbewegung, deswegen haben ottomotorische Direkteinspritzungsmotoren alle einen sogenannten Tumble-Kanal. Das ist ein ganz spezifische Ladungsbewegung, muss man sich als große Walze vorstellen, mit dem Mittelpunkt über die Motorlängsachse. Das heißt, ich habe im Zylinder eine tatsächliche Walze laufen, wo die Luft entsprechend durch den Einlasskanal so einströmt in den Brennraum, dass ich also hier eine große Ladungsbewegung habe. Und damit dem Kraftstoff geholfen wird, zu verdampfen und sich homogen im gesamten Brennraum zu verteilen. Okay. So, und beim Dieselmotor habe ich eine inhomogene Gemischaufbereitung. Das heißt, ganz bewusst spritze ich erst kurz vor Zünd-OT ein, also da, wo das Gemisch dann selbst entflammt, nennt sich auch beim Dieselmotor Zünd-OT, also oberer Todpunkt. Und habe ganz bewusst eine inhomogene Gemischaufbereitung. Ich habe einen Luftüberschuss im Brennraum und spritze den Kraftstoff ein. Und wie ich vorhin schon erklärt habe, ist eine Diffusionsflamme. An der Tröpfchenoberfläche verdampft der Kraftstoff. Lokal herrscht dann dort die stöchiometrische Zündbedingung, aber eben nur lokal an der Kraftstofftröpfchenoberfläche und dann verbrennt der Kraftstoff, eben aufgrund seiner Zündwilligkeit. Okay. Und durch die freisetzende Wärme verdampft immer mehr Kraftstoff und. Deswegen ist beim Dieselmotor auch entscheidend, dass ich möglichst viele Tröpfchen habe, möglichst viele kleine Tröpfchen, haben eine größere Oberfläche, also Einspritzdruck ist ganz entscheidend, die Anzahl der Düsenlöcher ist ganz entscheidend. Mhm. Und natürlich braucht der Diesel auch eine unglaubliche Ladungsbewegung. Das ist aber beim Diesel ein Trall. Das sieht aus wie eine, muss man sich vorstellen, wie so eine Wendel. Die Einlassströmung wird als Trall ausgebildet, eben um über diese starke Einlassströmung, die Gemischaufbereitung des Dieselmotors, die Verteilung des Kraftstoffstrahls über den ganzen Brennraum eben auch zu unterstützen. Das heißt, das ist auch eine der Herausforderungen bei Dieselmotoren dann einfach. Ganz klar, der Einlasstrahl ist ganz entscheidend. Wenn ich wenig Trall habe, habe ich unter Umständen hohe Rußbildung, weil ich eine unvollständige Verbrennung habe. Und damit scheitert das ganze dieselmotorische Konzept dann. Ja. Und deswegen muss ich also auf eine gute Gemischaufbereitung achten, aber Kennzeichen, worauf ich die eigentlich hinaus will, ist eben, dass ich eine inhomogene Gemischaufbereitung habe in dem Moment, wo die Verbrennung einsetzt. Das gleiche versucht man beim Ottomotor auch mit der sogenannten Schichtladung. Da nutzt man aus, dass man sagt, okay, ich will keine homogene Kraftstoff-Luftgemisch im gesamten Brennraum haben, sondern ich will nur in der Umgebung der Zündkerze das stöchiometrische Zündbedingungen erfüllen. Das heißt, ich spritze erst sehr spät ein, im Verdichtungstakt, dass ich um die Zündkerze eine kleine Fettwolke von Kraftstoff habe, etwas fetter, Lambda 08, um die Zündkerze herum, wo ich dann auch lokal die Zündbedingungen an der Zündkerze erfülle und dann brennt zunächst mal dieses Gemisch nur um die Zündkerze herum, um dann in den Luftmangel, in den Luftüberschussbereich durchzubrennen. Das heißt, außerhalb dieser Schichtler, also dieser Kraftstoffwolke um die Zündkerze, ist tatsächlich Luft, also nur Luft, und die durch die turbulente Verbrennung wird dann die Verbrennung durch den ganzen Brennraum getragen. Das kann ich natürlich nur bei der Teillast machen, also wenn ich niedrige Lasten fahren möchte, hat aber dann den Vorteil, dass ich auch den Ottomotor quantitativ Last regeln kann. Das heißt, direkt über die eingespritzte Kraftstoffmenge und nicht über die Drosselklappe, also warum über die zugeführte. Warum will man das? Weil ich keine Drosselverluste habe, was ich vorhin erklärt habe, mit der Stadtfahrt. Ne? Okay, ja. Wenn ich es schaffe, die Schichtladung darzustellen, kann ich auf eine entsprechende Bedrosselung der Frischluftmenge unter Umständen verzichten. Mhm. Vielleicht nicht ganz vollständig, aber ich kann sie deutlich einschränken. Das heißt, ich fahre mit weiter geöffneter Drosselklappe, als ich eigentlich im homogenen Gemischbildungsfall fahren müsste. Ja, okay. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dadurch reduziere ich meine Drosselverluste, automatisch meinen Kraftstoffverbrauch, aber wie gesagt, immer nur, wir reden hier von der Teillast. Bei Volllast muss ich homogen fahren, weil ich ja maximal das, was mir das Hubvolumen bietet, an Volumen und Druck nutzen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Fall. Moderne Direkteinspritzer-Ottomotoren, die also die Schichtladung für die Teillast nutzen und dann die homogene Gemischbildung für die Volllast. Da gibt es natürlich einen Punkt, wo ich zwei verschiedene Drosselklappenstellungen habe für den gleichen Lastpunkt. Ja. Wenn ich von der Schichtladung komme, kann es sein, dass meine Drosselklappe komplett geöffnet ist und ich nur über die eingespritzte Kraftstoffmenge meine Last einstelle. Ich sage jetzt mal 30% Teillastpunkt. Ja. Und dann kommt der Punkt 31% oder auch 30% Teillast homogen. Ja. Oder heißt, dann muss ich ganz schnell die Drosselklappe zumachen. Es ist natürlich klar, dass das über eine Mechanik nicht möglich ist. Das heißt, herkömmliche mechanische Gaspedalbetätigung geht da nicht mehr. Und das ist der Grund, warum heutige Motoren ein E-Gas haben, weil ich natürlich einen elektrischen Stellmotor an der Drosselklappe beliebige Drosselklappenwinkel darstellen kann, die auch blitzschnell für denselben Lastpunkt zwischen zwei Drosselklappenstellungen umspringen können, wenn ich eben von inhomogen auf homogene Gemischbildung umschalte. Ist ja nicht nur die Tatsache, dass es schnell gehen muss, sondern es gibt überhaupt keinen direkten mechanischen direkten Zusammenhang mehr zwischen Drosselklappenstellung und Gaspedal. Genau. Also ich meine, das muss man ja entkoppeln dann. Das ist völlig entkoppelt und das ist einer der Punkte, warum das getan werden muss bei der direkten Einspritzung, wenn ich Schichtladung fahren will und homogen für die Volllast. Ein anderer Punkt natürlich, warum überhaupt das E-Gas entwickelt wurde, als man in den 90er Jahren eben sich mehr auseinandergesetzt hat, was führt zu Rohemissionen, was führt zu Abgasemissionen, dann im sogenannten Abgasbeutel beim Abgastest hat man halt festgestellt, dass wenn ich einen manuellen Schaltvorgang habe, dass die Rohemissionen und auch mein Abgasergebnis im Abgastest ganz stark davon abhängig ist, wie der Fahrer schaltet, wie schnell er aufs Gas springt oder was auch immer er da macht. Und dann hat man gesagt, okay, das geht natürlich überhaupt nicht. Wir müssen den Fahrer also hier als Einflussfaktor für Abgasemissionen herausnehmen aus dem System. Das heißt, wir machen ein E-Gas, wo wir letztendlich den Schaltvorgang komplett geregelt fahren, und zwar so, wie er idealerweise für die Abgasemissionen sein muss. Und so kam das E-Gas dann so langsam in Schwung. Und mit der direkten Einspritzung dann wurde es sozusagen zum Muss, einfach aufgrund der Thematik, wenn ich Schichtladung fahren möchte, dann habe ich sozusagen auf jeden Fall mal irgendwo einen Punkt, wo ich beide Fälle homogen oder inhomogen fahren kann, und das sind halt zwei verschiedene Drosselklappenstellungen in dem Moment. Füllung: Der Motor zieht die Luft entweder selber an durch den entsprechenden Takt, Saugmotor, richtig? Genau. Einspritzer: Da wird mit Überdruck eingespritzt, vermutlich. Gut, die Einspritzung hat jetzt erstmal nichts auf die Füllung des Zylinders zu tun. Grundsätzlich, ein Saugmotor muss eben sein Frischgemiss selber ansaugen. Das heißt, der Ladungswechsel ist eine negative Arbeit, die also abgezogen werden muss von der positiven Arbeit, die er durch die Verbrennung erzielt, durch den Arbeitstakt. Und der Einspritzvorgang selber, ob der jetzt außen erfolgt, also äußere Gemischbildung oder innere, ist da erstmal nicht relevant. Der andere Fall ist natürlich, dass ich mit Aufladung arbeite. Das heißt, egal ob über einen Kompressor oder über einen Turbolader, dann die Frischluft vorverdichte und dann mit entsprechendem Überdruck in den Brennraum hineindrücke, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat den Vorteil, dass ich je nach Auslegung der Aufladung, wenn ich es über einen Turbolader mache, das heißt über eine thermodynamische Kopplung zwischen Turbine und Verdichter, letztendlich die Verdichtungsarbeit aufbringe, ich unter Umständen eine positive Ladungswechselschleife darstellen kann. Mhm. Das heißt, dass mein Abgasgegendruck und meine Turbinenarbeit, die ich verrichten muss auf der Abgasseite, also die verdichte Arbeit, die ich auf der Frischluftseite aufbringen muss, überkompensiert, sodass ich tatsächlich eine positive Ladungswechselschleife habe und also der Ladungswechselvorgang selber tatsächlich in die Gesamtarbeit des Motors mit eingeht. Mhm. Einfach weil ich die Abgasenergie über die Abgasturbine noch zusätzlich nutze, weil die ansonsten verloren gehen würde. Ja. Ne? Das ist der ganze Witz. Reden wir doch dann mal noch ein bisschen detaillierter drüber, Turbolader. Also es gibt den Begriff Turbolader, es gibt überhaupt Aufladung, es gibt Abgas-Turbolader als Begriffe. Ja. Wie ich es richtig verstehe, ist Turbolader und Abgas-Turbolader das gleiche. Ja, das ist absolut richtig. Okay. Also man muss vielleicht bei der Aufladung zwischen zwei Fällen unterscheiden. Man hat einmal die mechanische Aufladung über den Kompressor. Kennzeichen für die mechanische Aufladung ist, dass es der Kompressor über ein festes Übersetzungsverhältnis von der Kurbelwelle angetrieben wird. Mhm. Das heißt, Laderdrehzahl, also Verdichterdrehzahl des Kompressors und Motordrehzahl korrelieren, ja, sind über ein festes Übersetzungsverhältnis miteinander gekoppelt. Ja. Man hat also eine mechanische Kopplung der, ja, Aufladung. Deswegen spricht man auch hier von mechanischer Aufladung. Mhm. Und dann gibt es den Abgasturbolader, das ist eine thermodynamische Aufladung des Motors. Und zwar deswegen, man nutzt die noch vorhandene Abgasenthalpie im Abgasstrom, die also nach der Verbrennung immer noch vorhanden ist. Abgas, ja, ist ja auch immer ziemlich heiß. Klar. Und nutzt die in einer Nutzturbine. Also diese, sprich, das Abgas geht durch einen Propeller, durch einen Düsentriebwerk, genau, auch. Durch eine Nutzturbine, meistens eine Radialturbine, ja, und nutzt also, lässt dadurch eine Turbine arbeiten und nutzt diese Turbinenarbeit dafür, dass in einem Verdichter, in einem Kompressor entsprechende Verdichtungsarbeit geleistet wird auf der Frischluftseite. Das heißt, in dem Fall hat man eine Aufladung und eine Abgasenergienutzung, die thermodynamisch miteinander gekoppelt ist. Und das heißt, Laderdrehzahl hat nichts mit der, ja, Kurbelwellendrehzahl zu tun. Ja. Allerdings, eben weil die Frischluftseite der Abgasseite folgt, habe ich halt immer diese Verzögerung im Ansprechverhalten. Ach, daher kommt das. Okay. Im Stationärbetrieb. Und die muss ich natürlich versuchen durch geeignete Maßnahmen, da gibt es mittlerweile ziemlich vielfältige, so weit zu reduzieren, dass der Fahrer sich nicht gestört vorkommt durch dieses verzögerte Ansprechverhalten. Mhm. Und nochmal zur Rekapitulation. Beide sorgen dafür, dass die Luft, bevor sie eingespritzt wird, verdichtet wird. Genau. Dadurch kann ich ja letztendlich geringere Hubräume fahren, weil ich trotz geringeren Hubraums durch die externe Verdichtung zu dem nötigen Druck komme. Genau. Ja, also zur geringen Frischluftmenge im Brennraum. Ja, okay. Ne? Und ich warum ist das jetzt ein Vorteil? Warum will ich das? Also wir wissen, alle Turbomotoren sind irgendwie cooler, schneller, mehr Leistung, aber... Ja gut, das sogenannte Downsizing-Konzept, was eben heutzutage in der Serie Einfluss gefunden hat, ist einfach geschuldet der Tatsache, dass es natürlich auch mittlerweile Verbrauchsvorschriften gibt, die es zu erfüllen gilt. Und es ist klar, je größer der Hubraum, desto größer die Bauteile, desto größer die sich bewegenden Flächen, die, mhm, zueinander in Reibung stehen, ja, ja, desto höher der Reibleistungsanteil, das kann zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führen. Und indem ich natürlich bei einem Saugmotor die Abgasenthalpie ungenutzt im Freien entweichen lasse über einen Auspuff, nutze ich beim Turbomotor die Abgasenthalpie, also die Energie, die immer noch im Abgas, ja, steckt, diese Pi mal Daumen 30% der eingesetzten Kraftstoffmenge. Man kann Pi mal Daumen immer sagen, 30% Wirkungsgrad hat die Verbrennung. Also 30% des Kraftstoffs nutze, ja, ich in der Verbrennung für die Leistung des Motors, 30% geht in das Abgas und 30% geht in die Kühlung. Okay. Das mag im Einzelfall etwas, ja, ja, unterschiedlich sein, aber das ist so, genau, eine gute Merkhilfe. Und eben diese immer noch im Abgas steckende Energie, die Abgasenthalpie, nutze ich eben über eine Nutzturbine. Und das hat natürlich Verbrauchsvorteile unter Umständen zur Folge, wenn ich es richtig mache. Im Endeffekt steige ich doch den Wirkungsgrad dadurch. Ja, natürlich. Na, genau. Also die Leistung ist ja beschrieben, also ganz allgemein die Leistung, für die Leistung eines Motors gilt, I ist das Arbeitsverfahren, also entweder 0,5 für einen Viertakter oder 1 für einen Zweitakter. Mal dem Mitteldruck, mal der Drehzahl, mal dem Hubvolumen. Mhm. Und der Mitteldruck, der ist eben abhängig von der Luftdichte. die zugeführt wird, auch von den Kraftstoffkenndaten und von den Wirkungsgraden, thermodynamisch und mechanischer Wirkungsgrad. Und dieser Mitteldruck, eben weil er von der Luftdichte abhängig ist, je höher die Luftdichte, desto höher die Leistung des Motors. Also sprich, wenn ich dem Motor entsprechend vorverdichtete Luft zuführe, über eine Aufladung, dann habe ich eben eine höhere spezifische Leistung. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Mittelklasse-Pkw, der braucht aber nur 100 PS und davor als Saugmotor habe ich einen 2-Liter-Saugmotor dargestellt mit 100 PS und jetzt nehme ich einen aufgeladenen Saugmotor, der dann reicht im Prinzip abhängig vom Ladedruck ein deutlich kleinerer Motor vom Hubvolumen her, der um die gleiche Leistung dann zu erzeugen. Der ist leichter. Ja. Das geht alles positiv in Kraftstoffverbrauch ein. Genau. Heutzutage weiß jeder Automobilhersteller, wie viel Kilogramm weniger Fahrzeuggewicht, wie viel CO2 im Abgas- und Kraftstofftest dann ausmacht. Ja. Und dann kann man entsprechend auch gewichten, wohin man den Entwicklungsaufwand treibt. Also welchen Aufwand muss man treiben, um so und so viel CO2 zu reduzieren. Ja. Das ist also eine Möglichkeit, ist natürlich die Aufladung. In der Realität wird der Kunde oftmals sagen, also Sabalot, früher, als ich dann noch meinen alten Saugmotor gefahren habe, da habe ich aber nicht so viel Kraftstoff gebraucht, ich verstehe das gar nicht. Das hängt natürlich von seinem Fahrprofil ab, wie schwer der rechte Fuß ist, aber ich habe natürlich aufgrund der klopfenden Verbrennungsbegrenzung des Ottomotors, wenn ich natürlich die Luft vorverdichte, komme ich natürlich unter Umständen früher an die sogenannte Klopfgrenze, oder? Andersrum formuliert, das ganze Gesamtsystem ist etwas kritischer, was Klopfen angeht. Mhm. Deswegen fettet man bei Turbomotoren oftmals gerne an, weil die Kraftstoffverdampfungswärme ist eine gewünschte Innenkühlung des Brennraums. Fetten heißt zu viel Sprit. Ja, also stöchiometrisch heißt das, ich bringe mehr Kraftstoff ein, als ich Luft habe. Ja. Ich bin auf der fetten Seite, das heißt Lambda ist kleiner 1. Das kann man bis zum Exzess treiben. Und durch diese Innenkühlung, durch die Verdampfungswärme des Kraftstoffs entziehe ich dem Brennraum Wärme. Dadurch reduziert sich die Klopfneigung und ich kann dadurch unter Umständen die klopfende Verbrennung beherrschen. Das andere Element, was so ein bisschen kritisch ist, ist der Abgaskatalysator. Der verträgt eben auch keine allzu hohen Temperaturen. Das ist meistens bei 1000, 1050 Grad. Je nachdem, wie hoch da die Edelmetallanteile sind, ist da Schluss. Und wenn ich jetzt aufgrund zu hoher spezifischer Leistung des Einzelzylinders oder des Gesamtmotors mit seinen vielen Zylindern eben über diese Abgastemperaturgrenze hinweggehe, dann muss ich einfach anfetten. Ja. Damit kühle ich nämlich nicht nur den Brennraum und reduziere die Klopfneigung des Motors, sondern ich reduziere auch die Abgastemperaturen und kann damit also meinen Katalysator schützen. Und das Ganze nennt sich dann auch Bauteilschutz. Ja. Und wenn ich natürlich permanent pedal to the metal auf der Autobahn mit dem rechten Fuß am Bodenblech über die Autobahn brezel, komme ich natürlich sehr, sehr schnell in diese kritischen Temperaturbereiche und dann wird tatsächlich der Bauteilschutz getriggert und um den Katalysator zu schützen und ich zahle dann einen entsprechenden Zoll an der Tankstelle. Das heißt, es wird quasi Sprit eingespritzt, um zu kühlen. Um die Bauteile zu schützen. Ja. Das ist natürlich auch dem Gesetzgeber ein Dorn im Auge. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, naja, was ihr da macht, das ist nicht ganz im Sinne der Erfinders gewesen und verlangt natürlich dann auch zukünftig, dass man diese Anfettung vermeidet. Ja. Also da gibt es schon für die nicht allzu ferne Zukunft entsprechende Vorschriften des Gesetzgebers, die das unterbinden und dann steht man halt vor der technischen Herausforderung entsprechend auf der einen Seite die Bauteile zu schützen über andere Maßnahmen dennoch die vom Kunden gewünschte hohe Leistung des Motors darzustellen. Ja. Also es wird dann noch ganz spannend werden. Ja. Ich habe ja eine Hörerfrage. Ich habe vorher vor der Episode ein bisschen rumgefragt, weil es ja doch ein Thema ist, wo jeder, wenn nicht Ahnung, dann zumindest Fragen hat. Ja, ja. Sind aufgeladene Verbrennungsmotoren grundsätzlich sparsamer bezogen auf die Literleistung oder nur in gewissen Lastbereichen? Also natürlich, weil ich eben die Abgasenthalpie nutze zur Vorverdichtung der Frischluft, die ich dem Brennraum zuführe, ist der spezifische Kraftstoffverbrauch kann ich das natürlich immer so hintrimmen, dass tatsächlich der spezifische Kraftstoffverbrauch besser ist als von einem herkömmlichen Saugmotor, der sich eben sein Gemisch selber ansaugen muss und dadurch Arbeit verrichten muss. Das ist auch diese positive Ladungswechselschleife, die ich eben beim Turbomotor darstellen kann über entsprechende Auslegung der Turbinengröße und der Verdichtergröße. Okay. Das heißt also, ich kann tatsächlich auch vom spezifischen Kraftstoffverbrauch hier günstiger fahren als beim reinen Saugmotor. Da werden ja immer als äußerst positive Beispiele die Formel-1-Motoren, insbesondere aus den 80er Jahren, auch genannt, wo es ja damals ja auch schon eine Kraftstoffmengenbegrenzung gab. Damals gab es das Kraftstofffass, was eben reichen musste für das ganze Rennen. Ja. Man erinnere sich, damals sind auch viele Motorautos in den letzten Runden ausgerollt. Nichtsdestotrotz wurden damals schon spezifische Kraftstoffverbräuche realisiert, die also durchaus im Schiffsdiesel Konkurrenz aufnehmen konnten. Mhm. Das waren allerdings sehr spezielle Kraftstoffe, ähnlich wie die heutige Formel 1 auch, jetzt wieder sehr, sehr spezifische Kraftstoffe verwendet, die eben extreme Klopffestigkeit besitzen. Mhm. Wenn das der Fall ist, kann ich natürlich ohne dieses Problem der Klopf- und Verbrennung zu haben, den Ottomotor Wirkungsgrad optimal betreiben, ja, von der Verbrennungsschwerpunktslage. Und dann habe ich natürlich traumhafte spezifische Verbräuche auch, die ich dadurch realisieren kann. Ja. Also das ist eine ganz spezielle Entwicklung, die allerdings ganz stark abhängig ist von der Kraftstoffqualität. Nichtsdestotrotz, die Kraftstoffhersteller unisono wollen eigentlich deutlich klopffestere Kraftstoffe auf den Markt bringen, einfach weil das dann ermöglicht, eben tatsächlich den Vorteil auszunutzen von der Aufladung, von dem Downsizing-Konzept und dann auch das Verbrauchspotenzial, was diese Downsizing-Motoren haben, auch an den Kunden weiterzugeben. Ja. Der Haken am Turbolader ist eigentlich nur die größere Komplexität des Gesamtsystems, oder? Also, oder gibt es irgendeinen Nachteil? Naja gut, die Fahrbarkeit, das Ansprechen, das Turboloch, wie es auf Deutsch heißt, Turbolag auf Englisch, ja, ist natürlich immer ein Thema. Kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn er ein Turbomotor mit Handschaltung betreibt, das, ja, kann man ja auch im Automatikmodus provozieren, indem man auch manuell geht, ja, dann stellt man recht schnell fest, wenn ich dann tatsächlich von Autobahnfahrt 80 Teillast Volllast gebe, also das Gaspedal durchdrücke, dann dauert es unterschiedlich doch ein bisschen, ja, bis der Motor die Last annimmt und tatsächlich den Lastwunsch des Fahrers nachkommt. Und dieses Ansprechverzögerung, das nennt man halt Turboloch, ja, das kann sehr hinderlich sein, wenn man versucht, beim Linksabbiegen in der Stadt sich in fließenden Verkehr einzuordnen, dann gerade man manchmal einen Angstschweiß auf der Stirn, zumindest bei einem manuell geschalteten Fahrzeug. Ja. Wird aber heutzutage eigentlich kompensiert über die Automatikgetriebe, die dann einfach runterschalten und dann durch auch dieses gefühlte, verzögerte Ansprechverhalten überkompensieren können, dass es der Fahrer gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Klingt für mich so ein bisschen, dass heutzutage, wenn man so will, Automatikgetriebe eigentlich sinnvoller sind als Handschaltungen, weil, wenn ich es richtig raushöre, das Gesamtsystem einfach effizienter funktioniert. Also nicht nur, weil sie früher in niedrige Drehzahlen schalten, sondern einfach, weil der Motor und das Getriebe aufeinander abgestimmt sind, gerade bei solchen Sachen zum Beispiel. Ja. Also muss also aufpassen. Der Getriebewirkungsgrad von einem handschallgetriebenen Getriebe ist immer noch... Ist immer noch besser. Nicht unbedingt besser, aber ist immer noch Benchmark. Heutzutage gibt es sowohl Automatikgetriebe, die aufgrund einer sehr, sehr effizienten Hydraulik tatsächlich auch im Wirkungsgrad an ein manuelles Handschaltgetriebe herankommen. Okay. Und es gibt natürlich auch die Direktschaltgetriebe, das heißt die Doppelkupplungsgetriebe, die nichts anderes sind als eine automatisierte Kupplung für, ja, ein herkömmliches manuelles Getriebe. Ja. Und auch mit sehr, sehr guten Wirkungsgraden deswegen operieren können, weil einfach nur der Kupplungsautomat letztendlich über einen Aktuator betrieben werden muss, was nicht so stark in den Wirkungsgrad des Getriebes, ja, eingeht, wie jetzt zum Beispiel ein Automatikwandler. Ja. Ja. Großer Vorteil natürlich der ganzen Automaten ist die Vielzahl an Gängen, die ich anbieten kann. Also heute sind ja eigentlich 8-Stufen-Automaten schon fast Usus in der Oberklasse und selbst in der Mittelklasse. 9-Stufen-Automaten sind kurz vor Serieneinführung. Es werden sogar 10-Gang-Getriebe mittlerweile diskutiert für Direktschaltgetriebe. Mhm. Und der Vorteil der Vielgängigkeit, sage ich jetzt einfach mal, ist, dass man optimaler, klar, das Getriebe an die von der Spreizung her an die Leistungshyperbel des Motors anpassen, ja, kann und dadurch eben den Verbrauchsvorteil mitnimmt. Ideales Getriebe ist das CVT-Getriebe, was eigentlich eine komplette Variabilität also bedeutet, continuous, also various transmission. Ah, okay, der. Okay. Was also letztendlich ermöglicht, dass ich den Motor bei Konstantdrehzahl betreibe, nur die Last variiere und letztendlich über das voll variable Übersetzungsverhältnis, was meistens eine Spreizung von bis zu 9 erreicht, dann letztendlich die Geschwindigkeitsanpassung vornehmen lasse. Ja, ja, ja. Ist beim Kunden allerdings durchgefallen, weil es halt vom Motorengeräusch so völlig ungewohnt ist. Ich trete aufs Gas und der Motor dreht nicht hoch, yeah, er erhöht nur die Last. Yeah. An der Tankstelle hat man den Vorteil gesehen, Aber der Kunde hat es irgendwie nicht so angenommen. Deswegen hat man dann diese CVT-Getriebe so adaptiert, dass man eben doch auch eine Drehzahlanpassung des Motors vorgenommen hat, wenn der Fahrer aufs Gaspedal gestiegen ist. Und dann hat man natürlich den Wirkungsgradvorteil des CVT-Getriebes, der idealen Anpassung des Übersetzungsverhältnisses an die Leistungshyperbel des Motors ein bisschen fallen gelassen. Ja. Deswegen hat sich es nicht so durchgesetzt. Erstaunlich, dass sich da nicht zumindest eine Nische dafür gefunden hat. Ne? Könnte man ja meinen, dass irgendwelche. Also Audi hat immer noch das CVT-Getriebe im Programm, aber wie gesagt, die Kunden haben es nicht so angenommen, wie man es eigentlich erwartet hat. Ja. Man hat große Hoffnung daran gesetzt, weil tatsächlich der Verbrauch, je nachdem nach Auslegung des CVT-Getriebes, kann sich signifikant reduzieren. Was heißt das? 10-15%? Ja, in der Größenordnung. Insbesondere auch im Kundenbetrieb, aber wie gesagt, für den Kunden war es zu ungewohnt. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu so ein paar, ich sag mal, Anführungszeichen Buzzwords. Wann war das, als VW den TDI eingeführt hat? Vor 15 Jahren? 20 Jahren? Doch schon eine Weile her. Da war es ja die Revolution, der erste Diesel, der nicht nagelt und überhaupt, das war die totale Offenbarung. Ja gut, der große Vorteil der Pumpe Düse war, ganz herkömmlich war das eben ein Nocken, der auf einen Pumpenkolben gewirkt hat, womit man dann sehr, sehr hohe Einspritzdrücke realisieren konnte. Es gibt eigentlich auf Seiten des Diesels zwei verschieden konkurrierende Systeme. Zunächst hat man natürlich diese berühmten Verteilerpumpen gehabt, die man also aus Vorkriegstagen schon hatte, wo letztendlich auch ein Pumpennocken einen Stempel betrieben hat und dann auch über eine Verteilerpumpe entsprechender Einspritzdruck verteilt wurde. Das war früher bei den Vor- und Wirbelkammer-Dieselmotoren Usus, hatte keinerlei Regelungsmöglichkeiten und von daher war natürlich mit solchen Pumpenkonzepten auch keine hohe spezifische Leistung möglich und auch keine Erfüllung irgendwelcher Abgasnormen. Dann gab es zwei konkurrierende Entwicklungen Anfang der 90er Jahre. Zum einen zunächst von Fiat betrieben, das sogenannte Common Rail Einspritzsystem. Wie schon der Name sagt, gibt es da eine Hochdruckpumpe, eine Kraftstoff-Hochdruckpumpe, die ein gemeinsames Kraftstoff-Vorvolumenrohr beschickt, von der dann entsprechend elektromagnetisch angesteuerte Injektoren den Kraftstoff in den Brennraum einspritzen. Aha, also Common Rail bezieht sich auf eine zwischen den Zylindern gemeinsame Kraftstoff, Kammer, wo der... Genau. Okay. Mhm. Das heißt, ich habe eine Hochdruckpumpe, dann ein Common Rail, also ein gemeinsames Kraftstoffleitung zu den einzelnen Zylindern. Vorvolumenrohr, so nennt sich es auf Deutsch. Und dort von diesem Vorvolumenrohr gehen dann die einzelnen Injektoren ab und spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Die machen dann quasi nur noch auf und zu, weil der Druck ist ja schon da. Der Druck wird von der Hochdruckpumpe geliefert. Ja. Und natürlich, das Ganze funktioniert, das ist ganz witzig, eigentlich nur über die Ausdehnung dieses Vorvolumenrohres durch den hohen Kraftstoffdruck. Die Ausdehnung und die Volumenzunahme dieses Rohres, also die mechanische Volumenzunahme des Rohres durch diesen hohen Druck, muss so groß sein, dass zumindest der Einspritzhub erfüllt wird. Das lebt nämlich letztendlich von der Volumensänderung, die dies in diesem Vorvolumen... Das Rohr dehnt sich aus. Das Rohr natürlich bei den hohen Drücken. Naja, gut. 1600, heutzutage 3000 Bar dehnt sich natürlich aus. Ja, gut. Und damit, es muss sich so weit aussehen, dass ich wenigstens einen Kraftstoff-Einspritzhub erfüllen kann, dann ist alles gut. Ja. Die Pumpe entsprechend wird ja von einem Nocken angetrieben. Und normalerweise legt man das so aus, dass man so viele Pumpenhübe hat, wie man Arbeitstakte hat pro Umdrehung. Mhm. Liefert dann also immer den Kraftstoff nach diesem Vorvolumenrohr. Das ist also das Common Rail System. Erfunden von ein paar Studenten, glaube ich, in Süditalien an der Uni Neapel. Fiat wurde darauf aufmerksam, hat sich der Sache angenommen. Dann ist Bosch darauf aufmerksam gemacht worden von Fiat, nachdem die Jungs da also für die Industrialisierung eben einen Partner suchten und über Bosch kam Mercedes mit ins Boot und man hat dann zu dritt dieses Common Rail System entwickelt. Okay. Und der erste Common Rail Dieselmotor war auch in einem Fiat. Halbes Jahr später durfte dann auch Mercedes mit dem Common Rail in Serie gehen. Das war halt, man brauchte Bosch für die Entwicklung und Bosch wiederum hat auch einen Automobilpartner gesucht und so kam die ganze Sache zusammen. Ja. Das heißt, Common Rail war vor TDI? Zeitgleich. Dann gab es parallel dazu eben das andere Konzept. Jeder Injektor hat seine eigene Pumpe. Okay. Deswegen Pumpe Düse. Also Düse ist der Injektor, Pumpe ist die genau. Pumpe. Und das Ganze wird dann von der Nockenwelle betrieben, die auch die Ventile steuert. Ne? Das heißt, es sitzt also zwischen den Ventilen sitzt der Injektor und der Nocken für die Pumpe Düse betreibt dann halt die Pumpe und damit wird dann der Kraftstoff eingespritzt in den in den Brennraum. Der große Vorteil der Pumpendüse am Anfang war, dass man deutlich höhere Kraftstoffdrücke erzielen konnte. Also Pumpendüse ist schon mit 2000 bar Einspritzdruck gefahren. Da konnte Common Rail noch nicht mal 1000 bar schreiben. Also das war der Riesenvorteil. Und der Kraftstoffdruck geht in die Tröpfchengröße ein, hatte ich schon vorhin erklärt mit der Diffusionsflamme. Je kleiner das Tröpfchen, je mehr Tröpfchen, desto besser die Verbrennung und so weiter. Das hatte schon massive Vorteile. So große Vorteile, dass man zunächst der Meinung war, dass man mit dem Pumpe-Düse-Konzept tatsächlich die Partikelanforderungen der Zukunft erfüllen kann, ohne Partikelfilter. Einfach weil man extrem hohe Drücke fahren konnte, dadurch eine extrem gute Gemischaufbereitung im Brennraum hatte und eine sehr, sehr gute Verbrennung, hohe spezifische Leistung deswegen auch fahren konnte, deswegen auch TDI ist ja das eine Schlagwort von Volkswagen für den Hochleistungsdiesel, das andere ist ja GTD, in Anlehnung an GTI, wo jeder den sportlichen Diesel mit in Verbindung bringt. Und wie gesagt, die Pumpe Düse hat da schon ihren Anteil, dass ich eben also hier ganz klar einen Entwicklungssprung mit der Pumpe Düse hatte, einfach weil ich sehr hohe spezifische Zylinderleistung dann plötzlich mit Direkteinspritzung fahren konnte. Davor war ja im Pkw-Bereich auch der Wirbelkammer- oder Vorkammer-Dieselmotor nur Usus. Die Direkteinspritzung hatte ihren Durchbruch erst mit Common Rail und Pumpe Düse, und nur über die Direkteinspritzung habe ich dann letztendlich hohe spezifische Leistung beim Dieselmotor fahren können. Warum? Vorkammer oder Wirbelkammer, wie der Name schon sagt, hatte ich eine ausgelagerte Brennraumkammer, in der ich den Kraftstoff eingespritzt habe. Ein bisschen wie ein Vergaser. Nee, das war schon mit einem Überströmkanal zum Hauptbrennraum verbunden. Also nicht Saugsystem oder Abgassystem, sondern tatsächlich, ich hatte sozusagen zwei Brennräume, die über einen kleinen Brennraum, das war entweder je nach Verhältnis zwischen den beiden Brennräumen, hat man von Vorkammer gesprochen oder von Wirbelkammer. Bei der Wirbelkammer war der ausgelagerte Brennraum etwas größer. Und dann hatte ich einen Überstromkanal zwischen diesem kleinen Brennraum, Vorkammer oder Wirbelkammer, und dem Hauptbrennraum. Und über diesen Überstromkanal habe ich halt so eine Turbulenz in den Hauptbrennraum gebracht, dass die Verbrennung dann entsprechend dort durchbrennen konnte. Und sie begann in der Wirbelkammer oder Vorkammer, da hat man also den Kraftstoff eingespritzt, hat dann die Verbrennung dort gestartet. Durch die Ausdehnung der Verbrennungsgase hat man dann die noch vorhandene Luft und auch den restlichen Kraftstoff in den Hauptbrennraum geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Überströmkanal, und dadurch dann eben die Verbrennung komplett dann durchbrennen lassen. Das Problem des Vorkammers und Wirbelkammers war, dass ich natürlich diese Überstromverluste habe. Und waren natürlich sehr begrenzt in ihrer Leistung. Wir alle erinnern uns an die ersten Dieselmotoren von Mercedes, die waren ja eher Verkehrshindernisse. Mein Vater hatte einen 200er D. Ja, das war ja schon ganz schlimm. Ja. Aber war dem Prinzip geschuldet des Vorkammers. Prinzip ist, und auch BMW waren dann die Ersten, Volkswagen war der Erste, die dann den Wirbelkammer und zusammen mit BMW in Serie gebracht haben. Und weil da das Verhältnis zwischen ausgelagerten Brennraum und Hauptbrennraum eben etwas unterschiedlicher war. Der Wirbelkammer hat einen etwas größeren Brennraum. Man hat auch sozusagen über den Trall dann gelebt, deswegen Wirbel. War das also hier schon der nächste Schritt, um die spezifische Leistung des Dieselmotors zu erhöhen. Dann kam Volkswagen auch mit dem VTG, also mit der variablen Turbinengeometrie, die also eine bessere Anpassung der Nutzturbine, des Abgasturboladers an die Betriebspunkte des Motors ermöglichte. Und konnte damit nochmal deutlich die spezifische Leistung des Dieselmotors erhöhen. Und der eigentliche Durchbruch dann für den Dieselmotor im Pkw als sportliche, leistungsstarke Antriebsvariante, die ja heute im SUV-Bereich in Europa zumindest annähernd 100% abdeckt und selbst in der Oberklasse einen Anteil von über 80% hat, war dann eben die Direkteinspritzung. Und da gab es diese zwei konkurrierenden Systeme, Common Rail und Pumpe Düse. Zunächst die Pumpe Düse mit klaren Vorteilen, was Einspritzdruck anging und damit auch Gemischaufbereitung und Möglichkeit, hohe spezifische Leistungen pro Zylinder zu fahren. Common Rail hat sukzessive aufgeholt und dann letztendlich übergeholt, weil ich damit die Möglichkeit hatte, über die Formung der Einspritzung über dieses elektromagnetische Ventil konnte ich also den Einspritzvorgang selber viel besser formen als über eine Pumpe Düse, wo ich letztendlich ja nur über den Pumpennocken die Möglichkeit habe, verschiedene Szenarien zu spielen. Der Common Rail hat auch Vorteil der Mehrfacheinspritzung, das geht bei Pumpedüse natürlich nicht. Und das ist heutzutage Usus, um die Abgasemissionen entsprechend zu beherrschen. Also war eigentlich dann schon, sagen wir mal, zur Jahrtausendwende klar, dass der Pumpendüse-Ansatz nicht so zukunftsträchtig ist. Weswegen dann auch letztendlich man innerhalb der gesamten Automobilindustrie auf Common Rail Systeme umgeschwenkt hat. Das heißt, wenn ich mich richtig entsinne, der Markenname TDI war ja früher ein Pumpe-Düse-Motor und inzwischen gibt es ja immer noch TDI, aber es ist jetzt eben eine Common Rail. Ja, also Common Rail ist Standard in der Automobilindustrie für Dieselmotoren. Pumpe-Düse ist nicht mehr im Einsatz, zumindest nicht im Pkw-Bereich. Ja. Und aus den geschilderten Nachteilen, ich habe aufgrund der strengen Abgasgesetzgebung eben nicht die Möglichkeit, über entsprechende Anpassung des Einspritzvorganges beim Pumpe-Düse-Motor positiven Einfluss zu nehmen. Ich habe letztendlich nur den Druck und das reicht nicht. Ich brauche heute mehrfach Einspritzung und. Ja. Und das kriege ich nur mit Common Rail hin. Und also TDI, den Begriff kennen ja sicher alle. Hat sich ja wirklich, war fast Lifestyle damals, gell? Oder ist eigentlich vielleicht immer bist noch du mal das Tag, rote, immer sagen, ist es Lifestyle. Das rote I. Absolut. Ja. Beim Daimler heißt das Ganze CDI und ist aber eigentlich das Gleiche, oder? Richtig. Mehr oder weniger. Okay. Es gibt ja auch noch den TSI, das ist jetzt logischerweise ein Benzinmotor. Der versucht, glaube ich, auch so ein bisschen so cool zu sein wie der TDI, habe ich so das Gefühl. Also man will, glaube ich, da so eine ähnliche Marke etablieren, oder? Tue ich den? Ja. Und was ist da, also logischerweise kein Diesel, was ist da besonders? Ja gut, das sind natürlich immer nur Kürzel, die einen Markennamen kreieren sollen, ein Lebensgefühl kreieren sollen. Ich meine, das bekannteste Beispiel, denke ich, wie das funktioniert hatte, war der GTI, der 1974 rauskam. Der steht bis zum heutigen Tage für eine ganze Fahrzeugklasse. Und auch der TDI, den dann Volkswagen war ja letztendlich doch der erste, der im Kompaktfahrzeugsegment dann einen Dieselmotor erfolgreich eingeführt hat, der auch sukzessive dem Ottomotor das Leben schwer gemacht hat und Marktanteile weggenommen hat. Ja. Also auch da ist sehr, sehr erfolgreich ein Markennamen, ein Kürzel etabliert worden, das, was allen sagt, ja, TDI, das, der hat Bums. Ja. Und das Gleiche wollte man natürlich dann auch mit dem Ottomotor eine Direkteinspritzung oder Turboaufladung darstellen. Deswegen hat man dann den TSI genannt. Und andere Hersteller haben ihre eigenen Markennamen versucht zu etablieren. Ich meine, beim Mercedes CDI steckt das Common Rail Direct Injection ja drin. Ne? Ah ja. Also da hat man ganz bewusst dieses Common Rail und dieses direkte Einspritzung in diesem Kürzel integriert. Was steht TDI? Turbo-Diesel-Einspritzung, Injection. Ne? Also da hat man, das war damals nicht, als TDI eingeführt wurde, in den 80er Jahren war das ja tatsächlich noch ein Wirbelkammer-Dieselmotor. Also war noch nicht gekoppelt mit der direkten Einspritzung, aber das war dann der, und bei Mercedes CDI war halt Common Rail Direct Injection. Mhm. Okay. Was war jetzt TSI nochmal? Was ist da technisch irgendwas oder ist das wirklich nur ein Marken? Das ist eine gute Frage, für was TSI steht. Ich nehme an, das ist Turbo Spark Inducted heißt, weil Spark Inducted also, ist der Ottomotor. Also und ist Turbo. Einfach ein Turbo aufgeladen Ottomotor. Aber es kann auch Direkteinspritzung bedeuten. Okay. Da bin ich. Also Sie sind mehr mit dem Diesel beschäftigt, klingt ein bisschen. Nein, ich bin nicht mit Markennamen beschäftigt. Also, okay, das ist jetzt nicht mein Metier. Also, gibt es da kein Briefing bei VW? Gibt es wahrscheinlich und jetzt kriege ich auch fürchterlich Ärger, weil ich das nicht weiß, aber es tut mir leid. Also in diesen Kürzeln, die oftmals von der Marketingabteilung kreiert werden, da stecke ich jetzt nicht so drin. Du weißt noch mal eins dafür. Und zwar hat mir kürzlich ein Kumpel erzählt, dass er gerade seinen neuen Leasingwagen firmamäßig organisiert kriegt und da gäbe es jetzt anscheinend an 2 Liter Diesel. Der heißt TDI Ultra und hat 190 Pferde. Bisher hatten wir immer nur 170 oder 160 aus dem 2-Liter-Motor rausholen können. Ich glaube, da gibt es noch deutlich mehr in der Zukunft an Leistung. Also der Dieselmotor ist, was die Leistung angeht, noch lange nicht am Ende. Ich glaube, da wird man noch ganz, ganz große Leistungssprünge in naher Zukunft sehen. Durch die zweistufige Aufladung, die beim Dieselmotor mit vertretbarem Aufwand möglich ist, im Unterschied zum Ottomotor, wo man noch zusätzliche Probleme lösen muss, kann ich eben sehr, sehr hohe Verdichtungswirkungsgrade realisieren, damit ihr sehr, sehr hohe spezifische Leistungen beim Dieselmotor und also da ist noch lang nicht das Ende erreicht. Ne? Das heißt, da ist jetzt nichts irgendwie Besonderes, sondern das ist einfach die nächste Optimierungsstufe. Also auch da bin ich jetzt nicht so firm in den Marketingnamen und was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Allerdings für einen 2-Liter-Motor ist 190 PS nicht unbedingt Benchmark. Mhm. Die zweistufig aufgeladenen Dieselmotoren, die derzeit am Markt sind, die bewegen sich da schon Richtung 230 PS, 240 PS, glaube ich sogar, von Alpina, entsprechendes BMW-Derivat. Ich denke auch, der Volkswagen-Konzern wird da demnächst mit neuen Spitzenleistungen auf sich aufmerksam machen. Also, wie gesagt, der Dieselmotor vom Verbrennungsprinzip ist eigentlich nur begrenzt, was die Leistung angeht von der Rufsemission, wenn ich eben unvollständige Verbrennung habe, weil ich den vielen Kraftstoff, den ich da einspritze, nicht mehr aufbereiten kann. Ja. Und der ist vom Spitzendruck logischerweise limitiert. Irgendwann mal werde ich meine Bauteile nachgeben. Hier fahren wir ja bereits in der Serie Drücke, Verbrennungsdrücke über 200 Bar in der Serie. Kohle, Keramik oder was macht man da dann? Na, einfach eine saubere Konstruktion. Okay. Letztendlich heutige Zylinderkopfdichtungen können mehr als 200 Bar und in der Entwicklung sind nochmal deutliche Druckanstiege zu erwarten. Und dann die letzte Leistungsbegrenzung des Dieselmotors ist die Abgastemperatur. Ne? Turbineneintrittstemperatur beim Diesel. Wenn ich hochwertige Materialien verwende, kann ich natürlich auch 1050 Grad realisieren. Ja. Die sind aber sehr, sehr teuer und kommen nur beim Ottomotor zum Einsatz. Beim Dieselmotor ist es eigentlich die gängige Abgastemperatur, die alle Hersteller so durch die Bank weg darstellen, so 830 Grad, der eine oder andere vielleicht schon 870 Grad. Also da liegen die Leistungsbegrenzungen des Dieselmotors und die waren natürlich verschoben und sind auch verschiebbar, also das ist nicht die Frage. Okay. Und deswegen kann man dann entsprechend mit aufwendigen Aufladerkonzepten wie eine zweistufig geregelte Aufladung eben sehr, sehr hohe spezifische Leistungen darstellen, die also, denke ich, glaube der Herr Professor Winterkorn hat beim letzten Wiener Motorensymposium vor einem Jahr ja schon angekündigt, dass man da also die 100 Kilowatt pro Liter auf Volkswagen-Seite darstellen möchte in der Leistung des Diesels. Das heißt, 100 Kilowatt pro Liter heißt bei einem 2-Liter-Motor 270 PS, 272 PS. Okay. Mhm. Also ich denke, dahin wird so langsam die Reise gehen, zu immer höheren Literleistungen des Dieselmotors. Und da ist noch kein Ende in Sicht. Ja. Meiner Meinung nach, grundsätzliche Geschichte nochmal zum Turbolader. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Leistung eines Motors mit abnehmender Luftdichte abnimmt, weil zumindest beim Saugmotor ja weniger Luft angesaugt wird und so weiter. Das ist wieder dieser Einfluss, also die Abhängigkeit des Mitteldrucks von der Luftdichte. Genau. Wenn ich einen Berg hochfahre, nimmt logischerweise mein Umgebungsdruck ab, beim Saugmotor damit auch die Luftdichte und damit auch der Mitteldruck und damit auch die Leistung. Ja, bei Flugmotoren ist das vor allem ganz extrem, logisch. Wegen hoch und so. Und beim Turbomotor kann ich natürlich bis zu einer gewissen Meereshöhe das kompensieren. Das war jetzt meine Frage gewesen. Meistens ist da 600 Meter über normal Null die Grenze. Ab dann kann ich es auch nicht mehr kompensieren. Warum? Weil ein Verdichter beim Turbolader legt ja vom Druckverhältnis. Das heißt, wenn ich ein Verdichterkennfeld sehe, dann sehe ich da eben schöne Linien, wo ein Druckverhältnis, das heißt, Druck vor Verdichter und Druck nach Verdichter aufgetragen sind. Wenn jetzt über die Höhe, die Meereshöhe, mein barometrischer Umgebungsdruck abnimmt, kann trotzdem der Verdichter nur dieses Druckverhältnis darstellen. Das heißt, ihm irgendwann wird er an die Grenzen seines Kennfeldes gerangen und dann an die Betriebsgrenzen kommen. Und dann kann er eben auch nicht mehr das Ladedruckverhältnis darstellen, um die Leistung, die man ansonsten verliert, über die Meereshöhe zu kompensieren. Also normalerweise in der Serie hat man da 600 Meter, bis dahin kann man es kompensieren. Ab dann gibt man auch Leistung ab. Okay. Gut, dann nochmal ein paar Fragen zu der Diesel- versus Benzin-Geschichte. Es gibt diese Bleiproblematik. Also es gibt ja seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder seit wann gibt es bleifrei? Also bleifrei gibt es mit Einführung des Katalysators, des geregelten Drei-Wege-Katalysators seit 1986. Okay, 20 Jahre. Nee, 30 Jahre. Oh, also für den geregelten Drei-Wege-Katalysator war bleifrei Ottokraftstoff Pflicht, also, weil ansonsten es zu einer Bleivergiftung des Katalysators kommt, also der katalytischen Oberfläche. Das Blei hatte man drin zur Schmierung? Nee, Blei war ein Oktanverbesserer, aber auch ein Schmierstoff. Also als man in den 80er Jahren dann eben auf den geregelten Drei-Wege-Katalysator umrüsten musste. Das war abgasmotiviert. Rein abgasmotiviert. Okay. Ne? Davor gab es eigentlich ursprünglich nur in den USA den Katalysator. Da hat man das schon in den 70er Jahren zur Pflicht erhoben. Und irgendwann wurde natürlich die Frage laut, wieso haben wir eigentlich hier noch in Deutschland oder in Europa noch diese Dreckschleudern im Betrieb, wo es doch ein technisches Konzept gibt, um die Abgasemissionen, nämlich Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid zu eliminieren über den geregelten Drei-Wege-Katalysator, wo am Schluss als Verbrennungsprodukt eben nur CO2 und H2O rauskommt. Und Es war damals eine sehr kontroverse Diskussion in der Automobilindustrie, weil man auch zunächst den Vorschlag hatte, dass man eventuell durch gezielte motorinterne Maßnahmen die sogenannten Rohemissionen so weit absenken kann, dass man die gesetzlichen Abgasnormen erfüllt. Es war dann aber relativ schnell klar, dass eigentlich am geregelten Drei-Wege-Cut kein Weg dran vorbeikommt. Geregelter Drei-Wege-Cut eben deswegen geregelt, weil man das Lambda 1 stöchiometrische Kraftstoff-Luft-Verhältnis benötigt, damit man eben entsprechend die CO aufoxidieren kann zu CO2. Also geregelt war nicht der Cut, sondern der Motor. Der Motor, genau. Dass er immer bei Lambda 1 ist. Dass er immer bei Lambda 1 ist, damit ich eben diese drei Abgaspfade entsprechend in den Griff bekomme. CO wird aufoxidiert zu CO2. Also unverbranntes Kraftstoffelemente. Die Stickoxide werden reduziert zu Stickoxid und herkömmlichen Luftsauerstoff. Und eben der Kohlenwasserstoff, der unverbrannten Kraftstoffanteile, die werden aufoxidiert zu CO2 und zu H2O. Und dass das funktioniert, erfordert ist eben ein stoichiometrisches Kraftstoff-Luft-Gemisch. Und mit Einführung dieser Abgasgesetzgebung, FTP 75 hieß die damals, glaube ich, auch für Europa, war eben dann ziemlich schnell klar, ich erfülle den Abgastest nur dann, wenn ich einen geregelten Drei-Wege-Cut einsetze. Dieser Drei-Wege-Cut erfordert eben, weil er Platin und Palladium als Edelmetalle an der katalytisch wirksamen Oberfläche besitzt, dass dort kein Blei im Kraftstoff enthalten ist, weil er ansonsten diese katalytisch wirksame Schicht vergiftet. Ja. Deswegen musste also das Blei aus dem Kraftstoff eliminiert werden. Bleifreier Sprit war ja dann angesagt. Ja. Jetzt hat Blei nicht nur die Wirkung des Oktanverbesserers gehabt im Kraftstoff, sondern auch einen Schmierstoff, der insbesondere den Auslassventilsitzring geschmiert hat, was zur Folge hatte, dass man eben dann für die Großserie auch gepanzerte Auslassventile einsetzen musste und entsprechende Auslassventilsitzringwerkstoffe, die also diesem Entzug an Schmierstoff im Kraftstoff entsprechend dann standhalten konnten. Ja. Das ist aber erfolgreich gelungen. Ja. Und sukzessive wurden dann die gesetzlichen Anforderungen erhöht, immer stärker. Heute reden wir nicht mehr von FTP, sondern heute reden wir von Euro 6. Ja. Und wenn man das mit FTP vergleicht, dann ist im Prinzip also extreme Reduktion der Schadstoffe, glaube ich, über 99% sind letztendlich 99%. Die Schadstoffe verglichen mit dem alten FTP 75-Test, was also Mitte der 80er Jahre dann zum Gesetz erhoben wurde, mittlerweile reduziert worden. Also es geht hier um ganz extreme Abgasreduktion tatsächlich. Ja. Und das erfordert den Drei-Wege-Cut und eben bleifreies Benzin. So, auf der Dieselseite hat man ein bisschen anderes Problem. Dieselseite ist natürlich die unvollständige Verbrennung ein Problem, die zu Rußpartikeln führt. Mhm. Die sind also Feinstaubpartikel allgemein, werden mittlerweile als gesundheitsschädlich angesehen. Von daher hat der Gesetzgeber dann sehr frühzeitig eben auch verlangt auf der dieselmotorischen Seite, passt mal auf, nicht nur eure gasförmigen Schadstoffkomponenten, Stickoxide sind ein Thema, die ihr beim Dieselmotor beherrschen müsst, sondern insbesondere auch eure Partikelemissionen. Jetzt ist dummerweise Partikelemissionen und Stickoxide wieder so ein Thema für sich. Wenn man eine ideale Verbrennung beim Dieselmotor darstellt, dass der Kraftstoff vollständig verbrennt, hat man eine sehr, sehr gute Gemischaufbereitung, sehr, sehr schnelle Verbrennung, sehr, sehr hohe Spitzentemperaturen, die dann wiederum zu NOx führen. Mhm. Also es ist so eine Schere, die man erfüllen muss. Entweder hat man NOx und kein Ruß oder andersrum. Und da kann man eben sehr, sehr schnell aufgrund der gesetzlichen Anforderungen eben auch an die Grenzen dessen, was innermotorisch möglich war, trotz Einspritzdruckanhebung und, was also alles eine Rolle gespielt hat. Und dann wurde eben dann doch der Partikelfilter zum Muss, um eben die zukünftigen Partikelemissionsanforderungen zu erfüllen. Am Anfang war das alles noch relativ einfach. Heutzutage, wo es eben auch entsprechend sehr, sehr strenge Vorgaben für die Stickoxide gibt, muss ich eben auch etwas neben den Partikeln gegen die Stickoxide tun. Und das macht man eigentlich mittlerweile mit der Beimischung von Harnstoff im Abgas, um eben die Stickoxide zu reduzieren. Es gibt auch Speichercuts bei kleinvolumigen Dieselmotoren, funktioniert sowas. Aber ich kann sagen, was passiert mit dem Harnstoff? Der kommt dann hinten raus. Ja, was ist ja Ammoniak, Wasser und CO2 und Stickoxid, also in dem Fall Stickoxid, natürlich Stickoxid und Wasser in dem Fall. Deshalb tropft es aus dem Auspuff. Ja. Ah, okay. Warum hat ein Diesel mehr Drehmoment? Naja, das kann man so nicht sagen. Grundsätzlich ja, in der Großserie ja. Einfach weil der Diesel nicht das Problem der klopfenden Verbrennung kennt. Der Diesel ist ja Selbstzündung, das heißt, er hat keine Leistungsgrenze. Wenn ich jetzt einen Ottomotor auflade, dann komme ich sehr schnell in die Bereiche, wo ich plötzlich Klopfen habe, dann muss ich entsprechend meine Füllung reduzieren, indem ich den Ladedruck reduziere. Und damit ist das Moment begrenzt. Ne? Der Diesel kennt das Problem nicht, der ist nur Spitzendruck begrenzt. Das heißt, solange meine Bauteile dem Spitzendruck standhalten und meine Abgastemperatur nicht kritische Werte überschreibt und auch meine Partikelemission soweit im Lot ist, kann ich Kraftstoffmenge einspritzen in den Brennraum, wie ich will. Das ist auch dann der Vorteil, dass ich dann eben sehr, sehr hohe Momente bei niedrigsten Drehzahlen realisieren kann. Ja. Wo natürlich gerade, weil Klopfen ist ein zeitabhängiges Problem, also kein kurbelwinkelgradabhängiges Problem. Natürlich, wenn ich niedrige Drehzahlen habe, habe ich lange Zeiten im Brennraum, kommt es zum Klopfen im Unverbrannten. Also gerade niedrige Drehzahlen sind die klopfkritisch, wenn ich da hohe Lasten fahren möchte beim Ottomotor. Früher hat man mal gesagt, jenseits der 10.000 kommt es zu keinem Klopfen mehr. Also die alte Formel 1, die 20.000 gedreht hat. Mit 10.000 Drehzahl. 10.000 Drehzahl pro Umdrehung, pro Minute. Kommt eigentlich kein Klopfen mehr vor, weil die Verbrennung so schnell, weil eben Klopfen zeitabhängig ist, dass das Klopfen gar nicht mehr hinterherkommt. Ja. Das gilt in gewisser Weise immer noch. Es gibt aber trotzdem jetzt auch bei der aktuellen Formel 1 die Probleme der Megaklopfer. Wenn man eben mageres Gemisch versucht zu entzünden, hat es eine sehr, sehr langsame Flammfrontgeschwindigkeit. Ja. Da bleibt also viel Zeit im Unverbrannten übrig, um dort zur Selbstzündung, zum Klopfen zu kommen. Die Drehzahlen der Formel 1 sind auch mittlerweile so zwischen 9,5 und 10,5, also durchaus noch im klopfrelevanten Bereich. Also kann auch jetzt bei Drehzahlen jenseits der 10.000 auftreten. Aber wie gesagt, es ist ein zeitabhängiges Phänomen. Von daher, je niedriger die Drehzahl, je höher die Last, desto klopfkritischer wird das Ganze. Mhm. Deswegen sind Ottomotoren eher vom Drehmoment ein bisschen im Hintertreffen im Vergleich zu Diesel, weil die hier nur Spitzendruck begrenzt sind und im Prinzip tun und lassen können, was sie wollen. Das heißt, die Ottomotoren kompensieren das dann mit höherer Drehzahl. Genau. Was die nächste Frage beantwortet, warum Diesel üblicherweise niedrigere Drehzahlen fahren, weil die es einfach nicht brauchen. Die haben es nicht nötig. Das dieselmotorische Verbrennungsprinzip ist aber auch für höhere Drehzahlen geeignet. Es gab vor vielen, vielen Jahren mal einen Saugdieselmotor von AVL Schrick für die Bundeswehr, für eine Drohne. Mhm. Und dieser Saugdieselmotor, der hat bis 9000 Umdrehungen gedreht. Mhm. Also man sieht, das dieselmotorische Verbrennungsprinzip ist nicht unbedingt drehzahlbegrenzt, in Anführungszeichen. Ja. Kann deutlich höhere Drehzahlen als derzeit in Serie umgesetzt werden. Eigentlich begrenzendes Element für die Drehzahl ist weder das Brennverfahren beim Dieselmotor, sondern eher die Einspritzhydraulik. Man kann sich vorstellen, wenn man eine Common Rail Axialkolbenpumpe hat, die da so 2000, 2500, 3000 Bar erzeugen soll pro Pumpenhub, dass ich ein sehr, sehr hohes Ungleichförmigkeitsmoment im Antriebsmoment dieser Pumpe habe. Und das kann mir natürlich den Rest des Motors recht schnell zerstören. Also da ist eigentlich die Limitierung in der Drehzahlgrenze derzeit über die Einspritzhydraulik vorgegeben und weniger über das Brennverfahren. Okay. Auch nochmal eine Frage von einem Hörer. Dieselmotoren haben Zuheizer üblicherweise. Erste Frage, was ist das? Und zweitens, ist das aus Komfortgründen oder senken die den Verbrauch tatsächlich oder was tun? Nee, Zuheizer, glaube ich, das würde eher den Verbrauch erhöhen, weil das ist letztendlich eine Standheizung, die zugeschalten wird der herkömmlichen Heizung. Also üblicherweise ist die Wärme, die... Die Zuheizer hat nichts mit dem Motor zu tun. Es gibt zwei Zuheizer. Es gibt einmal eine Kraftstoffzuheizung, das ist um bei tiefsten Temperaturen Kraftstoffvorwärmung zu vermeiden, dass der Diesel versulzt, den Dieselfilter. Deswegen hat man eigentlich auch einen beheizten Vorfilter beim Diesel. Und es gibt den Zuheizer aber im Heizungssystem. Okay, gut, ich glaube, den meint er nicht. Ja, den meint. Der ist aber wichtig, weil wenn ich jetzt aufgrund des guten, hohen Wirkungsgrades des Dieselmotors bei Teillast, also was ich schon gesagt habe, diese Drosselverluste, die der Diesel nicht hat, dadurch muss er weniger Arbeit verrichten, um das frische Luft anzusaugen. Das heißt, der Wirkungsgrad wird besser. Und das Zweite ist bei dieser motorischen Verbrennung, ich habe ja diese, wie gesagt, diese Diffusionsverbrennung an der Kraftstofftröpfchenoberfläche. Das ist also innerhalb der Kolbenmulde. Und erst dann brennt dann in den Luftüberschussbereich die Verbrennung durch. Aber dadurch habe ich geringere Wandwärmeverluste. Das ist der zweite Vorteil der dieser motorischen Verbrennung, analog zur Schichtladung beim Ottomotor. Und durch diese geringeren Wandwärmeverluste habe ich natürlich auch weniger Wärme, das ins Kühlwasser geht. Das heißt, ich habe im Winter, wenn ich dann in Stadt fahre und nach dem Kaltstart meinen Diesel dann betreibe, dauert es ewig lang, bis es mal im Fahrzeuginnenraum warm wird. Ja, ja. Weil so eine typische Fahrzeugheizung, die sollte so zwischen 7 und 10 Kilowatt Heizleistung haben. Mhm. Das entziehe ich ja dem Kühlwasser. Klar. Und genau diese Wärmeenergie steckt gar nicht im Kühlwasser beim Diesel. Ja. Wenn ich da so mit niedrigen Drehzahlen durch die Gegend und Lasten fahre. Sitzheizung. Und deswegen entweder Sitzheizung oder Standheizung, aber ja, letztendlich ist die Zuheizung nichts anderes als eine Standheizung, ja, okay, die einfach dazu geschalten wird, ja, damit man eben es schneller warm im Fahrzeuginnenraum hat, weil natürlich der Kunde es nicht akzeptiert, dass nach 20 Minuten es immer noch also sein Atem sichtbar ist, wenn er ausatmet. Klar. Also der möchte es dann schon ein bisschen wärmer haben. Ja. Aber das ist ein Problem der Dieselmotoren, war schon sehr frühzeitig erkannt. Und also die Dieselfahrzeuge haben eigentlich alle Zuheizer. Wo wir gerade von warm machen reden, müssen die heutige Dieselmotoren noch vorglühen? Ja, immer noch. Das Vorglühen ist eigentlich ein reines physikalisches Problem des Oberflächenvolumenverhältnisses des Einzelzylinders. Man sagt, ab 1 Liter Hubvolumen des Einzelzylinders, was ich im leichten Nutzfahrzeug, im schweren Nutzfahrzeugbereich habe, also im LKW-Bereich, genügt die Kompressionswärme aus unter allen Bedingungen, dass tatsächlich beim Kaltstart das Gemisch der Kraftstoff eben zündfähig ist, wenn ich ihn einspritze. Da muss es ja auch eine entsprechende Temperatur im Brennraum herrschen. Das heißt, ich brauche, das gilt so die alte Maschinenbauregel, 1 Liter Hubvolumen pro Zylinder. Dann ist das Oberflächenvolumenverhältnis so günstig, dass tatsächlich so viel Kompressionswärme im Brennraum übrig bleibt und nicht durch die Wand entwischt während des Kompressionstaktes, dass ich meinen Kraftstoff noch zünden kann. Ja. Das heißt, dass die Zündtemperatur erreicht wird. Bei einem Hubvolumen kleiner, 1 Liter Hubvolumen pro Einzelzylinder, erreiche ich das nicht. Das heißt, ich muss zu einem Trick greifen, nämlich der Glühkerze, um den Brennraum so weit vorzuheizen, dass trotz des ungünstigeren Oberflächenvolumenverhältnisses am Ende des Kompressionstaktes so viel Restwärme im Brennraum verbleibt, dass ich eben über der Zündtemperatur des Dieselkraftstoffes liege und ich auch sicher meinen Dieselkraftstoff verbrennen kann. Das führt im Übrigen auch dazu, dass die Kompressionsverhältnisse von Dieselmotoren so hoch sind. Also die sind in der Regel 17 zu 1. Das ist weniger geschuldet der Leistung oder des Wirkungsgrades, sondern vielmehr der Kaltstartfähigkeit. Mhm. Also das ist eigentlich, okay, man stelle sich vor, in Schweden minus 30 Grad. Ja, klar. Dann muss das Ding trotzdem anspringen, ja, und der Kunde würde dann nicht akzeptieren, dass er dann mit U- oder S-Bahn fährt, oder ja, der nicht vorhandenen. Ja, ja. Sondern ganz klar, der Kaltstart ist beim Diesel aufgrund des Einzelzylindervolumen und des ungünstigeren Oberflächenvolumenverhältnisses dadurch ein zentrales Thema, was dann entsprechende Maßnahmen erfordert, wie Glühkerze oder eben, dass ich entsprechend zuheizen muss, dann anschließend beim, ja, nach dem Kaltstart. Aber so bei, sagen wir mal, normale, mitteleuropäisch, sprich stuttgarterische Sommer- und Frühjahrstemperaturen, ich merke, wie gesagt, das geht so schnell aus, diese Glühbirne. Ich habe ein TDI-Dings da halt. Ja, das wird ja auch mittlerweile recht raffiniert gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo der Kunde, also die Zeit für die Glühkerze ist eigentlich immer die gleiche geblieben. Das ist so 2-3 Sekunden, die auf jeden Fall mal braucht. Mhm. Aber wenn der Fahrer zu seinem Auto sich nähert und das Fahrerschloss, die Tür aufschließt, dann weiß natürlich schon die Motorelektronik, also in der Regel will er jetzt demnächst losfahren, also glühe ich schon mal vor, okay, dann also muss er nicht daher, so lange warten. Okay, daher kommt und dann das also. Setzt man sich rein und siehe da, sofort springt der Motor an und ist also ganz begeistert. Klassisches Marketing, unglaublich. Da hätten wir eigentlich auch drauf. Nein, es ist einfach Kundenzufriedenheit. Nein, Kunde hat heutzutage Ansprüche und ist nicht bereit, wenn er sich sein Auto setzt, noch lange zu warten, diese Diesel-Gedenksekunde früher, klar, das hat ja schon eine Weile gedauert. Der Glühvorgang ist immer noch der gleiche, also die Glühkerzen sind nicht, klar, haben sich nicht technisch geändert. Okay. Also es ist einfach nur anders verpackt, dass man es nicht mehr, dass es nicht mehr als spürbare, genau, Verzögerung im Lebensablauf, genau, des Kunden, genau, und so weiter. Genau. Nochmal eine zusammenfassende Frage. Woher kommt mehr Leistung? Mehr Leistung kommt von mehr Hubraum? Weil naja, das ist die Leistungsgleichung ist I, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Also I ist das Arbeitsverfahren. Okay. Ah, richtig, genau. Da waren entweder 0,5 oder für einen Viertakter oder 1 für einen Zweitakter. Ja. Mal Drehzahl, Motordrehzahl, mal diesen berühmten Mitteldruck, mal dem Hubvolumen. Das heißt, diese Gleichung, diese Leistungsgleichung erlaubt mir auch, unterschiedlichste Motoren, Konzepte und Bauformen, Brennverfahren miteinander zu vergleichen. Dieser Mitteldruck, ne? Ja. Um den es da geht. Das heißt, ich kann also einen 4 Liter V8 Saugmotor plötzlich vergleichen in seiner Auslegung mit einem 1 Liter Turbomotor mit 3 Zylindern. Solange der Druck der gleiche ist. Nein, weil einfach über diese Leistungsgleichung der Mitteldruck mir einen Indikator gibt über auch den Wirkungsgrad des Motors. Es ist natürlich klar, je höher, weil der Mitteldruck von der Luftdichte abhängig ist, je höher der Aufladungsgrad des Motors ist, desto höher ist der Mitteldruck, desto höher ist also die spezifische Leistung, die dieser Motor aus dem gleichen Hubvolumen rauskriegen kann. oder überkompensiert dann eben den Hubraum von einem Saugmotor, der eben sehr viel Hubraum braucht, um auf die gleiche Leistung zu kommen. Mhm. Und üblicherweise die Mitteldrücke von Saugmotoren, Ottomotoren, Saugmotoren, Vierventilern liegen so zwischen 11 bar bis 13 bar. Von Turbodieselmotoren, die liegen so im Bereich 23 bis mittlerweile sogar 30 bar. Mhm. Und dann gibt es natürlich Rennmotoren, wie damals die, oder die jetzige Formel 1, aber auch die damalige Formel 1 in den 80er Jahren oder auch Hochleistungsdieselmotoren, wie sie zum Beispiel im Race Torec bei der Dakar zum Einsatz kamen, mhm, oder auch von Audi in Le Mans eingesetzt wurden und werden. Die erreichen dann also Mitteldrücke jenseits der 40 bar. Okay. Und durch diesen höheren Druck kann ich die geringeren Volumina kompensieren. Genau. Das wollte ich vorhin eigentlich sagen. Nicht, weil diese Leistung ist halt abhängig von Drehzahl, mal Mitteldruck, ja, genau, mal Hubvolumen. Klar. Habe ich einen hohen Mitteldruck, kann ich ein kleines Hubvolumen nehmen, bei gleicher Leistung und andersrum. Ja. Und je kleiner das Hubvolumen ist, bei gleicher Leistung, desto geringer sind die Reibleistungsanteile, ja, desto Wirkungsgrad optimaler in der Regel, in Anführungszeichen, ja, ist der Motor. Wir haben die Ausnahmen schon diskutiert, dass, ja, eben dieser Bauteilschutz bei der automotorischen Verbrennung mit dem, ja, Klopf, mit dem Klopfen und mit der Cut-Eintrittstemperatur, was da eben begrenzender Faktor ist. Dazu haben wir passenderweise eine höhere Frage. Warum immer kleinere Hubräume? Wir haben das schon besprochen, warum. Jetzt kommt sein Einwand. Er arbeitet anscheinend als Entwicklungsingenieur im Automotive-Bereich und jeder, jetzt lese ich seine erste Stimme, jeder meiner Kollegen ist sich einig, dass diese kleineren Motoren nichts taugen, sprich, dass sie schneller verschleißen und mehr verbrauchen, wenn man sie normal bewegt und nicht mit 50 km/h. Ja, das ist diese Abweichung zwischen Kundenverbrauch und Katalogverbrauch. Das habe ich aber schon ausgeführt. Das ist eben dieses Thema Bauteilschutz und klopfende Verbrennung. Logischerweise, ja, wenn ich meinen Motor vom Hubraum her Richtung kleinen Hubraum trimme, nimmt der Mitteldruck des Motors, ja, zu bei gleicher Leistung. Damit nimmt aber beim ottomotorischen Prinzip zumindest auch die Klopffreudigkeit zu. Wenn ich klopfende Verbrennung habe, muss ich wieder thermodynamisch in die falsche Richtung gehen, ja, meine Zündung auf spät verstellen, dann habe ich eine Wirkungsgradverschlechterung der Verbrennung. Dazu kommt eben noch aufgrund der heutigen Abgasgesetzgebung, dass ich eben nur geringste Schadstoffe emittieren darf, dass man sehr motornahe Cut-Lagen hat. Also man hat ja meistens schon im Krümmer selber ein Vorkat sitzen, um halt diese ersten Emissionen beim Kaltstart sofort wirkungsvoll zu bekämpfen, weil der natürlich sofort aufheizt. Ja, ja. Aber dann wird auch klar, ist die Wegstrecke zwischen Motor-Auslassventil, Austritt bis Cut-Eintritt wird sehr, sehr kurz. Und wenn ich dann halt wirklich über die Autobahn glühen möchte, pedal to the metal, wird klar, hoppala, dann wird mein Katalysator zu heiß, dann muss ich also Bauteilschutz, ja, entsprechend triggern. Ja. Und, ja, eben, ja, weil ich einen kleinvolumigen Motor habe, komme ich dann gleichzeitig auch wieder auf höhere Mitteldrücke und höhere, ja, Lasten pro Zylinder, damit zu höheren Temperaturen. Und das ist halt eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es gibt zum Beispiel von der FKFS Untersuchungen, die auch in der FKFS. Das ist eigentlich hier die Kraftfahrzeugtechnische Institut an der Uni Stuttgart. Ah, okay. Auch in der MTZ veröffentlicht. MTZ ist so die Fachzeitschrift für den Motorentwickler, die also verglichen haben kundennahe Verbräuche von Downsizing-Motoren im Vergleich eben zu hubraumstarken Saugmotoren und dabei eben auch festgestellt haben, dass das Downsizing-Konzept beim Kunden nicht unbedingt zu niedrigeren Verbräuchen führen kann. Mhm, Eben wegen dieser Schutzmaßnahmen. Wegen diesen Problemen. Ja. Beim Dieselmotor, ja, ist das alles ein bisschen anders, aber beim, ja, Ottomotor ist es halt so. Ja. Wie gesagt, der positive Einfluss ist, was Sie vorhin schon gesagt haben, das geringere Motorengewicht, wenn ich, ja, natürlich downsize. Es gibt mittlerweile aber auch wieder so Sachen, wo man sagt, geht in den sogenannten Miller-Cycle. Das heißt, frühes Einlass schließt beim Verdichtungshub. Das hat den Vorteil, dass ich zwar nicht ganz so hohe spezifische Leistungen dann aus dem Hubvolumen rausquetschen kann, weil ich einen Füllungsnachteil bei Volllast habe. Ja. Ich kann aber ein hohes geometrisches Verdichtungsverhältnis fahren, was mir bei Teillast auch beim aufgeladenen Motor hilft, eben weit genug entfernt von der Klopfgrenze zu bleiben. Auf der einen Seite bei Volllast, weil ich eben eine reduzierte Füllung fahre und der Volllastfall eigentlich gar nicht mehr vorkommt im Kundenverbrauch, ja, weil das heißt wirklich Vollgas auf der Autobahn, ja, was gar nicht mehr geht. Aber ich habe den Vorteil bei Teillast, dass ich ein hohes geometrisches Verdichtungsverhältnis habe, einen hohen Wirkungsgrad des Ottomotors, das ist ja halt wieder der Gleichraumprozess, und dadurch tatsächlich auch für den Kunden einen Verbrauchsvorteil dann generieren kann. Also diesen Trend gibt's, da muss ich aber, weil ich auf Füllung verzichte bei Volllast, eben das Hubvolumen wieder ein bisschen, mhm, erhöhen. Also dieser Miller-Cycle kommt derzeit in den Entwicklungsabteilungen aller Automobilhersteller in Mode, weil man hier eben auch sieht, hoppala, da kann ich auch unter Umständen einen Verbrauchsvorteil für den Kunden generieren und nicht nur für den Abgas- und Verbrauchszyklus. Ja. Nochmal eine Frage von einem Hörer, die habe ich mir auch jetzt auch schon oft gestellt. Ich lese sie auch nochmal vor, weil die ist irgendwie wichtig, dass man sie irgendwie vernünftig vorliest. Nehmen wir an, ich fahre mit einem Verbrennungsmotor den Berg hoch, hohe anliegende Last und habe 50 PS als Beispiel. Trete ich nun voll aufs Gas oder halb, macht dieses keinen spürbaren Unterschied. Das kennen wir alle. Ne? Wir drücken das Gas weiter runter, aber es beschleunigt nicht mehr, weil irgendwie, ja, die Frage ist, warum. Ne? Das heißt, die Frage ist nun, brauche ich mehr Sprit, wenn ich voll aufs Gas trete oder exakt so viel Sprit, wie das eben das maximale Drehmoment anliegt. Also sprich subjektiv der Winkel mit dem der Fuß, bei dem ich merke, da kommt sowieso nichts mehr. Also der Wirkungsgrad optimale Bereich des Ottomotors, sagt man, ist immer 10% unter Volllast. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, mit diesen Drosselverlusten, die der Ottomotor hat, weil er halt eine Drosselklappe braucht, weil er eine quantitative Lastregelung in der Regel hat, die also die zugeführte Kraftstoffluftmenge reguliert. Das ist klar, also liegt der Wirkungsgradbereich eigentlich in der Nähe der Volllast. Er ist nicht genau Volllast, weil ich da halt die höchsten Drücke anliegen habe, höchste Lagerreibung habe. Deswegen ist er knapp unterhalb der Volllast. Also man sagt 10% unterhalb der Volllast ist der Wirkungsgrad optimale Bereich des Ottomotors. Ja. Am Diesel sieht es ein bisschen anders aus. Da muss man auf die Bauteilgewichte, Kolbengruppe und so weiter gucken. Dadurch habe ich natürlich höhere Lagerreibungen und so weiter. Da liegt der Bereich unter Umständen noch deutlicher von der Volllast entfernt, weil er halt nicht diese Drosselverluste hat. Aber das kann man so als Kennziffer nehmen. Wenn ein Auto nicht mehr beschleunigt, heißt das nichts anderes, als dass die Motorleistung mit der Fahrwiderständen im Gleichgewicht steht. Ne? Ja, aber ich meine, ich drücke ja das Gaspedal weiter runter und jetzt mal in dem mechanischen Motor, ja, dann wird ja irgendwas geändert. Irgendeine Klappe geht weiter auf die Drosselklappe. Das heißt, es wird jetzt mal im Dieselfalle mehr Sprit eingespritzt. Also müsste der Verbrauch ja eigentlich steigen. Hey, im Dieselfall, der hat keine Drosselklappe in der Regel. Okay, da wird heutzutage so eine Drosselklappe wegen EGR, gut, also Abgasrückführung. Es wird mehr eingespritzt, dann halt also, nicht mit der Drosselklappe, es wird mehr Sprit eingespritzt. Also müsste eigentlich mehr. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein kinematisches Phänomen der mechanischen Drosselklappenbetätigung und auch des E-Gases, wie es abgestimmt ist. Man hat eigentlich in den seltensten Fällen eine lineare Kennlinie. Man hat oftmals eine progressive oder degressive Kennlinie im Gaspedal, meistens eine degressive. Das heißt, am Anfang hat man einen starken Anstieg, später einen etwas flacheren Auslauf der Gaspedal-Kennlinie. Also ich würde mal sagen, das ist eine reine Applikationsfrage. Das heißt Parametrierung. Ja, Parametrierung. Diese Begriffe ist ja irgendwie. Also ich kenne es aus dem Motorsport, jeder Rennfahrer hat also seine Vorlieben. Der eine mag es degressiv, der andere progressiv, der andere linear. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie das Auto abgestimmt ist. Mhm. Aber in der Regel ist es doch immer noch so, solange die Fahrwiderstände nicht mit der Motorleistung im Gleichgewicht stehen, wenn ich das Gaspedal weiter durchdrehe, also mehr Motorleistung abfordern, beschleunige ich eigentlich auch. Aber wenn halt die Motorleistung mit den Fahrwiderständen im Gleichgewicht ist, dann ist halt ja, vorbei. Nee, klar, also dass da nicht mehr Leistung kommt, ist klar. Die Frage ist, ob es mehr Sprit braucht. Ja, wenn ich das Gaspedal voll durchdrehe, weil ich dann in die Volllastanreicherung komme, da gehe ich dann wieder in Richtung Fett und okay, das heißt, es gibt nicht mehr Leistung. Ja, es gibt ja noch diese berühmte Volllastanreicherung. Ne? Also das sind diese letzten 2% Leistung, die man aus dem Motor rausquetscht, indem ich eben Lambda 1 verlasse und dann auf Lambda 0,88, das ist normalerweise Leistungsoptimalregel, dann gewinne ich diese letzten Leistungsreserven. Aber wird vom Gesetzgeber, glaube ich, ab 2016 unterbunden. Dann gilt Lambda 1 für das gesamte Kennfeld und dann ist Schluss damit. Ja. Sprechen wir mal noch ein bisschen über die Motorsteuerung. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Nockenwelle, historisch ein mechanisches Bauteil, was abhängig von der Drehzahl muss, sonst gibt es Ventilsalat, ja. Genau. Genau, das ist quasi die Einspritzung gesteuert hat über die Ventile, ne? Oder die Öffnung der Ventile. Die Öffnung der Ventile. Die diverse Dinge tun. Beim Viertakter muss natürlich mit halber Motorraddrehzahl erfolgen, sonst funktioniert das nicht, ne? Ja. Und wenn man ja die vier Takte über zwei Umdrehungen aufteilt, also müssen die Gaswechselorgane mit halber Drehzahl rotieren, damit sie entsprechend den Motor mit Frischgas befüllen und das Abgas entsorgen. Ja. Und das haben wir heute nicht mehr. Also doch. Das wird halt, warte mal, aber also wir haben vorhin gesagt, dass es alles elektronisch gesteuert wird. Es gibt die Einspritzventile, aber es gibt Die Nockenwelle gibt es also schon noch. Die Nockenwelle gibt es immer noch. Okay. Es gibt zwar variablen Ventilhub, wo man entsprechend durch eine Hydraulik die Zwischennockenwelle und Ventil geschaltet ist, den Ventilo variiert. Das ist das System, was Fiat einsetzt bei dem Twin-Air-Konzept. Oder aber, dass man eine verstellbare Nockenwelle hat, die auf unterschiedliche Nocken umswitcht. Wo man dann sozusagen zwei Schaltpunkte hat für den Ventilhub. Also da gibt es verschiedenste Systeme. Honda hatte das VTEC-System, das ist eben diese zwei verschiedene Nocken für den Ventilhub. Oder sogar drei war es in der höchsten Aufbaustufe. Also da gibt es schon Variabilitäten im Ventiltrieb. Natürlich gibt es das bekannteste, die Verdrehen der Nockenwelle relativ zur Kurbelwelle. Das ist das Nockenwellen-Kamm-Phasing genannt, oder also Kamm-Phasing auf Englisch und Nockenwellenverstellung auf Deutsch. Das ist heutzutage überall Standard auf der Ein- und Auslassseite. Einmal aus Abgasemissionsgründen, dann auch bei Turbomotoren, um das Ansprechverhalten zu verbessern. Und natürlich, weil Einlass schließt, also der Zeitpunkt, wo Einlass schließt, ist für die Leistung Drehzahl abhängig, also je höher die Drehzahl, desto später Einlass schließt, kann ich eben auch mit einer entsprechenden Nockenwellenverstellung auf der Einlassseite die Leistung beeinflussen. Und alles wird natürlich gemacht, um den Motor so optimal wie möglich an die unterschiedlichen Drehzahlkollektive anzupassen, die letztendlich im Fahrbetrieb auftreten. Ja. Und also, aber nichtsdestotrotz, die Regel ist eine herkömmlich angetriebene Nockenwelle mit halber Motordrehzahl, sei es über einen Zahnriemen, über eine Kette oder wenn es ganz fein bei Rennmotoren ausgeführt ist, über einen Stirnradantrieb. Das ist ja der berühmte Zahnriemen bei den TDI-Motoren, den man früher mal immer wieder mal wechseln musste. Ja, nicht nur bei den TDI-Motoren. Ja, da kenne ich es halt. Aber es gibt auch berühmte Ketten, die man wechseln muss. Es ist klar. Der Steuertrieb für die Nockenwellen, also um die Nockenwellen anzutreiben, ist ein sehr komplexes Bauteil, weil es auch eine Vielzahl von Nebenaggregaten mit antreiben muss. In der Regel die Ölpumpe natürlich, die Wasserpumpe, die Hochdruckeinspritzpumpe beim Dieselmotor auf jeden Fall auch über den Steuertrieb. Ja. Beim Benziner wird es über die Nockenwellen mit angetrieben, über einen extra Nocken auf der Nockenwelle. Also es gibt vielfältige Aufgaben für den Ventiltrieb, die er so nebenbei mit erledigen muss. Ja. Der Zahnriemen ist eine sehr schöne Konstruktion, sehr einfach, sehr einfaches Bauteil, das nun dummerweise eben den Nachteil hatte, zumindest in den Anfangsjahren, dass die Laufzeit des Bauteils begrenzt war, so 60.000 bis 80.000 Kilometer musste man den Zahnriemen tauschen. Ja. Ich glaube, die TDI-Motoren, die waren ja noch harmlos, die Ferrari-Motoren der 70er, 80er und 90er Jahre, die hatten alle einen Zahnriemen und da war der Kunde, musste alle 30.000 den Zahnriemen tauschen, das war entsprechend teure Angelegenheit. Ja, na gut, da ist also, egal. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das hat den Kunden dann doch so sehr in Aufruhr versetzt, die Kundschaft, dass dann Ferrari irgendwann mal auf Kette umgestiegen ist und auch die Inspektionspreise für den Zahnriemenwechsel deutlich reduziert hat, weil da musste man ja teilweise das ganze Auto auseinandernehmen dafür. Also heute ist es die Kette. Die Kette ist auch nicht viel besser als der Zahnriemen. Auch die reißen ab und zu mal. Ketten haben auch immer den Nachteil, dass sie sich natürlich längen und dann muss der Kettenspanner entsprechend anliegen. Und irgendwann liegt die Kette an der Schiene an. Das heißt dann Reibleistung zusätzlich. Das heißt dann auch Kraftstoffverbrauch. Also auch die Kette ist nicht frei von Makel. Stirnradantrieb ist extrem aufwendig, kostenintensiv und wird nur bei sehr, sehr selten in der Serie eingesetzt. Ja. Witzigerweise hatte Volkswagen mit dem R5 TDI, also dem 15er Kurz TDI-Motor, einen Stirnradantrieb in Serie, also Hut ab. Denn beim Dieselmotor habe ich natürlich auch immer noch diese extrem hohen Drehmomentanstiege über Kurbelgradwinkel, was natürlich für ein Zahnrad äußerst fordernd ist. Ja. Aber man hat es damals geschafft, erfolgreich in die Großserie zu bringen. Worauf ich eigentlich raus wollte, das war meiner Frage, glaube ich, nicht anzusehen, aber es war trotzdem der Versuch. Welche Größen werden jetzt denn überhaupt elektronisch geregelt mit diesen ganzen Steuergeräten, die im Motor drin sind? Also es ist offensichtlich nicht die Nockenwelle, haben wir gerade gesagt, die gibt es immer noch. Doch, das Kamm-Phasing natürlich auch, wird natürlich auch vom Steuergerät. Also Steuergerät selber ist natürlich erstmal für den beim Ottomotor für den Zündzeitpunkt und für die Einspritzmenge und den Einspritzzeitpunkt zuständig, das ist das Zentrale. Dazu ist erforderlich, dass die Kurbelwellendrehzahl erfasst wird. Das heißt, ich brauche einen Kurbelwinkelgeber, der mir sagt, welche Drehzahl der Motor hat und auch auf welcher Position die Kurbelwelle steht. Das heißt, der Kurbelwinkelgeber hat eine Lücke in seinem Zahnkranz, um zu erkennen, das ist tatsächlich die Position der Kurbelwelle und dann nimmt man natürlich immer Zylinder 1 OT als zentrale Auslegungsgröße an. Auf dieser Stellung erkennt dann also wird also vom Kurbelwinkelgeber erkannt, okay, hier ist Zylinder 1 OT. Jetzt haben wir beim Viertakt-Thema aber zweimal den Zylinder 1 auf OT, nämlich einmal im Überschneidungs-OT, also das heißt, da wo das Frischgas und das Abgas ausgetauscht wird. Ja. Und zum zweiten im Zünd-OT. Also brauchen wir noch einen zweiten Sensor, um zu erkennen, das ist jetzt tatsächlich Zylinder 1 OT, Zünd-OT. Ja. Dazu brauchen wir einen Nockenwinkelgeber, der entsprechend auch eine Lücke aufweist oder eine Markierung aufweist da, wo dann eben die Nockenwelle so steht, dass Zylinder 1 geschlossene Ventile hat im OT und zündet. Mhm. Und dann weiß ich zumindest mal, okay, jetzt ist der Zylinder 1 Zünd-OT und von da aus kann ich dann alles weitere berechnen. Ja. Das heißt, die ganze Software ist auch so im Endeffekt Kurbel- oder Nockenwellen synchronisiert und nicht irgendwie zeitsynchronisiert. Genau. Ja. Die ist Kurbelwinkel synchronisiert und braucht den Nockenwinkelgeber, um eindeutig zu erkennen, das ist jetzt tatsächlich Zünd-OT Zylinder 1. Ja. Ja. Ja. Und davon kann dann alles weitere ausberechnet werden, nämlich die Einspritzzeitpunkte Zylinder individuell, die Zündzeitpunkte Zylinder individuell. Und natürlich dann über die Zündzeit, die Einspritzzeitpunkte und die Einspritzmenge, also wie lange wird das Einspritzventil angesteuert, um dann entsprechend die Last des Motors einzustellen, beziehungsweise auch das Lambda auf 1 zu regeln. Das kann ich halt alles dann über Steuergerät entsprechend steuern. Ja. Alles weitere, was es dann gibt, das ist Kammphasing, Nockenwellenversteller oder variable Ventilhubverstellung, entsprechende Hydraulikventile, die angesteuert werden, um dann den Ventilhub zu variieren, Schaltsaugrohre, was es gibt. VTG, also variable Turbinengeometrie, die es natürlich auch gibt. All das wiederum übernimmt natürlich auch das Steuergerät, abhängig von der Last und der Drehzahl, die derzeit gefahren wird. Ja. Oftmals auch der Drosselklappengradient, also wie schnell steigt der Fahrer jetzt aufs Gas, muss ich da ganz schnell reagieren oder steht er gerade im Stau oder was auch immer. Ja. Also das sind alles die Eingangsparameter, kann hochkomplex ausgeführt werden. Heutzutage ist ein Steuergerät momentenbasiert, das heißt, man entnimmt aufgrund der Gaspedalstellung des Gaspedals, die der Fahrer einstellt, den Fahrerwunsch an Momentenwunsch, was der Fahrer abfordert im Motor und entregelt dann entsprechend das Sollmoment ein nach dem Wunschmoment des Fahrers. Ja. Heutige Steuergeräte sind extrem komplex, als die elektronische Benzineinspritzung Ende der 60er Jahre eingeführt wurde in Serie. Da hatte man im Prinzip nur den Einspritzzeitpunkt und die Einspritzmenge. Ja. Später kam dann die elektronische Zündung dazu, aber auch erst Ende der 70er Jahre. Und mit der Motronic als Markenname wurde dann also Zündung und Einspritzung in einem Steuergerät verheiratet. Und dann, das war Anfang der 80er Jahre und seitdem hat es sukzessive zugenommen. Heute hat man über 40.000 Label, also Parameter, die man applizieren muss in so einem Motor, um alle Anforderungen, Komfort, Abgas, Verbrauch und zu erfüllen. Dazu sind Heerscharen von Ingenieuren notwendig. Muss ich auch vorstellen, es ist das eine, jetzt einen Motor abzustimmen, wenn er im Neuzustand ist. Aber man muss ja auch die gesamte Alterung jedes Bauteils mit berücksichtigen. Das heißt, die Einspritzventile, wenn die altern, haben plötzlich einen anderen Durchfluss. Wie sieht also meine Applikation aus, wenn ich jetzt gealterte Einspritzventile verwende? Ja. Entsprechend auch für alle anderen Bauteile, die irgendwelche Variabilität mit sich bringen. Ja. Die man auch mal alles irgendwie messen muss. Also ich muss erst mal wissen, in welchem Stand alle sind messen, wir denn, damit ich die dann überhaupt genau, und welchen, regeln kann. Heutzutage hat man sogar zwei Lambda-Sonden, eine Vor-Cut, eine Nach-Cut, weil der Gesetzgeber mittlerweile fordert, dass auch alle abgasrelevanten Bauteile auf ihre Funktionen überprüft werden müssen im Fahrbetrieb und zwar bei jeder Fahrt mindestens einmal. Also nicht kontinuierlich, sondern im Zyklus. Also wenn man den Abgaszyklus fährt, dann muss also in dem Abgaszyklus gibt es für jede Kontrollfunktionalität ein entsprechendes Flag. Am Ende des Abgaszyklus müssen auch alle Flags gesetzt sein, dass der Katalysator überprüft wurde, die Lambda-Sonde überprüft wurde, die Zündung überprüft wurde, dass es keine Zündaussetzer gibt. Zündaussetzer sind tödlich für den Katalysator und. Also alles muss überprüft werden und gerade die Zündaussetzererkennung bei einem vielzylindrigen Motor, also ich glaube ab V8 wird es schwierig, V12, V16, W16 beim Bugatti ist extrem schwierig, da überhaupt noch zu erkennen, läuft er jetzt auf 16 Zylindern oder läuft er auf 15. Und das gleiche natürlich bei einem V12 und da braucht man bei wenig zylindrigen Motoren, also C4-Zylinder, kann ich das über den Ungleichförmigkeitsgrad meiner Kurbelwinkeldrehzahl erkennen, weil ich ja beim Vierzylinder habe ich pro Umdrehung nur zwei Arbeitstakte, also das sieht man sofort an der Ungleichförmigkeit der Drehzahl. Ja. Beim 12-Zylinder habe ich halt schon 6 Arbeitstakte, da wird es extrem schwierig. Da muss ich dann zu Kunstgriffen wie Ionenstrommessung greifen, um halt einen Zündaussetzer zu erkennen. Das heißt, über die Zündkerze messe ich den Ionenstrom, der durch die Flammfront erzeugt wird und realisiere, okay, ich habe tatsächlich eine Verbrennung gehabt oder ich habe eben einen Aussetzer. Ja. Dann muss ich entsprechend die Werkstattlampe anschalten, dass der Fahrer sofort in der Werkstatt anfährt, damit ich eben meine abgasrelevanten Bauteile nicht schädige. Also es ist immens komplex. Erkennt man schon allein über die Vielzahl an Funktionalitäten, die man abdecken muss. Das sind Millionen Zellen von Code, und, die da drinstecken. Also der sogenannte Funktionsrahmen, den so ein Steuergerät bietet, war früher schon, als ich angefangen habe, in der Motorenentwicklung zu arbeiten, war die schon 1, 2 Aktenordner dick. Und da hat man schon gedacht, sag mal, das schaffe ich doch gar nicht alleine. Damals hat man 1000 Parameter gehabt. Jetzt hat man, wie gesagt, 40.000. Kann man sich hier vorstellen, dass... Klar. Das kann man nicht mehr ausdrucken, das geht nur über PDF-Dokumente. Ja, oder vielleicht irgendwie Vielzahl von Applikationsingenieuren, die eben dann diese Applikation betreuen. Da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen. Jetzt, warum gibt es all diese Parameter? Jetzt, also, es gibt ja verschiedene Aspekte. Es gibt zum einen mal die Tatsache, dass man bestimmte Motorparametrierungen nicht vorher errechnen kann, sondern die durch Testfahrten, Experimente erstmal sich rantasten muss. Und das ist natürlich sinnvoll, das nicht in die Software fest rein zu vertraden, sondern das extern zu halten und im Nachhinein zu applizieren. Ja? Nein, diese ganzen Parameter müssen, also die ganzen Kennfelder müssen bedatet werden. Klar. Und jetzt hat man über diese Momentensteuerung, hat man oftmals auch schon ein thermodynamisches Ersatzmodell des Motors im Steuergerät. Das heißt, man beschreibt die Thermodynamik des Motors über ein entsprechendes Modell und leitet daraus dann die entsprechenden Werte ab für die Kennfelder, die dann, oder für die Ansteuerungsparameter der jeweiligen, sei es Einspritzung, Zündung oder sonst was. Also es ist schon hochkomplex. Mittlerweile hat man sogar eine zylinderdruckgeführte Motorsteuerung, zum Beispiel für USA beim Diesel. Mhm. Für den Clean Diesel hat Volkswagen erfolgreich in Serie gebracht, dass also der Zylinderdruck permanent indiziert wird über die Glühkerze. Das ist eine kombinierte Glühkerze-Druckindiziersensor, um eben die Verbrennung immer nachzuführen, um jederzeit die optimale Verbrennung zu haben, um die Abgasvorgaben zu erfüllen. Das hat der Gesetzgeber dort in den USA verlangt. In der Formel 1 macht man das auch. Da macht man das in Echtzeit, um dann immer vorauszuberechnen den optimalen Zündzeitpunkt für eine schwerpunktsoptimale Verbrennung beim nächsten Zyklus, der auftritt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen V6-Turbomotor in der Formel 1 habe, habe ich 6 Zylinderdruck in die Druckaufnehmer, also pro Zylinder ein, berechne in Echtzeit aus dem Zylinderdruckverlauf meine Schwerpunktslage der Verbrennung, um daraus dann vorauszuberechnen für die nächste Verbrennung den optimalen Zündzeitpunkt, dass ich immer schwerpunktsoptimal fahren kann. Also es ist immens komplex, was man alles machen kann in so einem Steuergerät heutzutage. Und das wird auch so weitergehen. Die Komplexität wird zunehmen, einfach weil die Anforderungen Abgas, Verbrauch, Bauteilschutz, Fahrkomfort und so hoch sind, dass man das machen muss. Und außerdem ist es ja Software. Da kann man ja Komplexität ja problemlos behandeln, wie wir alle wissen. Und wenn es denn funktioniert, ist die Software schuld. Ich mache Software, deshalb dieser zynische Kommentar. Aber nochmal ganz kurz. Ja, die Produkthaftung ist ein bisschen, also wenn Microsoft ein Fehler-Update rausgibt, dann mag zwar der Kunde schon gehörig Schaden gelitten haben, weil seine Bank und sonstige Daten ausmanövriert wurden, aber beim Automobilbereich, der Automobilhersteller hat Produkthaftung. Klar. Das heißt, alleine um einen Datenstand freizugeben, ist also ein fester Softwareprüfung von allein 6 Monaten notwendig, um sicherzustellen, dass also diese Software nicht zu einer Produkthaftungsfall führen kann. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht in diesen ganzen Softwareentwicklungsprozess da abdriften. Da ist, glaube ich, auch viel, ich sage mal, traditionsbedingter. Egal, lassen wir das Thema. Auf was ich eigentlich raus wollte. Bös formuliert hat VW ja nur noch einen Dieselmotor. Also, ich weiß, ich übertreibe, aber es gibt nicht, dass ich wüsste. Nein, also so viele. Nein, aber es gibt diesen 2-Liter-Diesel mit 5 verschiedenen PS-Varianten. Ja, das heißt im Prinzip. Nee, es sind auch tatsächlich. Nee, das stimmt so nicht. Also nicht? Auch bei anderen Herstellern ist es so, dass wenn die Motoren in unterschiedlicher Leistungsabstufung an den Markt angeboten werden, oftmals auch ein unterschiedlicher technischer Aufwand dahinter steht. Okay, also es ist nicht immer der gleiche Motor. Schön wär's. Aber es ist irgendwie der zum Plot Beispiel, oder? Also der, natürlich, man versucht so viel möglich Gleichteile, damit auch der Motor kostengünstig zu produzieren ist. Das ist ja auch sinnvoll. Ja. Aber dann kommt es eben wenn ich jetzt zum Beispiel einen Basisdieselmotor mit dem gleichen aufwendigen Abgaskrümmerwerkstoff zum Beispiel ausstatte, um eine Abgastemperatur von 900 fahren zu können, Grad Celsius, anstatt 790 Grad, was für den Motor völlig ausreichend ist, dann komme ich unter Umständen in die Kostenfalle, dass ich ein zu hochwertiges Bauteil an dem Basismotor einsetze. Ja. Das gleiche gilt auch für den Turbolader, die unterscheiden sich in jedem Falle, weil natürlich für die Schlucklinie des Motors, wenn ich nur eine Leistung von, was weiß ich, 130 PS abdecken möchte, anstatt 200 PS, ein anderer Verdichter, eine andere Turbine notwendig ist als für die 200 PS-Variante. Ja. Die Hochleistungsvarianten sind meistens beim Dieselbereich zweistufig aufgeladen, was ein sehr, sehr komplexer Bauaufwand darstellt. Ja, okay. Also es gibt eine Vielzahl an Parametern, wo sich dann letztendlich das Triebwerk doch unterscheidet. Und gerade mit je mehr Leistung heißt auch je mehr Motorbelastung, heißt auch vielleicht andere Kolbenwerkstoffe, andere Bläuelwerkstoffe oder andere Schmiedebläuel. Also ein anderer Bauteilaufwand ist erforderlich, um die Lebensdaueranforderungen zu erfüllen. Das heißt, man kann es vielleicht, also erstmal, es ist dann quasi nicht nur eine andere Applikation, eine andere Bedatung. Das ist vielleicht nicht nur Chiptuning. Das ist vielleicht bei, wenn ich zwei Basismotorisierungen anbiete, die vielleicht 10 oder 15 PS unterscheiden, kann ich das unter Umständen rein über die Applikation abdecken. Okay. Aber in der Regel findet man doch schon wieder Unterschiede in den Motoren. Okay. Das Basisrumpftriebwerk versucht man natürlich so lange wie möglich auf dem gleichen Stand zu halten. Einfach logischerweise, weil der Skalierungseffekt über die Stückzahl kostenmäßig dann doch ins Gewicht fällt. Aber das heißt, es ist quasi immer ein Trade-off zwischen gemeinsamen Bauteilen und dadurch Reduktion der Kosten versus ich baue zu aufwendig hochwertige Dinge in Motoren ein, die es eigentlich nicht brauchen. Genau. Ja. Und das kann man so per se nicht sagen, weil was die meisten Kunden natürlich nicht sehen ist, dass unter Umständen der gleiche Motor für die unterschiedlichen Länder und Länderanforderungen auf dieser Welt und auch Kraftstoffqualitäten sich unter Umständen massiv unterscheiden kann. Also wir leben in Westeuropa, wir haben neben Japan den besten Kraftstoff überhaupt zur Verfügung, sei es Otto oder Diesel. Wir haben schwefelfreien Dieselkraftstoff, wir haben entsprechend Hochleistungs-Otto-Kraftstoffe. Das sieht zum Beispiel schon in den USA ganz anders aus. In Kalifornien finde ich vielleicht noch einen Clean Diesel an der Tankstelle. Aber wenn ich dann in der Pampa in Kansas da durch die Weizenfelder fahre, da gibt's dann halt nur noch schwefelhaltigen Kraftstoff. Ja, so, was mache ich jetzt mit meinem Clean Diesel mit Partikelfilter? Da ist dann schnell Feierabend. Ja, klar. Also das sind alles so Anforderungen, die dann der Automobilhersteller ja abprüfen und erfüllen muss, wenn er ein Clean Diesel-Fahrzeug in den USA verkauft. Inwieweit verkraftet das auch den Kraftstoff in Kansas oder sonst wo? Noch schlimmer ist China, Afrika, egal auf welchem Markt man sich bewegt, man hat es immer mit unterschiedlichen Anforderungen zu tun. Das ist derselbe Motor, kann also in vielfältigen Derivaten auf dem Weltmarkt dann angeboten sein. Und das erklärt dann die 40.000 Parameter, weil das natürlich möglicherweise die Obermenge all dieser Parameter. Das erklärt unter anderem die 40.000 Parameter. Ja. Also unter anderem, wie gesagt, die gesetzlichen Anforderungen in den Industriestaaten sind extrem hoch. Und das ist das war der Haupttreiber für die Parameterflut in diesen Steuergeräten und auch diese OBD2, wie es heißt, also Onboard-Diagnose, also diese permanente Überwachung aller abgasrelevanter Bauteile, das hat auch zu einer Flut von Applikationsaufwand geführt. Aber es ist schon so, dass man, wenn man den Motor heute entwickelt, dass man den nicht komplett am Rechner, sagen wir mal, durchsimuliert, durchauslegt, durchkonfiguriert. Doch, doch schon. Ja, aber einige, also ein Kumpel von mir schafft bei ZF, da geht es um Getriebe, der fährt halt mit Autos in der Gegend rum und bestimmt empirisch Parameter für die Getriebesteuerung. Das heißt also, die Versuchsfahrt ist immer noch ein ganz, ganz zentrales Thema in der Motorapplikation. Nichtsdestotrotz, die Motormechanik wird eigentlich heutzutage ausschließlich am Rechner entwickelt. Ja klar, aber die Einstellung dieser Parameter, die wird teilweise auch noch experimentell. Auch schon vorbedatet, entsprechend über entsprechende Fahrzeugsimulationsmodelle. Natürlich braucht man immer noch die Überprüfung bei einer Testfahrt, ob auch der Motor richtig bedatet ist, insbesondere in den Extremsituationen. Also bekannt ist halt Schwedentest, da wird der Kaltstart abgeprüft bei minus 30 Grad. So, dann es gibt also Kalthöhe, Meereshöhe, also auch kalt also in der Schweiz, dann auf dem Pass oben muss das Ding ja auch anspringen. Ja. Genauso Heißhöhe, Heißflachland, also alles muss abgeprüft werden. Ja. Und in der Regel braucht man, um für eine Motorapplikation dann wirklich in Serie gehen zu können, zwei Winter- und zwei Sommererprobungen, um das tatsächlich alles zu überprüfen. Man muss es ja auch so sehen, es ist ja nicht so, dass man sofort im Serienwerkzeug einen Serienmotor darstellt, sondern man hat zunächst mal einen Prototypmotor, der ist über Prototypwerkzeuge dargestellt. Was heißt hergestellt? Also hergestellt. Also ich meine, wenn ich jetzt ein Gussmodell wenn ich jetzt schon Gusskrümmer habe, ja. Ja, und ich möchte damit in Serie gehen und ich plane also von dem Motor jährlich 300.000 Motoren zu bauen, dann habe ich ein anderes Werkzeug, was ja erforderlich ist, um diese 300.000 Stück aus dem Werkzeug zu erzeugen. Also wenn ich jetzt zunächst mal die Idee habe, okay, wir könnten in der Leistungsklasse einen Motor darstellen, bauen wir mal einen Prototypmotor als Funktionsträger auf. Wie machen wir das mit dem Krümmer? Machen wir da eine Schweißkonstruktion? Geht vielleicht schneller, ist billiger, ja, als gleich in ein Gussmodell zu gehen. Klar. Das ist dann also ein reiner Prototypenstand, wo man einfach nur mal die Machbarkeit des Konzeptes abprüft. Ist aber ja der, gerade wenn man jetzt über neuartige Motorenkonzepte nachdenken oder neue Leistungssteigerungen nachdenken, das ist eigentlich der gängige Weg, dass ich zunächst mal aus einem vorhandenen Motor einen Prototypenmotor ableite, wo ich dann halt über tatsächlich handgeschnitzte Teile, das heißt in Wirklichkeit also über Prototypteile, die ja ich einmalig anfertige, zunächst mal einen Prototypmotor darstelle. So, und dann gehe ich auf meine erste Erprobung mit dem A-Musterstand, also reiner Prototypstand, und guck ja mal, wie das Ding funktioniert. Ja. Ja, funktioniert ganz gut, kriegt eine Freigabe von meinem Vorstand, das machen wir jetzt. So, dann geht's ins B-Muster, da hat man Vorserienwerkzeuge, aus denen man den Motor darstellt. Auch die muss man wieder abprüfen, stimmen noch die Richtung, die ich da einschlagen wollte, erfülle ich die Abgasgesetzgebung, komme ich vom Verbrauch her dahin, wo ich hin will, ist die Fahrbarkeit so, wie es sein soll. Und ja, am Schluss steht dann die Serienfreigabe, Versuchsfahrt, wo ich halt mit dem C-Musterstand, mit dem Serienteil, dann das alles nochmal überprüfen muss. Ja. Funktioniert immer noch mein Kaltstart und der Däubel steckt manchmal im Detail, gerade ja früher bei den Saugrohr, Einspritzungs-Ottomotoren, ja, da war Wandfilmanlagerung ein zentrales Thema, also welcher Wandfilm baut sich auf in meinem mhm Saugrohr. Weil das dann die stehende Welle wieder beeinflusst. Nee, das hat damals ganz massiv dann die Gemischaufbereitung so des Motors beeinflusst, das ist Lambda. Mhm. Da gab es immer zu Fettpeaks, wenn ich und Magerpeaks, wenn ich wieder aufs Gas gestiegen bin und so weiter. Also wenn ich vom Gas gegangen bin, gab es also immer dann, wenn ich aufs Gas gestiegen bin, dann wurde der Kraftstoff abgedampft und es gab so einen kleinen Fettpeak und so. Also es war fürchterlich schwierig, das so zu applizieren, dass man tatsächlich beim Beschleunigen keine Löcher hatte mhm oder keine Ruckler und so weiter. Beim Direkteinspritz ist alles viel einfacher geworden in vielerlei Hinsicht. Also das muss man immer überprüfen und zum Beispiel die Wandoberflächenbeschaffenheit, die sich vom A zum C Muster schon unter Umständen dramatisch ändern konnte, ja, hatte einen massiven Einfluss auf die Wandfilmanlagerung. Ja. Ja. Also ja, deswegen muss man mit jedem Baustand des Motors muss man diese Versuchsfahrt durchführen, mhm, um zu überprüfen, ob noch alles im grünen Bereich ist. Okay. Und dann kommt am Schluss, wenn man den Serienstand hat, halt wirklich auch die Alterung der Komponenten ins Spiel. Funktioniert, erfülle ich noch den Abgastest mit gealterten Komponenten? Heißt das, der Motor misst, wenn er altert, ständig all diese Zustände, um sich anzupassen, oder kennt der einfach seinen Kilometerstand und sagt normalerweise heutzutage, ab 30.000 weiß ich. Heutzutage durch die On-Board-Diagnose misst er sowieso immer seinen Zustand, seine abgasrelevanten Bauteile. Also das wird alles geregelt und nicht gesteuert. Ja, genau. Aber ich muss es ja überprüfen. Ja, klar. Das heißt, ich fahre dann am Schluss einen Abgastest mit gealterten Komponenten. Klar. Es gibt ganze Prüfstände, die nichts anderes machen, als Cuts zu altern. Entsprechend gibt es Grenzmuster, die man dann von den Lieferanten bekommt, zum Beispiel Zulieferer wie Bosch, die Einspritzventile beistellt. Ja. Gibt es Grenzmuster, das haben wir als Grenzmuster im nagelneuen Zustand und das ist unser ja Grenzmuster, wenn das 200.000 Kilometer alt ja ist. Und es ja muss halt alles überprüft werden, ja, ob ich damit die gesetzlichen Anforderungen erfülle, weil der Gesetzgeber ja fordert von mir, solange das Auto hier im Kreis rumfährt auf der ja Straße, ja, hat das den Standards zu entsprechen. Ja. Jetzt sprechen wir mal noch ein bisschen über Motorsport, damit Sie einmal noch kurz ein bisschen was über das erzählen dürfen, was Sie da sozusagen täglich machen. Wie unterscheiden sich Motoren, ich habe ja aufgeschrieben, Familienkutsche versus Sportwagen? Also klar, die haben irgendwie mehr PS, wissen wir alle vielleicht. Also sie sind halt irgendwie, man baut da nicht den 80 PS Diesel ein, sondern wahrscheinlich eher den höher leistungsmäßigen. Ja. Das ist irgendwie klar. Sind es Serienmotoren? Wahrscheinlich nein oder vielleicht nur zum Teil. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn wir jetzt von Sportwagen reden, reden wir von Serienwagen nicht. Also wir reden jetzt von Rennsport zur Serie. Das hat ja nicht vom GTI. Ja, das hat ja auch, ist nicht unbedingt ein Sportwagen, weil zum Beispiel Volkswagen betreibt ja derzeit die Rallye-Weltmeisterschaft und dort wird ein Polo eingesetzt. Ne? Mhm. Also die Geschichte der Motorentwicklung im Motorsport ist eigentlich relativ schnell erzählt. In den 80er und 90er Jahren hatte man eigentlich für den produktbezogenen Motorsport, das heißt Tourenwagensport, Rallye-Sport Die Vorgabe, man nimmt eben einen Serienmotor, man darf ihn entsprechend des technischen Reglements für die jeweilige Rennklasse entsprechend modifizieren. Das wurde am Anfang sehr, sehr vage und dann immer präziser beschrieben, was man eigentlich tatsächlich machen darf. Und aus diesem Serienmotor entwickelt man dann einen Rennmotor und bringt ihn im Motorsport zum Einsatz. Mhm. Das ist eigentlich heute nicht mehr die Vorgehensweise. Und zwar warum? In den 70er, 80er Jahren waren Motoren oftmals Richtung Leistung getrimmt und auch so entwickelt worden. Obenliegende Nockenwelle, zweifach obenliegende Nockenwelle, alles das fand da damals seinen Einzug in die Serie, Vierventilkopf und so weiter. War eigentlich alles der höheren Leistung, war von der höheren Leistung getrieben, die man dem Kunden anbieten wollte und deswegen auch diesen höheren Bauaufwand gerechtfertigt hat. Diese Motoren haben sich nämlich sehr gut geeignet für den Einsatz im Motorsport. Mhm. Berühmt damals der BMW M3, als er zum ersten Mal rauskam mit einem 2,3 Liter Vierzylinder, Vierventilmotor in Großserie mit 200 PS, war damals sensationell und Mercedes hat gleich nachgezogen mit ihrem Baby-Benz mit 2,3 16V. Das war, genau. das war damals für Mercedes unglaublich mit Spoiler, mit Heckspoiler und Frontspoiler, genau. Tabubruch und. Also das war damals natürlich dann auch Motoren, die sich sehr, sehr gut für den Einsatz im Motorsport geeignet haben. Und von daher hat man, ich rede immer von Modifikations- oder Aufbaureglements, damals im Einsatzgruppe A war da das Schlagwort als technisches Reglement für den Motorsport, für den produktbezogenen Motorsport. Ja. Also Formel 1 und so ist außen vor, da ist eh alles anders. Ja, also wir haben produktbezogenen Motorsport, das ist Rallye, das ist Tourenwagensport, ja, genau. Wo ich eben das Produkt auf der Rennstrecke als solches erkennen kann. Ich erkenne den Volkswagen, ich erkenne den Audi, ich erkenne den Porsche, eben weil das Produkt dort fährt. Ja. So, und dann habe ich den Formelsport, da kann ich das Produkt nicht erkennen, ja, beim besten Willen nicht, außer er ist rot lackiert, dann vermute ich mal, es ist eine Ferrari, aber das war es dann aber auch schon. Der Formelsport, der hat ja schon immer nach anderen Prinzipien funktioniert, dort hatte man freie, von der Konstruktion her freie Motorenreglements, allerdings waren die oftmals im Hubraum vorgegeben oder in der Zylinderzahl oder in der Drehzahl oder wie auch immer. Ja. Und heutzutage ist eigentlich üblich, auch im produktbezogenen Motorsport, dass ich einen frei zu konstruierenden Motor machen darf, der allerdings in seinen Bauteilen genau spezifiziert ist. Das Kolbengewicht wird vorgegeben. Das heißt, alle leistungsrelevanten Parameter eines Motors, wie Bohrung, wie Verdichtung, Ladedruck und, Bauteilgewichte, Kurbelwellengewicht, Schwerpunktslage, all das wird im Reglement genauestens vorgegeben. Das ist ein sogenanntes Bauteilreglement, aber ansonsten bin ich in der Konstruktion frei. Okay. Warum? Heutige Motoren, die für die Serie entwickelt werden, die werden Richtung Kraftstoffverbrauch getrimmt und Richtung Abgasemissionen. Ja. Das ist nicht unbedingt der Leistung förderlich. Ja. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Deswegen hat es keinen, oder war es zu teuer, aus diesen Motoren Rennmotoren zu machen. Mhm. Weil anders als die allgemeine Meinung ist es nicht so, dass Motorsportbudgets nicht limitiert sind, sondern ganz im Gegenteil, die sind sehr stark limitiert. Man schaut genau drauf, wie viel Geld muss ich denn jetzt dafür ausgeben, um eben hier im Motorsport teilnehmen zu können und dann gegebenenfalls einen Marketingwert draus zu ziehen. Also und deswegen hat man heutzutage Bauteilreglements, das ist sowohl in der Tourenwagensport üblich als auch im Rallye-Sport. Und man versucht halt Serienthemen mittlerweile auch im Motorsport wieder zu platzieren. Es gab so eine Zeit von letzten 20 Jahren, da war das völlig verschrien, da war keine Turboaufladung erlaubt, da war keine Direkteinspritzung erlaubt. Alles Themen, die heutzutage in der Serie üblich sind, alles war verboten. Man hat von der Herstellerseite aus der Reglementbehörde der Fédération Internationale de l'Automobile in der FIA in Paris klargemacht, passt mal auf, wenn wir hier weiter Saugmotoren mit Saugrohreinspritzung bauen, die nicht kundenrelevant sind, dann machen wir keinen Motorsport mehr, weil das können wir nicht vermarkten. Klar. Also kam der Begriff Downsizing auch im Motorsport an. Heutige Formel 1 ist ein Beispiel mit dem 1,6 Liter V6 Turbomotor. Auch die Aufladung kam im Motorsport an, die Direkteinspritzung. Und es ändert sich im Motorsport jetzt Richtung maximaler Leistung, also hoher spezifischer Leistung hin zu hohem spezifischen Kraftstoffverbrauch, also niedrigem spezifischen Kraftstoffverbrauch. Also das heißt, dass man effizienzoptimiert den Motor darstellt, gar nicht mehr auf die Leistung guckt, sondern auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch, dass er so niedrig wie möglich ist. Mhm. Beispiel ist hier Le Mans, 24 Stunden von Le Mans, beziehungsweise die World Endurance Championship, so heißt die FIA-Meisterschaft dazu. Und auch natürlich die Formel 1. Und das wird jetzt sukzessive, denke ich, über alle Motorsportserien ausgerollt. Bei der einen oder anderen Motorsportklasse macht es vielleicht keinen Sinn, auf spezifischen Verbrauch zu gehen, weil das Fahrprofil dazu nicht passt. Also Rallye ist hier zum Beispiel ein Beispiel, weil man sehr, sehr kurze Etappen nur hat, die aber auf Schotter und auf Asphalt ausgetragen werden. Also da sind unterschiedliche Anforderungen teilweise zu erfüllen. Da macht es vielleicht nicht so viel Sinn. In der Formel 1, der Königsdisziplin, macht es natürlich Sinn, dass man hier mit gutem Beispiel vorangeht. Also das sind so Punkte. Es geht ja immer auch um die Schere der Zuschauer will ein gewisses Spektakel erleben, also der Unterhaltung. Sehr bekanntes Beispiel ist jetzt das Geräusch in der Formel 1, wo viele Zuschauer sagen, nö, das haben wir uns anders vorgestellt. Was ist da kaputt? Das Geräusch. Ach so. Die Geräusche in der Formel 1 natürlich hat ein hochdrehender V8-Saugmotor, der mit 18.000 Umdrehungen rotiert ist, ein anderes Geräusch als ein Turbomotor, der allein vom Auspuffgeräusch über die Turbine gedämpft ist. Ja. Ein Turbomotor ist immer leiser als ein Saugmotor. Also da gibt's unterschiedliche Vorstellungen. Und wie gesagt, der Trend heutzutage im Motorsport ist Bauteilreglement und weg von der spezifischen Leistung hin zu einem niedrigen spezifischen Kraftstoffverbrauch. Das heißt, die Motoren sind dann wirklich komplett from scratch entwickelt oder sagt man dann, man nimmt mal als Basis, also nein, man nimmt natürlich, was heißt Motorsport von der Herstellerseite aus, letztendlich die Anforderung ist, dass es mir gelingt, die Zeit ist ja für alle die gleiche, die zur Verfügung steht, nämlich der Start des Rennens wird ja nicht verschoben. Ja. Das heißt, alle haben die gleiche Zeit für die Entwicklung, also muss es mir gelingen, so effizient in der Entwicklung zu sein, dass ich über mehrere Entwicklungsperioden hinweg immer einen Schritt mehr gehe als mein Konkurrent. Dann schaffe ich es mittelfristig, dass ich erfolgreicher bin als mein Konkurrent auf der technischen Seite. Ja. Und also das ist die Aufgabenstellung letztendlich und wenn eben ein Hersteller Motorsport macht, dann ist eigentlich die Anforderung an seine Mitarbeiter, die findet gefälligst die beste Lösung in den Möglichkeiten, die das Reglement bietet. Also das heißt, ich muss alle technischen Lösungen, die das Reglement bietet, letztendlich bewerten und das weiße Papier, so schön es ist, heißt aber auch, okay, jetzt gucke ich mal, wie sieht es denn eigentlich aus, was kann das Reglement an Alternativen, was erlaubt es an Alternativen und welche dieser Alternativen ist tatsächlich für meinen Anwendungsfall die beste? Ich meine, mir ist klar, warum ein Hersteller sich im Motorsport engagiert, aus so einer Marketing- und Marken-Branding-Geschichte. Ja. Aber wenn jetzt, was weiß ich, Volkswagen Motorsport irgendwie die nächsten 5 Rennen gewinnt und damit irgendwie zeigt, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Entwickeln im Rahmen der Vorgaben immer einen Schritt voraus, das gut auf die Reihe, hat das irgendeine Konsequenz für den normalen Volkswagen Motor aus technischer Sicht, jenseits des Marketing? Also wir sind sehr, sehr eng vernetzt mit der Serienentwicklung. Es gibt eine sehr, sehr enge Kooperation zwischen was in der Serie passiert und was im Motorsport passiert. Und es gibt tatsächlich den berühmten Transfer in beide Richtungen. Also das heißt, die Serie befruchtet den Motorsport, genauso wie der Motorsport die Serie befruchtet. Mhm. Also viele, gerade jetzt eben, weil die Themen identisch sind, Downsizing, Turboaufladung, Direkteinspritzung, spezifischer Verbrauch, also Effizienzoptimierung, gibt es sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und also von daher ist tatsächlich dieser Transfer gegeben. Den sieht man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, weil oftmals werden auch Prinzipien übergeben, Materialkombinationen, die sich bewährt haben. Im Motorsport man eine Serie übernommen. Und auch, also es gibt zwei wunderschöne Beispiele. Zum einen hat Volkswagen ja in der Vergangenheit bei den 24 Stunden Nürburgring mit einem erdgasbetriebenen Motor angetreten. CNG heißt es in der Umgangssprache. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Motorentwicklung gewesen. Es hat auf einem Serienmotor basiert, wurde im Volkswagen Scirocco eingesetzt. Hatte circa aus 2 Liter Hubraum 360, 370 PS. Aber Erdgas hat den Nachteil, dass es keine Verdampfungswärme hat, also keine Kühlung. Ich habe extrem hohe Temperaturen zu beherrschen im Brennraum. Und ich habe das Problem, dass Erdgas auch keinerlei Schmierfähigkeit für den Auslassventilsitzring bietet. Im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff, selbst bleifreiem Kraftstoff. Und es war also sehr anspruchsvoll, hier eine Materialkombination zu finden, die also den Auslassventilsitzringverschleiß entsprechend begrenzt, sodass ich tatsächlich 24 Stunden am Nürburgring fahren kann. Diese Entwicklung hat uns einige Probleme am Prüfstand beschert, das kann man offen so sagen. Aber sie hat zu einer Werkstoffkombination geführt zwischen Auslassventil und Sitzring, die sich dann als dauerhaltbar im Rennstress erwiesen hat. Und natürlich ist klar, wenn ich so etwas für den Rennstress hinkriege, dass es in der Serie erst recht dann einen dauerhaltbaren Vorteil bietet. Und genau das ist dann auch in die Serie entsprechend zurückgeflossen. Also heute haben die Serienentwickler haben da immer sehr aufmerksam zugehört, wie wir diese Probleme, die wir da mit dem CNG-Einsatz hatten, dann technisch lösen konnten. Umgekehrt habe ich schon dieses Beispiel R5 TDI genannt, wo Volkswagen in der Großserie einen Standardantrieb entwickelt hat. Mhm. Und wenn man sich überlegt, für einen Dieselmotor mit dem entsprechenden Anregungsprofil, wenn man das schafft, in der Großserie dauerhaltbar hinzukriegen, dann funktioniert das auch im Rennsport. Mhm. Und unser WRC-Motor hat also genau dieses Know-how, was damals Volkswagen sich für die Serie erarbeitet hat, dann auch in den Motorsport gebracht. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Okay, aber beide eben Richtungen. Auf Grundlagentechnologiebasis, nicht auf nimmt mal den Motor und Nein. irgendwie optimiert den. Das sind die seltensten Fälle, ja, okay. dass man wirklich einen kompletten Motor dann, weil es, man muss ja jetzt auch so sehen, der Motorsport-Anwendung ist ja immer ein Prototyp-Motor. Klar. Wo man natürlich an Motortechnik, das heißt auch immer Materialtechnik, das heißt, im Rahmen dessen, was vom Reglement erlaubt ist, wird man immer an die Grenzen des Materials gehen. Ja. Haltbarkeit ist ja auch keine, nicht so Doch, relevant. Doch, ist mittlerweile schon im Motorsport relevant, aber es ist immer an der Grenze des Materials und das ist oftmals ein sehr teurer Werkstoff, der dann zum Einsatz kommt im Vergleich zur Serie. Also Kosten spielen da dann pro Stück dann doch nicht die großen Rollen. Weil ich ja nur 5 bis 10 Motoren pro Jahr baue. Ja, da ist es dann in Anführungszeichen nicht so entscheidend, ob der Motor jetzt 1.000 Euro mehr oder weniger kostet. Wenn ich aber 2 Millionen Motoren baue, dann ist es entscheidend, ob der 1 Euro teurer ist oder nicht. Ja. Wieso spielt Haltbarkeit eine Rolle, Langzeithaltbarkeit? Weil die heutigen Reglements alle eine Dauerhaltbarkeit vorgeben. Formel 1 zum Beispiel. Für den pro Fahrer stehen nur 5 Antriebseinheiten pro Saison bei 20 Rennen oder 19 Rennen, je nachdem. Aber das trotzdem sind nur ein paar zigtausend Kilometer, oder? Ja, aber das, mit 500.000 Kilometer auf dem Ja, aber das ist halt mit einem Belastungsprofil, was entsprechend 500.000 Kilometer auf der Straße entspricht. Okay, das kann man dann wieder umrechnen, quasi. Okay. 5.000 Kilometer Hockenheim ist ein Straßendauerlauf von 80.000 Kilometer auf der Straße. Das ist die Umrechnungsformel von Mercedes und von Porsche. Ja. Und also da sieht man die Belastung im Rennstress. Okay. Bei einem 24-Stunden-Rennen kann man durchaus, ich glaube in Le Mans schaffen sie 5.000 Kilometer in 24 Stunden. Ja. Also da kommt man hin, klar. Dass das relevant wird. Okay. Um das Thema abzuschließen, noch ein paar kleine Fragen, so also ein bisschen Outlook, wo entwickelt sich das Ganze hin? Auch teilweise nochmal von Hörern. Gerade nochmal das Thema Haltbarkeit. Wir haben vorhin schon über Downsizing geredet. Nochmal kurz die explizite Frage. Downsizing führt ja zu potenziell höherer Belastung, haben wir gesagt. Das wird natürlich durch entsprechende Material- und Motorschutzmaßnahmen kompensiert, bla bla bla. Aber trotzdem gibt es irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das auf die Haltbarkeit geht. Also so ein steinalter Daimler-Diesel fährt halt seine 400.000 Kilometer. Die Frage ist, kann das ein Dreizylinder-Polo-Dieselmotor auch? Das ist so ein bisschen, was da dahinter steckt. Die Frage ist, gibt es noch den Kunden, der dann also diese 400.000 Kilometer im gleichen Auto fahren möchte? Das ist eine gute Frage, ja. Also Taxis zum Das Kundenprofil ist eigentlich so, dass schon nach 4 Jahren der Neuwagenkunde spätestens sein Auto wieder verkauft und auch der Gebrauchtwagenkunde. Also die Haltedauer ist eigentlich, die Lebensdauer eines Autos geht eigentlich selten über 10 Jahre hinaus. Das ist so die typische Lebensdauer eines Autos. Und das, was der Gesetzgeber verlangt, ist diese 150.000 Kilometer auf alle abgasrelevanten Bauteile. Das heißt, egal was passiert, auf jeden Fall die 150.000 Kilometer muss ich erfüllen. Und das ist auch mittlerweile so diese 10 Jahre Laufleistung. Wir haben 15.000 Kilometer durchschnittlich im Jahr, wo die meisten Autos hinkommen. Und natürlich Oberklasse-Fahrzeuge, die haben oftmals eine höhere Laufleistung. Die werden dann aber auch tatsächlich schneller verkauft und finden dann ihren Weg ins Ausland. Also man sieht auf unseren Straßen eigentlich selten die alten Oberklasse-Limousinen, die man eigentlich immer ins Ausland verkauft. Ja. Also ich denke mal, diese 150.000 Kilometer, die haben schon ihre Berechtigung. Die Automobilindustrie, denke ich, entwickelt auf jeden Fall auf 200.000 Kilometer Dauerhaltbarkeit. Und natürlich will kein Automobilhersteller eine Rückrufaktion. Ja, klar. Kein Automobilhersteller will ein Qualitätsproblem haben. Alle haben erkannt, das Alpha-Beispiel, ich glaube, ist das berühmteste im Alpha-Sud in den 70er Jahren, was passieren kann, wenn man als Hersteller mit so einem Image wie Alfa Romeo gesegnet, dann plötzlich ein Produkt auf den Markt bringt, was eine hohe Kundenunzufriedenheit auslöst. Wir haben sie eigentlich komplett aus dem Markt raussortiert dadurch. Und diesem Beispiel will eigentlich niemand folgen. Qualität ist oberstes Pflicht und Gebot. Das weiß mittlerweile jeder. Kundenzufriedenheit. Mhm. Amerika wird zu diesem Power Report permanent erhoben. Also da kommen wir nicht drum rum. Und gerade mit diesen heutigen Gleichteile-Konzepten, die eigentlich jeder Hersteller verfolgen muss, um wettbewerbsfähig zu sein, kann man sich auch den Rückruf nicht mehr leisten, weil früher waren da vielleicht ein paar wenige tausend Autos betroffen. Heutzutage muss man gleich 2 Millionen Autos zurückrufen. Ja. Und das ist so teuer, das kann kein Mensch mehr bezahlen. Also das heißt, die Entwicklungsgüte, die wird eigentlich durch die Marktanforderungen sichergestellt und natürlich aufgrund der Komplexität des Produktes kommt es zu Fehlern. Wichtig ist, dass man den Fehler rechtzeitig erkennt und entsprechend abstellt. Die nächste Frage war auch genau in diese Richtung, wie viel Lebensdauer hält man bei solchen, bei neuen Motoren an? Und Sie haben schon gesagt, irgendwie so 150.000. Also das ist das Mindeste, 150.000 muss ich. Und natürlich möchte ich eine Sicherheit drin haben, weil wenn ich dann bei 151.000 Kunden vor mir stehen habe auf dem Hof und sagt, also hör mal zu, was hast du denn da gebaut? Dann, das geht einfach nicht. Also man hat diese 10 Jahre. Das ist ja auch das, wenn ich heute bei einem Autohändler ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe, dann bietet mir der Händler in der Regel eine entsprechende Garantie an. Und diese Garantie, die ist möglich für Fahrzeuge, die bis 10 Jahre alt sind. Alles, was älter als 10 Jahre ist, finden sie keine Versicherung mehr, die eine Garantie anbietet. Das sind diese Autos eigentlich, ich sage jetzt mal, außen vor. Ne? Aber diese 10 Jahre, das muss ein Auto können. Okay. So was Rost angeht, was Dauerhaltbarkeit der mechanischen Komponenten angeht und. Also das ist Pflicht. Inwiefern sind wir heute an der Grenze des technisch und physikalisch Machbaren? Sie haben vorhin schon gesagt, in den Dieselmotoren stecken locker nochmal, weiß ich nicht, also es sind 30% mehr PS drin, was die Leistung angeht. Naja, also es gibt immer eine Weiterentwicklung, es geht immer besser, das wissen wir ja alle. Die gesetzlichen Anforderungen werden immer strenger. Die zukünftigen Verbrauchsanforderungen sind 90 Gramm CO2 pro Kilometer. Da ist jetzt schon klar, das schaffe ich mit dem Verbrennungsmotor alleine nicht. Da brauche ich eine Hybridisierung. Das heißt, es wird auch da eine zunehmende Komplexität kommen zwischen Hybrid, also Elektromotor und Verbrennungsmotor. Also es gibt viele Felder, die der Automobilhersteller jetzt bewältigen muss. Das nächste ist die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug für ein vernetztes Verkehrsmanagement. Ja. Dann die Kundenanforderung, dass wenn ich dann schon vernetzt bin, dann möchte ich auch gerne ins Internet während dem Fahren. Klar. Das nächste ist natürlich das autonome Fahren. Es macht zunehmend weniger Spaß in unserer tempolimitierten Welt mit jeder Menge Radarfallen hinter der zweiten Ecke. Kommt man ja fast nicht umhin, dass man mal zu schnell fährt. Ja. Da ist natürlich ein autonomes Fahren ideal. Ne? Also wenn ich dann wirklich das dem Computer überlasse. Das ist ein großes rechtliches Problem. Das dauert noch wie lange Ihrer Meinung nach, bis wir das haben? Ganz kurz. Also so wie ich es verstanden habe, ist es technisch wohl schneller möglich, als dass es juristisch rechtlich geklärt ist. Ja, ne? Ich habe das Problem, was passiert denn, wenn dann ein Auffahrunfall passiert oder wenn ein Fußgänger dann plötzlich erfasst wird von einem autonom gefahrenen Auto? Wer ist schuld? Der Computer, die Vernetzung oder doch immer noch der Fahrer? Und es wird hier drauf hinauslaufen, dass der Fahrer grundsätzlich verantwortlich ist für sein Tun. Also es ist eine sehr rechtlich äußerst schwierige Fragestellung und ich glaube nicht, dass man da so schnell eine Lösung bekommt. Aber wie gesagt, die Fahrerassistenten, die werden zunehmen und dadurch natürlich auch die Entlastung des Fahrers und die Vermeidung von kritischen Situationen. Ne? Was geht im Spritverbrauch noch beim Diesel? Ganz grob, gibt es da so Meinungen am Stammtisch? Es gibt den Gesetzgeber, der sagt 90 Gramm CO2 ab 2020. Der Gesetzgeber macht ja immer das, was die Automobilhersteller, ich sag's mal, was so the writing on the wall, was sich so abzeichnet, oder? Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein gemeinsames Ding. Ich meine, der Gesetzgeber wird nichts fördern, was gar nicht geht. Also das gleicht sich doch immer ein bisschen aus. EU-Level natürlich die deutsche Automobilindustrie, die maßgeblich im Premium-Segment vertreten ist und SUVs und so weiter verkauft, die ist natürlich der Kompaktklasse ein Dorn im Auge, die maßgeblich dann eben Frankreich und Italien getrieben ist. Also das nivelliert sich auf EU-Niveau schon aus, auch wenn der Deutschland mit Sicherheit ein Schwergewicht auch auf EU-Ebene ist. China gibt es, die sagen 90 Gramm CO2 und da gibt es überhaupt kein Tun, keinen Einfluss der deutschen Automobilindustrie. Ich meine jetzt auch nicht Amerikaner, nur die Deutsche. Die Amerikaner verstehen auch keinen Spaß, was den Spritverbrauch angeht. Also es ist ein zentrales Thema. Man muss diese 90 Gramm CO2 erfüllen und es ist umgerechnet 3,1 Liter pro 100 Kilometer. Es wird eine Verschärfung hin zu, dass der Katalogverbrauch auch tatsächlich eine kundenspezifische Relevanz hat, geben, egal wie man das dann im Test umsetzt. Also die Zeiten, die werden schwieriger werden. Der Kraftstoffverbrauch wird immer zentraleres Thema werden und dadurch muss die Entwicklungsgeschwindigkeit auch zunehmen, weil wie gesagt, der Verbrennungsmotor allein, das ist jetzt schon klar, wird diese 90 Gramm nicht erreichen können. Nicht in den höheren Fahrzeugklassen. Mhm. Das kann ich im Kleinwagensegment, kriege ich das natürlich hin. Ja. Aber dann denke ich mal, ab Polo Golf wird es dann schon schwierig. Und das heißt dann Hybrid oder was? Es muss eine Hybridisierung erfolgen, das ist klar. Okay. Und das ist natürlich etwas, das ist interessant. Das muss ja nicht, dass quasi jetzt schon durch die gesetzlichen Vorgaben quasi dieser Technologieschwenk hin, zumindest unter anderem hin zu Elektro, dass das da schon. Also diese 90 Gramm CO2, die da einfach Vorgabe sind und nicht nur im EU-Raum, ja, sondern auch in China und in den USA, ja, heißt ganz klar, ich muss für die ab Mittelklasse auf jeden Fall ein Hybridkonzept verfolgen, damit ich das schaffen kann. Und also das heißt, dass auch die Komplexität des Fahrzeuges zunehmen wird und ich brauche letztendlich da, ich muss sehr, sehr flexibel und vielfältig jetzt agieren. Also ich glaube, ja, die Automobilindustrie, ja, steht vor der größten Herausforderung. Das glaube ich auch. Überhaupt. Und wird ja auch sehr schön formuliert, was passiert eigentlich, wenn dann eben Google oder Apple ins Auto kommen? Wie lange, ja, hat da der Automobilhersteller noch die Oberhand? Ja. Und also das gibt da spannende Fragen, ja, denke ich. Und die Motorisierung, sie wird, denke ich, nicht mehr ganz so zentrale Bedeutung haben wie noch vor 30 Jahren, wo also ein Sechszylinder klar den Vierzylinder ausgestochen hat am Stammtisch. Ich glaube, das auch die junge Generation, ja, ist ja ganz anders gepolt und sozialisiert als jetzt meine Generation, wo natürlich damals mit 18 das Auto das Wichtigste, klar, war. Ja. Das ändert sich natürlich. Ja. Heute ist der iPod das Wichtigste und das, ja, iPhone. Ja. Letzte Frage. Wie lange gibt es noch Verbrennungsmotoren? Wann macht das alles der Elektromotor? Ist ja auch so ein Stammtischthema. Ja, aber das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also der Verbrennungsmotor oder der Kraftstoff als solcher hat eigentlich einen riesen Vorteil, eine extrem hohe Energiedichte. Er lässt sich leicht handhaben, sodass ich Selbstbetankungstankstellen, ja, darstellen kann, ohne dass jede Zeit ich in der Zeitung lese, dass eine Tankstelle in die Luft geflogen ist durch Falschbetankung. Ja, ja. Und. Also es gibt eine Reihe von großen Vorteilen. Das Problem des Kraftstoffs ist natürlich die CO2-Bilanz. Da gibt es natürlich den regenerativen Kraftstoff, aus Bioabfall hergestellten Kraftstoff, ja, der sozusagen das lösen kann. Gibt es halt nichts mehr zu essen. Ja, die ist natürlich ganz klare Vorgabe der Automobilindustrie, dass es nicht im Wettbewerb zur Nahrungsmittelkette, ja, stattfinden darf. Das heißt also, es wird die Reste verwertet, nicht die Frucht. Also da gibt es auch ganz klare moralische und ethische Vorgaben. Mhm. Man darf nie vergessen, die gleichen Menschen, die nicht wollen, dass die Nahrungsmittelkette verfeuert wird im Verbrennungsmotor, arbeitet ja auch in der Automobilindustrie. Also wir sind alle die gleichen, auf der gleichen Seite. Ne? Also das ist kein Gegeneinander. Also das sind die Vorteile des Verbrennungsmotors. Natürlich, der Elektromotor bietet auch seinen Reiz, aber solange die Batterietechnologie noch nicht den Durchbruch erzielt hat, dass sie vergleichbare Energiedichten bieten kann wie der Kraftstoff, beziehungsweise das Szenario mit der Brennstoffzelle und eben dem Wasserstoff, der aus Solarkraft erzeugt worden ist, noch nicht spruchreif ist. Also solange, denke ich, wenn wir den Verbrennungsmotor noch sehen, ist es schwierig einzuschätzen. Ja, klar. Also ein schönes Beispiel ist, ja, früher gab es in China ja die ganzen Mopeds mit Verbrennungsmotoren. Mhm. Und dann hat irgendwann mal die chinesische Regierung von heute auf morgen gesagt, die sind verboten. Ihr dürft nur noch mit elektrobetriebenen Mofas fahren. Tja, und auch von heute auf morgen musste dann elektrobetriebene Mofas in den Markt gebracht werden. Und dieses Damoklesschwert, dass wichtige Märkte unter Umständen über politische Vorgaben, auch vielleicht um die heimische Industrie dann zu fördern, ja, hier drakonische Maßnahmen ergreifen, die ist schon da. Mhm. Also ursprünglich hatte mal China vor, ja, bis also jeder Neubau in China muss, glaube ich, einen Starkstromanschluss für die Aufladbarkeit von einem E-Fahrzeug haben. Und das schon seit 2005 oder so, also sehr, sehr, sehr frühzeitig. Die Chinesen haben sehr frühzeitig aufs Elektroantrieb gesetzt, aber jetzt doch wieder den Schwenk gemacht Richtung Verbrennungsmotor, weil es eben seine Zeit dauert. Ja, ne? Ja. Dann seit Tesla zeigt, dass durchaus auch ein Elektroauto mit hohen Reichweiten darstellbar ist. Ja, also wir haben kürzlich gesagt, wenn der Tesla es irgendwie schafft, seine Reichweite noch zu verdoppeln, dann ist das Thema durch. Ne? Also das ist so mein persönliches Bauchgefühl. Ich habe keine Ahnung davon, aber irgendwie noch, also 400 Kilometer sind halt doch nur ein bisschen wenig. Wenn er das verdoppelt bei erträglichem Preis, dann wird es, glaube ich, eng. Ja, also wenn es gibt halt immer zwei Seiten. Ne? Es gibt diese Gesamt-CO2-Betrachtung. Ja, klar. Und da muss man dann halt auch eine Stromversorgung haben, ja, Stromerzeugung haben, die eben nicht auf fossilen Kraftstoffen basiert, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Logisch, ja. Aber Atomkraft will auch keiner. Ja. Und so, sicherlich, wir haben jetzt keine Wüste, wir sind nicht von der Sonne verwöhnt. Nee. Mit Sicherheit haben hier Länder wie USA einen riesen Vorteil, die, ja, stimmt, die entsprechende Solarkraft nutzen können. Das wird ja auch in Kalifornien mittlerweile massiv forciert. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass eher ein Durchbruch auf der Seite zu erzielen sein wird als bei uns. Ja. So, wir haben jetzt knapp 3 Stunden geredet, wir hören jetzt auf. Ich will Ihnen aber noch die Chance geben, ein Wort zum Sonntag, Famous Last Words, irgendwas zu sagen, was Ihnen noch einfällt, falls Ihnen noch irgendwas einfällt. Nein, mir fällt nichts mehr ein. Das vielen befürchtet. Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist. Ich fand es super. Und das war extrem detailreich, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielen Dank. Hervorragend. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr verstanden, wie Motoren funktionieren und auch einige der, ja, bekannten Brandings oder Begrifflichkeiten, die man da so kennt. Ich habe jedenfalls wirklich viel gelernt und war genauso, wie ich gerade gesagt habe, war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Super Sache. Vielen Dank nochmal an Herrn Wichelhaus. Ja, das Thema Autos, wie gesagt, würde ich gern noch ein bisschen weiter treiben. Es gibt 2 Themen, die mir da auf die ich Lust hätte. Das eine ist was zum Thema Formel 1. Und zwar jetzt nicht mit einem Fahrer zu reden, da gibt es genug Interviews, sondern mit Konstrukteuren und vielleicht mit Leuten, die das Fahrzeug dann beim Rennen betreuen. Wenn da jemand Connections hat, würde ich mich sehr freuen. Ich habe bisher noch keine Idee, wie ich da rankomme oder wie ich in diese Szene reinkomme. Ich habe da auch keine Kontakte und nichts. Also da wäre ich sehr, sehr froh, wenn jemand helfen könnte. Anderes Thema ist Autoproduktion. Also ich könnte mir gut vorstellen, hier mal in Stuttgart beim Daimler mir mal anzugucken, wie so ein Auto hergestellt wird. Die haben hier ja auch verschiedene Werke, Getriebe, Motoren, Karosserie. Da ist auch sicherlich einiges an Logistik hinten dran. Möglicherweise auch bei Lastwagen wäre das interessant. Lastwagen sind eine ganze Ecke individueller als PKWs. Da gibt es viel mehr, es gab früher mal diesen Witz irgendwie, es gibt 3 Normen, ne? EU, Dean und Willy Betz. Ne? Willy Betz ist eine große Spedition, die haben halt ihre eigenen Vorstellungen und die baut der Daimler dann halt in die Lastwagen ein. Außerdem wäre es vielleicht auch mal cool, ein bisschen Lastwagen zu fahren. Ich habe ja keinen Führerschein, keinen LKW-Führerschein, aber ich hätte da schon mal Lust auf der Teststrecke. Naja, wie auch immer. Also wenn ihr da Beziehungen habt, auch da würde ich mich sehr über Vorschläge oder Kontakte freuen. Ich meine, man kann immer über die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung gehen, aber das ist immer schwierig und zäh, bis das dann da... Naja, es ist viel einfacher, wenn man jemanden kennt, mit dem man direkt reden kann. Gut, das war's. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuhören. Bitte gebt uns Feedback. Ich sag's jedes Mal, aber ich glaube, ich muss es auch jedes Mal sagen. Auf der Webseite könnt ihr abstimmen. Ihr könnt uns natürlich bei iTunes oder per E-Mail oder Facebook oder Google Plus oder Twitter oder was auch immer Feedback geben. Und bevor ich es schon wieder vergesse, ich habe auch in dieser Episode wieder reichlich Unterstützung von euch bekommen. Einige von euch haben Fragen per Google Plus, Facebook und Twitter gestellt. Die Fragen kamen von Hartmut Braun, Letale Dosis 100, Klaus Klavil, Sven O., Bastian Hund, Christian Kümpfel, Christian Bald, Thomas Tröndlin und Volker Stronk. Vielen Dank, da waren einige dabei, auf die ich selber so nicht gekommen wäre. Das ist schon immer eine sehr gute Ergänzung. Okay, genug geredet, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0. Was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google Plus sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.